Kieselack öffnete von außen die Saaltür, führte seine blaue Pfote an den Mund und stieß einen gedämpften Pfiff aus. Sofort kamen Erzum und Lohmann heraus. »O Mensch, lauf!« rief Kieselack jedem zu und tanzte rückwärts mit anfeuernden Gesten vor ihnen her bis ans Ende des Hausflurs und der Treppe zu. »Nu ist es soweit.« »Was ist soweit?« fragte Lohmann gleichgültig, obwohl er es genau wusste und darauf gespannt war. »Sie sind schon oben«, raunte Kieselack mit ganz verrenktem Mund. Er zog sich die Schuhe aus und schlich die flache, gelb geländerte Holztreppe hinan, die knarrte. Gleich auf dem ersten, niederen Absatz war die Tür. Kieselack kannte sie. Er duckte sich vors Schlüsselloch. Nach einer Weile winkte er, stumm und leidenschaftlich, ohne sich vom Schlüsselloch zu trennen. Lohmann zuckte die Achseln und blieb am Fuß der Treppe stehen, neben Erzum, der mit offenem Mund hinaufstarrte. »Nun, wie ist dir?« fragte Lohmann verständnisvoll. »Ich weiß bei Gott nicht mehr, was los ist«, sagte von Erzum. »Du glaubst doch nicht, dass da was passiert. Dieser Kieselack ulkt natürlich.« »Natürlich«, bestätigte Lohmann mitleidig. Kieselack winkte immer wilder. Er kicherte lautlos in das Schlüsselloch hinein. »Sie muss ich doch sagen«, bemerkte Erzum, »dass ich diesen Menschen niederschlagen kann.« »Schon wieder?« »Übrigens, das macht ihr die Sache vielleicht reizvoller.« Von Erzum kam nicht mehr mit. Sein Begriff von Liebe war ein für allemal geprägt durch die Kuhmagd, die ihn vor 3 Jahren daheim ins Gras geworfen hatte, nachdem er über einen starken Viehjungen Sieger geblieben war. Hier war nun ein hochschulteriger Schwächling, und Rosa Fröhlich glaubte doch wohl nicht, dass Erzum ihn fürchtete. »Sie glaubt doch wohl nicht, dass ich ihn fürchte«, fragte er Lohmann. »Fürchtest du ihn etwa nicht?« fragte Lohmann. »Das sollst du sehen.« Und Erzum, aufgereckt, tat 2 Sätze über 6 Stufen. Aber Kieselack, der das Schlüsselloch losgelassen hatte, vollführte auf Socken einen Triumphtanz. Plötzlich anhaltend, »O Mensch«, wisperte er und seine Augen funkelten in seinem käseblassen Gesicht. Erzum war feuerrot und keuchte. Ihre Blicke maßen sich, kämpften. Erzum verlangte mit seinem, dies sollte nicht wahr sein. Kieselack antwortete mit dem dünnen Hohn eines Lidwinkels, der ein bisschen zuckte. Und auf einmal sank Erzum in ebensolche Blässe wie der andere, beugte sich über sich selbst, als habe er einen Stoß vor den Magen bekommen und stöhnte auf vor Schmerz. Er tastete sich schwankend die 6 Stufen wieder hinunter. Lohmann empfing ihn mit verschränkten Armen, den Mund in lebensfeindlichen Falten. Erzum ließ sich wie ein Sack auf die unterste Stufe fallen und nahm den Kopf in die Hände. Nach einem Schweigen, dumpf, von unten, »Lohmann, fasst du das? Ein Weib, das ich so hochgestellt habe? Ich glaub noch immer, der Ekel, der Kieselack macht faule Witze. Dann gnad ihm Gott, ein Weib, das so viel Seele hat.« »Auf Seele kommt es bei dem, was sie momentan betreibt, nicht eben an. Sie handelt schlicht weiblich.« Lohmann lächelte grausam. Er zog durch dieses Wort Dora Bredpot in den Schmutz neben die andere. Dora Bredpot, die erste der Frauen. Wie er das genoss. Aber Kieselack ist wieder am Schlüsselloch. Lohmann erhielt Erzum, der den Kopf wegdrückte, auf dem Laufenden. Kieselack winkt schon ziemlich heftig. Dieser Unrat ist... Erzum, wir gehen vielleicht weiter. Er raffte seinen Freund vom Boden und zog ihn nach dem Haustor. Draußen wollte Erzum nicht mehr vom Fleck. Er lehnte sich schwer und stumpf an das Haus seiner Enttäuschungen. Lohmann redete eine Zeit lang vergeblich. Er drohte mit Weggehen, da erschien Kieselack. »Ihr seid auch öde Kerls. Was kommt ihr denn nicht rein? Unrat ist schon drin mit seiner Braut. Ich habe im Saal Bescheid gesagt, wo sie herkommen. Da sind sie mit einem großen Joche empfangen. Du, sowas lebt nicht mehr. Sie sitzen im Kabuff und sind zärtlich. Ich lach mich tot. Komm, nun ziehen wir drei Mann hoch ins Kabuff. Du bist wohl, machte Lohmann. Aber Kieselack meinte seinen Vorschlag ernst. Ihr habt doch hoffentlich keine Angst vor Unrat, verlangte er empört. Unrat liegt ja viel zu sehr drin. Was will er denn gegen uns noch machen? Wir können jetzt Schindluder mit ihm treiben. Es reizt mich nicht. Unrat ist unter allem Schindluder, erklärte Lohmann. Kieselack flehte stürmisch. Sei doch kein Frosch, du hast bloß Angst. Erzum entschied plötzlich. Also los, ins Kabuff. Eine wilde Neugier hatte ihn gepackt. Er wollte diesem Weib gegenübertreten, das aus solcher Höhe gestürzt war. Er wollte von ganz oben einen Blick über sie und ihren elenden Verführer hinwerfen und sehen, ob sie den Blick aushielt. Lohmann erklärte, ihr seid geschmacklos. Aber er ging mit. In der Garderobe empfing sie Gläserklirren. Der Wirt entkorkte gleich die zweite Flasche Sekt. Das Ehepaar Kiepert neigte sich mit strahlenden Gesichtern über Unrat und die Künstlerin Fröhlich, die in eins verschmolzen hinter dem Tisch thronten. Die drei Schüler gingen zuerst einmal um den Tisch herum. Dann pflanzten sie sich vor Unrat und seine Dame hin und wünschten einen guten Abend. Nur die beiden, Kiepert, antworteten und schüttelten ihnen die Hände. Darauf wiederholte Erzum allein und mit rauer Stimme seinen Gruß. Rosa Fröhlich blickte verwundert auf und sagte unbefangen mit einem zwitschernden, girrenden Stimmchen, das er noch gar nicht kannte, »Na, das seid ihr ja. Sieh mal, Schatz, da sind sie. Setzt euch mal hin und Prost.« Damit war sie fertig. Und ihr Blick ließ Erzum fahren, so teilnahmslos, dass er ins Zittern geriet. Unrat hob gnädig die Hand auf. »Freilich nun wohl. Setzen Sie sich und trinken Sie eins. Heute sind Sie meine Gäste.« Er schielte nach Lohmann, der schon Platz genommen hatte und sich eine Zigarette drehte. Lohmann, der Schlimmste, dessen Eleganz eine Demütigung war für die schlecht bezahlte Autorität. Lohmann, der die Unverschämtheit hatte, Unrat nicht bei seinem Namen zu nennen. Lohmann, der kein mausgrauer, unterworfener Schüler und kein dummer Kerl war, sondern mit seinen unbeteiligten Manieren, seinem neugierigen Bedauern beim Zorn des Lehrers, den Tyrannen anzweifelte. Zu allen den Nebendingen, mit denen dieser Lohmann sich abgab, hatte er auch die Künstlerin Fröhlich hinzuzufügen versucht. Hierbei aber war er gescheitert an Unrats ehernem Willen. Er sollte nicht im Kabuff bei der Künstlerin Fröhlich sitzen. Unrat hatte es geschworen. Er sollte der Künstlerin Fröhlich nicht teilhaftig werden. Er war es nicht geworden. Und nicht nur, dass nicht Lohmann im Kabuff bei der Künstlerin Fröhlich saß, saß vielmehr Unrat darin. Dies Ergebnis ging hinaus über Unrats erstes Ziel. Er stutzte und fühlte auf einmal eine heißere Genugtuung. Er hatte Lohmann samt seinen zwei Genossen, er hatte den entlaufenen Schülern draußen im Saal, er hatte der Stadt von 50.000 widerspenstigen Schülern die Künstlerin Fröhlich entzogen und er war Alleinherrscher im Kabuff. Sie fanden ihn förmlich verjüngt, mit der Krawatte hinterm Ohr, einigen offenen Knöpfen, und den verwirrten Resten seiner Frisur hatte er etwas aus dem Geleise geratenes, verkommen sieghaftes, ungeschickt trunkenes. Rosa Fröhlich hatte etwas aufgeweichtes, müdwarmes, verkindlichtes, wie sie an ihn geschmiegt über den Tisch hing. Ihr Aussehen war eine Kränkung für jeden unbeteiligten Mann, weil es ein allzu entschiedener Triumph Unrats war. Die drei merkten dies ganz gut. Kieselack begann sogar an den Nägeln zu kauen. Kiepert, der sich weniger klar darüber war, ward mit seinem Unbehagen fertig dadurch, dass er allen geräuschvoll zutrank. Die dicke Frau entzückte sich fortwährend über Rosas glückliche Veränderung und über das allgemeine Versöhnungsfest. »Und Ihre Schüler, Herr Professor, die freuen sich auch mit. Was die jungen Herren anhänglich sind an Sie, da ist das Ende von weg.« »Immerhin denn wohl«, sagte Unrat, »Sie scheinen ja wirklich des Sinnes für das Schöne und Gute nicht völlig zu ermangeln. und er lächelte höhnisch. »Nun, Kieselack, immer mal wieder auch da. Es wundert mich nur, dass Sie der Möglichkeit, das Haus zu verlassen, nicht durch die Wachsamkeit Ihrer Großmutter verlustig gegangen sind. Dieser Schüler besitzt nämlich eine Großmutter, welche keinen Anstand nimmt, ihn mit Prügeln zu versehen«, sagt er zu der Künstlerin fröhlich in der Absicht, Kieselack in seiner Manneswürde zu beeinträchtigen. Kieselack war sich aber bewusst, durch ganz andere Mittel als Manneswürde, seinerzeit bei der Künstlerin fröhlich, das Ziel der Klasse erreicht zu haben. Er rieb sich das Gesäß und plärrte, während er heftig nach seiner Nasenspitze schielte. »Großmutter haut mich, wenn ich mein Themeheft nicht wiederfinde. Es ist mir so gewiss hier in Kabuff unter den Tisch gefallen.« Und er ließ sich ganz plötzlich darunter gleiten, griff der Künstlerin fröhlich an die Beine, raunte ihr in dem Geschrei, das die Kieperts unterhielten, aus der Tiefe seine Forderungen zu. Widrigenfalls verrate er alles an Unrat. »Kleine Rotztulpe«, sagte sie bloß hinab und stieß ihn mit dem Fuß beiseite. Zugleich redete Unrat den zweiten Schüler an. »Nun also von Erzum immer mal wieder. Sie erwecken durch Ihren Gesichtsausdruck den Anschein, als bewähre sich Ihre Fassungsgabe hier ebenso mangelhaft wie in der Klasse. Sind nicht Sie es, der, aufgemerkt nun also, der Künstlerin fröhlich einen Heiratsantrag zu machen, sich unterfangen hat? Ihrem einfältigen Glotzen entnehme ich bereits die Antwort. Drum denn, von Erzum, die Künstlerin fröhlich hat Sie über die einem Schüler gesetzten Grenzen belehrt. Ich brauche dem nichts hinzuzufügen. Stehen Sie einmal auf.« Erzum stand gehorsam auf. Denn Rosa lachte und ihr Lachen nahm ihm die letzte Kraft, sich zu empören, und den Rest seines Selbstbewusstseins. Es lähmte ihn. »Und lassen Sie einmal sehen, ob Ihr vertrauter Verkehr im Blauen Engel Sie, der Sie bekanntlich zu den Schlechtesten gehören, etwa dahin bringt, dass Sie die von der Schule an Sie gestellten Anforderungen nicht nur nicht befriedigen, sondern dieselben leichten Herzens in den Wind schlagen. Sagen Sie die für morgen aufgegebenen Gesangbuchverse her.« Erzums Augen irrten aufgerissen durchs Zimmer. Seine Stirn war nass. Er fühlte sich im Joch, senkte den Kopf, zog an. »Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht fröhlich sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er's mit mir mein.« Hier begann Rosa zu kreischen. Auch Frau Kiepert gluckste gutmütig. Rosa aber kreischte, mit der Absicht, Erzum zu beleidigen. Und sie kreischte weich, aus Zärtlichkeit für Unrat, dessen Arm sie drückte, und um ihm zu schmeicheln, ihn zu belohnen für seine Herrschaft über den vierschrötigen, roten Menschen, der in ungelenkem und untertänigem Ton seine frommen Reime hersagte. Von Erzum versetzte noch, »Ist doch nichts als lauter Lieben, das sein treues Herz hegt.« Da ward ihm das Betragen des Artisten zu toll. Kiepert hatte die Situation eben erst zu schmecken begonnen. Jetzt aber brüllte er Erzum ins Gesicht und schlug sich dabei aufs Knie. »Nee, Sie, aber Sie, was reden Sie denn? Ihnen ist wohl schlecht geworden.« Er zwinkerte Unrat zu, gab zu verstehen, dass er den Grafen Erzum, der im Hinterzimmer des Blauen Engels Gesangbuchverse hersagte, zu schätzen wisse und sich diesem Witz auf Adel und Religion mit Überzeugung anschließe. Er öffnete die Tür und tat, als bestelle er bei dem Klavierspieler einen Choral. Schließlich stimmte er selbst ihn an. Doch Erzum hörte auf. Zwar hätte er gar nicht weiter gewusst, davon aber abgesehen wirkte ihn plötzlich eine maßlose Wut auf den dicken, lachenden, singenden Mann. Es verschwamm ihm vor den Augen. Er meinte nicht mehr leben zu können, außer mit seinen beiden Fäusten an diesem Menschen, mit seinen beiden Knien auf Kieperts Brust. Er zuckte ein paar Mal auf seinem Platze, er hob die geballten Hände vor die Schultern. Er stürzte los. Der Athlet war atemlos vom Lachen und auf nichts gefasst. Das setzte ihnen Nachteil gegen den tiefernsten Erzum, der aufblühte, während er seinen Muskelhunger stillte. Sie rollten von einem Winkel in den anderen. Erzum vernahm inmitten des Gepolters einen leisen Ausruf Rosas. Er wusste, sie sah auf ihn. Und darum atmete er mächtiger, presste die Gliedmaßen seines Gegners härter zwischen den seinigen, fühlte sich glücklich erlöst und an seinem richtigen Platz, da er unter ihren Augen kämpfen konnte. Wie damals mit dem Viehjungen um die Kuhmarkt. Inzwischen hatte Unrat, ohne dem Ringkampf ein mehr als flüchtiges Interesse zuzugestehen, sich an Lohmann gewandt. »Was ist denn nun aber mit Ihnen, Lohmann? Da sitzen Sie und rauchen immer mal wieder eine Zigarette. Und heute Morgen in der Klasse haben Sie gefehlt.« »Ich war nicht disponiert, Herr Professor.« »Aber zum Besuch des Blauen Engels sind Sie, trauen für wahr, stets disponiert.« »Das ist etwas anderes, Herr Professor. Ich hatte heute Morgen Migräne. Der Arzt hat mir geistige Anstrengung verboten und mir Zerstreuung verordnet.« »So, sei dem, wie ihm wolle.« Unrat schnappte erst ein paar Mal, dann hatte er's. »Da sitzen Sie nun und rauchen«, wiederholte er. »Schickt sich das denn nun für den Schüler in Gegenwart des Lehrers?« Und da Lohmann nichts tat, als ihn hinter halb gesenkten Lidern hervor mit müder Neugier ansehen, brauste Unrat auf. »Werfen Sie die Zigarette weg«, schrie er dumpf. Lohmann ließ eine Weile verstreichen. Unterdessen taumelten Kiepert und Erzum gegen den Tisch. Unrat musste sich selbst, die Künstlerin Fröhlich und mehrere Gläser und Flaschen in Sicherheit bringen. Als dies geschehen war, »Wie denn? Vorwärts nun also!« »Die Zigarette«, versetzte Lohmann, »gehört zur Situation. Die Situation ist ungewöhnlich für uns beide, Herr Professor.« Unrat, erschrocken über den Widerstand, mit unterirdischem Beben. »Die Zigarette wegwerfen, sage ich, bedaure«, sagte Lohmann. »Sie sollten es wagen, Bursche.« Lohmann machte nur noch eine vornehm ablehnende Bewegung mit seiner spitzen Hand. Da fuhr Unrat, gepackt vom Schwindel des bedrohten Tyrannen, vom Stuhl auf. »Sie werfen sie weg, oder ich hemme sie in ihrer Laufbahn. Ich zerschmettere sie. Ich bin nicht gesonnen.« Lohmann hob die Schultern. »Wie bedauerlich, Herr Professor. Das alles ist ja vorüber. Dass Sie die Umstände so missverstehen können.« Unrat pfauchte. Er hatte die Augen einer wütenden Katze. Sein Hals war vorgestreckt mit höckrigen Sehnen. Vor seinen Zahnlücken erschien Geifer. Sein Zeigefinger drang am Ende des im Winkel ausgelegten Armes mit gelbem Nagel auf den Feind ein. Die Künstlerin Fröhlich klammerte sich an ihn, aus der Verdauung der gehabten Genüsse jäh aufgeschreckt, noch etwas wirklichkeitsfremd, blind, loskeifend gegen Lohmann. »Was wollen Sie denn? Beruhigen Sie ihn lieber«, meinte Lohmann. Da fielen Erzum und Kiepert über zwei krachende Stühle hinweg dem umschlungenen Paar in den Rücken und warfen es mit den Nasen auf den Tisch. Aus dem ziemlich stillen Winkel hinter Rosa Fröhlichs Toilettentisch ertönte Kieselacks heller Jubel. Er tröstete sich ungestört mit Frau Kiepert. Als Unrat und seine Freundin sich wieder aufgerafft hatten, schalten sie weiter. »Sie kommen bei mir immer zuletzt«, schrie sie Lohmann zu. »Ich erinnere mich, gnädiges Fräulein, dass Sie mir das bereits verheißen haben, und ich sehe dem gern entgegen.« Und er bekam, da sie verzottelt, halb aufgeknöpft, mit zerlaufener Schminke, wüst und heiser, sich vor ihm abarbeitete, plötzlich eine ungestüme Lust auf sie. Wieder diese Lust. Seine grausame Liebe zu demütigen durch die düstern Liebkosungen des Lasters. Es ging aber gleich vorbei. Unrat in seinem Angstkrampf ließ es sich nämlich einfallen zu drohen, »Wenn Sie nicht augenblicklich die Zigarette fortwerfen, begleite ich Sie stehenden Fußes zu Ihrem Vater.« Nun enthielt das Lohmannsche Haus an diesem Abend einige Gäste, darunter auch Konsul Bredpoth mit seiner Frau. Lohmann stellte sich vor, wie Unrat in den Salon einbräche. Er konnte Dora Bredpoth umso weniger diesen Auftritt zumuten, als er seit gestern wusste, dass sie in anderen Umständen sei. Seine Mutter hatte es herausgebracht. Und das war auch der Grund, weshalb Lohmann heute in der Klasse gefehlt hatte. Den Kopf auf den Fäusten, in den Versgestalt annehmenden Martern des Gedankens an dieses Kind, das sie von Assessor Knust, vielleicht noch von Leutnant von Gierschke, möglichenfalls aber auch von Konsul Bredpoth hatte, saß Lohmann nun tagelang in seinem verschlossenen Zimmer. »Kommen Sie mit«, rief Unrat. »Ich befehle Ihnen, Sekundaner Lohmann, mit mir zu kommen.« Lohmann ließ ungeduldig die Zigarette fallen. Darauf sank Unrat befriedigt auf seinen Sitz. »Sehen Sie, freilich nun wohl. So ziemt es sich für einen Schüler, der sich um den Lehrer wohlverdient machen möchte. Sie, Lohmann, entschuldigt der Lehrer, denn Sie sind immer mal wieder als Mente Captus zu bezeichnen. Haben Sie doch eine unglückliche Liebe.« Lohmann ließ die Arme sinken. Er war geisterblass und seine Augen glühten so schwarz, dass die Künstlerin Fröhlich ihn mit Bewunderung anstarrte. »Haben Sie etwa keine?« fragte Unrat giftig vorlockend. »Sie machen Verse, ohne darum doch das Ziel der Klasse zu erreichen«, ergänzte zaghaft die Künstlerin Fröhlich, denn sie kannte diese Wendung durch Kieselack. Lohmann sagte sich, »der Elende weiß es. Jetzt drehe ich mich um, gehe nach Haus, ersteige den Speicher, richte die Flinte gegen mein Herz. Und drunten am Klavier sitzt Dora. Das kleine Lied, das Dora singt, flattert herauf und sein Flügelstaub schimmert bis in meinen Tod.« Die Künstlerin Fröhlich äußerte, »Wissen Sie wohl noch, wie Sie mich angedichtet haben?« Sie fragte sehr sanft mit einem Seufzer. Sie wünschte sich mehr von ihm. Sie hatte sich eigentlich immer viel mehr von ihm gewünscht, erinnerte sie sich jetzt, und fand ihn grausam und auch ziemlich dumm. »Und kommst du erst mal in die Wochen?« »Na, wer ist nur in den Wochen?« Auch das. Sie wussten auch das. Lohmann wandte sich ab und ging zur Tür, verurteilt. Wie er den Griff in der Hand hatte, hörte er Unrat sagen, »Freilich nun wohl, Sie haben eine unglückliche Liebe zu der Künstlerin Fröhlich, welche sich jedoch entschlossen hat, ihrer zu entraten und darum auch dem in jenem schamlosen Gedicht von Ihnen geäußerten Wunsche nicht entsprochen hat. Sie sitzen nun nicht bei der Künstlerin Fröhlich im Kabuff, Lohmann. Sie sind der Künstlerin Fröhlich nicht teilhaftig geworden, Lohmann. Sie können nun zu Ihren Penaten zurückkehren, Lohmann.« Mit einem Ruck drehte Lohmann sich wieder um. Weiter war es nichts. »Jawohl«, sagte auch Rosa. »Es stimmt. Und jedes Wort sitzt.« Der alte Dummkopf floss über von greisenhafter Eitelkeit. Das andere Geschöpf war ein unappetitliches Mädel, nichts weiter. Beide ganz harmlos, beide ganz unwissend. Die Tragik seiner vergangenen Minuten, Lohmann hatte sie irrtümlich erlebt und ohne Recht. Er ging nicht mehr, sich zu erschießen. Er fand sich enttäuscht, beinahe albern, durch die Komödie der Dinge wieder einmal entwürdigt, noch immer im Leben vor und in diesem Kabuff. »So, von Erzum«, versetzte Unrat, »nun räumen auch Sie immer mal wieder das Feld. Und weil Sie sich erdreistet haben, in Anwesenheit des Lehrers eine Prügelei vom Zaun zu brechen, schreiben Sie die Gesangbuchverse, die Sie nicht gekonnt haben, sechsmal ab.« Erzum blieb stehen, ernüchtert, belastet mit der Erkenntnis, dass die soeben genossene Muskelfreude nur Selbsttäuschung gewesen sei, dass ein Sieg über den Athleten ihm nichts genützt habe, dass hier nur ein Sieger sei, Unrat, und sah schreckensvoll in das gleichgültige Gesicht der Künstlerin Fröhlich. Fort mit Ihnen!« rief Unrat. Kieselack wollte hinterher. »Wohin?« »Ohne vom Lehrer entlassen zu sein. Sie werden mir 40 Vergilverse memorieren.« »Warum?« machte Kieselack empörerisch. »Weil der Lehrer es so will.« Kieselack überflog ihn mit einem Senkblick und verlor alle Lust, es mit ihm aufzunehmen. Er machte sich still davon. Die beiden anderen waren ein Stück voraus. Erzum, in dem Bedürfnis, Rosa samt ihrem Galan zu verachten und zu verwerfen, das Mädchen muss man also als verloren ansehen. Ich gewöhne mich schon an den Gedanken. Ich versichere dich, Lohmann, ich sterbe nicht daran. Aber was sagst du zu diesem Unrat? Ist dir so eine Schamlosigkeit schon mal vorgekommen? Lohmann lächelte bitter. Er verstand. Von Erzum war geschlagen und zog sich klagend auf die angestammte Moral zurück, auf die ewige Zuflucht der Geschlagenen. Lohmann verschmähte sie. So schlecht er heute weggekommen war, auch er. Er sagte, es war verkehrt von uns, da hineinzugehen und zu glauben, wir könnten ihn in Verlegenheit setzen. Wir mussten bedenken, er war darüber hinaus. Zu Mitwissern hat er uns längst. Zusammengeplatzt sind wir hier schon oft mit ihm. Er hat uns schon nach Haus geschleppt, damit wir ihm bei der Fröhlich nicht gefährlich würden. Hielt er es übrigens für ausgeschlossen, dass ihm inzwischen irgendein anderer bei ihr gefährlich ward? Erzum stöhnte verwundert auf. Denn es wäre ungesund für dich, Erzum, wenn man dir hierüber noch Illusionen ließe, sei ein Mann. Erzum versicherte mit schlecht gefesteter Stimme, Rosa sei ihm gleichgültig, er frage nicht, ob sie rein sei, nur Unrat empöre ihn in seinem sittlichen Bewusstsein. Mich nicht, gab Lohmann an. Dieser Unrat fängt an, mich zu beschäftigen. Er ist eigentlich eine interessante Ausnahme. Bedenke, unter welchen Umständen er handelt, was er alles gegen sich auf die Beine bringt. Dazu muss man ein Selbstbewusstsein haben, scheint mir. Ich für meine Person brächte so eines nicht auf. Es muss in einem ein Stück Anarchist stecken. Dies alles reichte weiter, als von Erzum reichte. Er brummte etwas. Wie? Machte Lohmann. Nun ja. Die Szene im Kabuff war widerlich, aber sie hatte etwas widerlich Großartiges. Oder, wenn du lieber willst, etwas großartig Widerliches. Aber großartig war dabei. Erzum hielt sich nicht mehr. Lohmann, war sie wirklich nicht rein? Nun, jetzt ist sie jedenfalls bedeckt mit Unrat. Da siehst du auch von ihrem Vorleben besser ab. Ich hielt sie für rein. Mir ist überhaupt wie im Traum. Du wirst lachen, Lohmann, aber ich könnte mich erschießen. Wenn du es wünschest, lache ich. Wie soll ich darüber hinwegkommen? Hat schon mal einer das erlebt? Sie stand mir so hoch. Ich habe eigentlich, wenn ich es genau bedenke, nie gehofft, sie zu erlangen. Du erinnerst dich, in welcher Aufregung ich neulich war, als ich das Hünengrab kaputt machte. Übermut war das nicht. Ich will nur ganz aufrichtig sein. Es war bloße Angst vor der Entscheidung. Ich hätte mich, Gott weiß es, gewundert, wenn sie mit mir gekommen wäre. Wie konnte ich mir das einbilden? Sie hat ja viel zu viel Seele für mich. Und als dann der Würfel gefallen war, Lohmann musterte ihn von der Seite, Erzum musste in einem unerhörten Zustand sein, um von gefallenen Würfeln zu sprechen, da war ich allerdings ein verzweifelter Mensch. Das darf ich wohl sagen. Aber das war eine Wohltat verglichen mit heute. Verstehst du denn überhaupt, Lohmann, wie tief sie jetzt gefallen ist? Bist du Unrat? Denke nur, da gehört sie doch nicht hin. Sie ist doch rein. Oder aber sie wäre das Letzte der Weiber. Lohmann gab es auf. Erzum war nun einmal viel daran gelegen, dass die Rosa Fröhlich auf einem unzugänglichen Wolkenthron sitze. Offenbar brauchte er es so. Er machte seinem Dümmern selbst weiß, dass er sich auf die Rosa Fröhlich niemals wirkliche Hoffnung angemaßt habe. Zweck des Selbstbetrugs war, dass umso weniger Unrat aus seinem Pfuhl heraus nach ihr gelangt haben könne. Die Lebenserfahrung, die das Gesicht einer Kuhmagd trug, blieb da hinten. Und ein hochgespannter Träumer entstieg dem roten Landjunker, denn es brachte Vorteil für Erzums Eigenliebe. So war der Mensch, meinte Lohmann. Und wenn ich mich nun frage, warum, sagte Erzum noch, da finde ich wirklich keine Erklärung. Ich habe ihr alles geboten, was sie ein Mensch nur bieten kann. Dass sie mich liebte, das konnte ich ehrlich gesagt allerdings kaum hoffen. Sie hat mich ja nicht besser behandelt als dich. Warum wohl auch gerade mich, aber stattdessen Unrat. Glaubst du das, Mensch, Unrat? Die Frauen sind unfassbar, erklärte Lohmann und versank in Sinnen. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, er hat ihr schwindelhafte Vorspielungen gemacht. Er wird sie noch ins Unglück bringen. Und Erzum dachte hinzu, vielleicht, dann. Da überholte Kieselack die beiden. Er schlich schon seit einer Weile hinter ihnen her. Er verkündete gellend, »So blau, Unrat hat 10 Mark geblecht, ich hab es ja durchs Schlüsselloch gesehen!« »Du lügst, Schwein!« brüllte Erzum und brach los gegen den Kleinen. Aber Kieselack hatte dies vorausgesehen und war im Nu über alle Berge. Kieselack hatte gelogen. Unrat war weit entfernt, der Künstlerin fröhlich Geld anzubieten. Nicht aus Feingefühl, auch nicht aus Geiz, sondern, sie durchschaute dies, weil er nicht darauf kam. Es kostete sie viele Andeutungen, bis er sich wieder der Wohnung erinnerte, die er ihr hatte nehmen wollen. Als er dann davon sprach, sie in ein möbliertes Zimmer zu stecken, verlor sie die Geduld und verlangte bündig eine eigene Einrichtung. Unrat war tief erstaunt. »Da du jedoch mit dem Ehepaare Kiepert zusammen zu wohnen pflegst«, sein Geist war auf Erhaltung gerichtet. In so durchgreifende Umwälzungen musste er sich erst hineindenken. Er arbeitete angestrengt. Wenn aber, aufgemerkt nun also, das Ehepaar Kiepert die Stadt verlässt. »Und wenn ich nicht mit will«, ergänzte sie, »was tue ich denn wohl?« Er war ratlos. »Nu, Unratchen, nu!« Sie hüpfte ihm vor den Füßen umher und triumphierend, »dann bleib ich hier!« Ein Glänzen brach aus seinem Gesicht. Solch eine Neuigkeit wäre ihm niemals eingefallen. »Dann bleibst du hier«, wiederholte er mehrmals, um sich daran zu gewöhnen. »Das ist denn freilich recht brav«, setzte er anerkennend hinzu. Er war beglückt, und trotzdem bedurfte sie einige Tage später wieder ihrer ganzen Kunst des Einflüsterns, bis er es heraus hatte, dass er sie nicht mehr im Blauen Engel essen lassen, sondern ihr die Mahlzeiten in einem guten Hotel bezahlen sollte. Als er es heraus hatte, wollte er sogar mit ihr zusammen essen. Dies lehnte sie ab, und er war enttäuscht. Dafür erlaubte sie ihm, ihr im schwedischen Hof nicht nur die Mahlzeiten, sondern auch ein Zimmer zu bezahlen, bis ihre eigene Wohnung fertiggestellt sein würde. Auf jede Möglichkeit, sie aus ihrer Umgebung noch weiter heraus und fester an sich zu ziehen, der Welt, die Künstlerin fröhlich entgegenzuhalten, stürzte er sich mit knabenhaftem Eifer. Nur erkannt haben musste er die Möglichkeit. Er trieb den Tapezierer zur Eile, handele es sich doch um die Künstlerin fröhlich. Er drohte dem Möbelhändler mit der Unzufriedenheit der Künstlerin fröhlich, erinnerte in dem Porzellan- und im Wäschegeschäft an den verwöhnten Geschmack der Künstlerin fröhlich. Die Stadt gehörte der Künstlerin fröhlich. Überall nahm Unrat ihr, was für sie passte. Überall ließ er, unberührt von missbilligenden Blicken, ihren Namen ertönen. Immer war er, beladen mit Paketen, auf dem Wege von ihr, auf dem Wege zu ihr. Immer stak er voller Dinge von drängender Wichtigkeit, die für die Künstlerin fröhlich gerade so wichtig und gemeinsam mit ihr zu bedenken und zu bereden waren. Auf seine grauen Wangen kamen von beglückender Tätigkeit jetzt meistens rote Flecken. Er schlief des Nachts gut und lebte gefüllte Tage. Sein einziger Kummer war, dass sie niemals mit ihm ausging. Er hätte sie in der Stadt umherführen wollen, sie mit ihrem Reich bekannt machen, sie den Untertanen vorstellen, sie gegen Aufrührer verteidigen. Denn Unrat fürchtete sich in dieser Zeit vor keiner Erhebung, er forderte sie heraus. Sie aber hatte gerade eine Probe, oder sie war müde oder unwohl, oder die dicke Frau hatte sie geärgert. Daraufhin machte er einmal der Kiepert eine Szene, wobei sich herausstellte, dass sie die Künstlerin Fröhlich den ganzen Tag noch nicht gesehen hatte. Unrat begriff das nicht. Sie lächelte vielsagend. Ratlos kehrte er zurück zur Künstlerin Fröhlich, und sie musste ihn wieder hinhalten. Ihr wahrer Beweggrund war einfach, dass sie es für verfrüht erachtete, sich mit ihm zu zeigen. Wenn man sie öffentlich an seiner Seite erblickte, würde man, das sah sie voraus, ihn gegen sie einzunehmen versuchen. Sie war sich noch keines so großen Einflusses auf ihn bewusst, um all die Geschichten zu Schanden zu machen, die er über sie zu hören bekommen konnte. Sie hielt sich wahrhaftig nicht für eine unanständige Person, aber tatsächlich hatte doch jede allerlei Sachen hinter sich. Sie waren ja eigentlich nicht der Rede wert, aber ein Mann, der es ernst meinte, durfte sie nun mal nicht wissen. Wenn die Männer vernünftiger gewesen wären, wie viel leichter hätte man es gehabt. Man hätte seinen kleinen Unrat unter das Kinn gefasst und ihm einfach erzählt, so und so. Nun aber hieß es schwindeln. Und das Schlimmste war, dass er hierbei auf dumme Gedanken verfallen und sich einbilden konnte, sie suche nur allein zu Hause zu bleiben, um sich ohne ihn zu amüsieren. Und das stimmte, weiß Gott, nicht. Davon hatte sie doch genug und war froh, ein wenig Ruhe zu haben, zusammen mit ihrem komischen alten Unrat, der sich so viel mit ihr befasste, wie sonst noch nie im Leben einer und der wirklich, sie betrachtete ihn manchmal lange und sinnend, ein feiner Kerl war. Der Verdacht, den sie fürchtete, war Unrat fremd. Er kam nicht drauf. Andererseits hätte sie dem Gerede der Leute ruhig an seiner Seite trotzen dürfen. Er war stärker, als sie meinte. Es traten an ihn Anfechtungen heran, die er überwand, ohne ihr auch nur davon zu reden. Das meiste geschah in der Schule. Hier wusste, dank Kieselack, jedermann Bescheid über Unrats außeramtlichen Lebenswandel. Einige jüngere Oberlehrer, noch im Zweifel, welche Gesinnung ihre Karriere mehr befördern könne, wichen ihm aus, um ihn nicht grüßen zu müssen. Der junge Oberlehrer Richter, der seine Augen zu einem Mädchen aus reicher, Oberlehrern sonst unzugänglicher Familie erhob, grüßte ihn mit mokantem Lächeln. Andere aber verleugneten ausdrücklich jede Gemeinschaft. Einer sprach vor Unrats eigener Klasse von sittlichem vielmehr Kot, von dem die Schüler sich nicht ergreifen lassen sollten. Es war derselbe Oberlehrer Höbenett, der sich seinerzeit über Unrats Sohn und seine sittlichen Verfehlungen abfällig geäußert hatte, auch damals vor des Vaters Klasse. Wenn jetzt Unrat den Schulhof betrat, schrie, während der beaufsichtigende Lehrer angewidert wegsah, alles drauf los, oho, hier riecht es nach sittlichem Unrat. Der alte Professor näherte sich, der Lärm schwoll unter Unrats giftigem Schielen allmählich ab. Dann stellte an seinem Wege sich Kieselack auf und versetzte mit einem Senkblick langsam und nachdrücklich viel mehr Kot. Und Unrat schlich zusammenzuckend weiter, er konnte es Kieselack nicht beweisen. Er konnte ihm nichts mehr beweisen. Ihn, das fühlte er wohl, niemals wieder fassen. So wenig wie von Erzum und Lohmann. Er und seine drei Schüler lebten hier aufgrund gegenseitiger Duldung. So besaß Unrat keine Macht dagegen, dass Lohmann sich am Unterricht überhaupt nicht mehr beteiligte und auf einen Aufruf mit seinem schauspielerischen Tonfall entgegnete, er sei beschäftigt. Unrat vermochte wenig gegen von Erzum, der, erbittert über sein langes, fruchtloses Dahocken, seinem Nachbarn das Extemporale aus den Händen riss, um es abzuschreiben. Unrat musste zusehen, wie Kieselack bei allen Fragen seiner Mitschüler durch Dazwischenwerfen unsinniger Antworten verwirrte, wie er laute Reden führte, ohne Veranlassung durch die Klasse spazieren ging, ja, mitten in der Stunde eine Prügelei anzettelte. Ließ Unrat sich einmal von der Panik des bedrohten Tyrannen hinreißen und steckte die Aufrührer ins Kabuff, dann ergab sich noch Schlimmeres. Die Klasse vernahm dann das Knallen und Glucksen geöffneter Flaschen, lautes Prostrufen, verdächtiges Kichern, den Schall von Küssen. Hals über Kopf stürzte Unrat zur Tür und ließ Kieselack wieder herein. Die beiden anderen kamen mit, ungebeten, mit drohenden, verachtungsvollen Mienen. Für den Augenblick erlitt Unrat zweifellos viel Verdruss. Aber was half ihnen das? Schließlich waren doch sie die Besiegten. Der Künstlerin Fröhlich nicht teilhaftig gewordenen. Nicht Lohmann saß bei der Künstlerin Fröhlich im Kabuff. Unrat schüttelte, kaum dass das Tor der Schule durchschritten war, seinen Unmut ab und lenkte seine Gedanken auf den grauen Rock der Künstlerin Fröhlich, den er von der Waschanstalt abholen sollte, und auf die Bonbons, womit er vorhatte, sie zu überraschen. Dagegen konnte der Direktor des Gymnasiums nicht länger umhin, einzugreifen in die Zustände der Untersekunder. Er entbot Unrat zu sich ins Amtszimmer und hielt ihm die sittliche Auflösung vor, der seine Klasse sichtlich entgegengehe. Er wolle nicht untersuchen, woher der Ansteckungsstoff komme. Bei einem jüngeren Lehrer würde er dies allerdings untersuchen. Der Herr Kollege aber sei in Ehren ergraut, er möge daher einerseits seiner selbst gedenken, andererseits aber auch des Beispiels nicht vergessen, dass er der Klasse schulde. Unrat sagte darauf: »Herr Direktor, der Athenienser Perikles hatte, trauen für wahr, die Aspasia zur Geliebten.« »Dies passe hier wohl nicht«, meinte der Direktor, und Unrat: »Ich würde mein Leben immer mal wieder für nichts erachten, wenn ich den Schülern die klassischen Ideale nur vorerzählte wie müßige Märchen. Der humanistisch Gebildete darf des sittlichen Aberglaubens der niederen Stände billig entraten.« Der Direktor, der nicht weiter wusste, entließ Unrat und dachte noch lange nach. Zuletzt beschloss er, das Gehörte für sich zu behalten. Aus Furcht, der Laie möchte es in einem für Schule und Lehrerstand unvorteilhaften Sinne auslegen. Seine Wirtschafterin, sie hatte an Besuchen der Künstlerin Fröhlich Anstoß genommen, nötigte Unrat mit triumphierender Ruhe, gegen die ihr Toben sich machtlos brach, zum Verlassen des Hauses. Statt ihrer zog eine Magd aus dem Blauen Engel ein. Sie sah aus wie ein Kehrlappen und empfing den Fleischerburschen, den Schornsteinfeger, den Gassenmenschen und die ganze Straße in ihrem Zimmer. Eine Schneiderin, gelblich von Gesicht, der Unrat im Auftrag der Künstlerin Fröhlich oft Besuche machte, hatte sich immer kalt und zurechtweisend verhalten. Eines Tages, als Unrat die Rechnung über einen größeren Auftrag eben beglichen hatte, öffnete sie die Lippen. Der Herr Professor solle sich doch man umhören, was die Leute sagten, wenn das nicht eine Schande wäre, in seinen Jahren und überhaupt. Unrat schob ohne Erwiderung das kleine Geld ins Portemonnaie und ging. Zur halb zugezogenen Tür lächelte er nochmals hinein und sagte nachsichtig: »Aus dem für Ihre Worte von Ihnen gewählten Augenblick, gute Frau, ersehe ich, dass Sie die Besorgnis hegten, die allzu große Offenheit Ihrer Rede möchte Ihnen zu pekuniärem Nachteile gereichen. Indessen fürchten Sie nichts. Sie sollen noch fernerhin für die Künstlerin Fröhlich arbeiten dürfen.« Und er zog sich zurück. An einem Sonntagmorgen endlich, während Unrat die Rückseite eines Blattes aus seinen Partikeln bei Homer mit dem Konzept eines Briefes an die Künstlerin Fröhlich bedeckte, ward geklopft, und in schwarzem, faltigem Rock und hohem Hut trat Schuhmachermeister Rindfleisch ein. Er machte einen Kratzfuß und sagte befangen über seinen Spitzbauch hinweg: »Herr Professor, morgen, Herr Professor, ich möchte man bloß gebeten haben, dass ich an Herrn Professor darf eine Frage richten.« »Nur zu, Meister«, sagte Unrat. »Ich habe es mir lange überlegt, und leicht wird es mir ja auch nicht, bloß dass Gott es nun mal will. Vorwärts denn also, Mann. Besonders, weil ich sowas von Herrn Professor doch überhaupt nicht glauben kann. Die Leute reden viel über Herrn Professor, das wird Herr Professor wohl selbst am besten wissen. Aber glauben soll der Christenmensch es nicht. Nö, wahrlich nicht. Wenn dem so ist, bemerkte Unrat und winkte Schluss, so mag's denn gut sein. Rindfleisch drehte seinen Zylinder, sah zur Erde. Ja, aber Gott will man, dass ich Herrn Professor daran erinnere, dass er es nicht will. Was will er nicht? Fragte Unrat und lächelte von unten. Die Künstlerin Fröhlich etwa? Der Schuhmacher atmete schwer unter dem Druck seiner Sendung. Seine langen, hängenden Wangen schwankten in seinem Keilbart. »Ich hab sie einmal darin eingeweiht, Herr Professor.« Und seine Stimme verdunkelte sich vor Geheimnis, dass Gott es nur darum erlaubt, auf dass er mehr Engel kriegt. »Recht, so, Meister, drum will ich denn sehen, was sich tun lässt.« Und ohne sein hinterhältiges Lächeln abzulegen, drängte Unrat den Herrenhuter aus der Tür. So, unbefangen und ganz auf der Höhe, lebte Unrat dahin. Da platzten schreckliche Ereignisse. Ein Flurhüter hatte die Anzeige erstattet, dass das Hünengrab im Walde mutwillig beschädigt worden sei. An dem Sonntag, der seiner Schätzung nach der Zeitpunkt des Frevels gewesen war, hatte er eine Gesellschaft von jungen Leuten auf der Landstraße getroffen. Nachdem die Staatsanwaltschaft längere Zeit hindurch vergebliche Erhebungen angestellt hatte, erschien eines Montagmorgens der Flurhüter zur Seite des Direktors in der Aula des Gymnasiums. Solange die Andacht währte, mochte nun der Direktor das Kapitel aus der Bibel verlesen oder die Schule einen Choral singen, musterte der Mann aus dem Volk von der Höhe des direktorialen Podiums die Versammlung. Er wischte sich dabei oft mit dem Handrücken die Stirn und ihm schien nicht wohl zu sein. Schließlich musste er noch hinabsteigen und, geführt vom Direktor, durch die Reihen der Schüler gehen. Er benahm sich dabei als Mensch, der in zu hohe Gesellschaft geraten ist, sah niemand und verbeugte sich vor Erzum, der ihn auf den Fuß getreten hatte. Als jede Hoffnung, die Verbrecher im Bereich des Gymnasiums zu entdecken, vorbeischien, machte der Direktor einen äußersten Versuch. Er las erst noch ein extra Kapitel aus der Bibel, dann sprach er die Zuversicht aus, dies werde wenigstens einen der Schuldigen gerührt und zur Reue erweicht haben, und er werde sich in seinem Gewissen gedrängt fühlen, in das Sprechzimmer des Direktors zu kommen und seine Mitübeltäter anzuzeigen und der Gerechtigkeit zu überliefern. Zum Lohn für sein aufrichtiges Geständnis solle ihm selbst dann nicht nur die Strafe erlassen, sondern auch ein Geldgeschenk zugeteilt werden. Hiermit war die Andacht zu Ende. Schon 3 Tage später geschah es, dass Unrat in einer Titus-Livius-Stunde, die die verwahrloste Klasse mit Lärm und Nebendingen ausfüllte, jäh vom Katheder emporschnellte und zu schreien anfing: »Lohmann, Ihre Privatlektüre werden Sie demnächst an einem anderen Ort fortsetzen dürfen. Kieselack, Sie haben hier die längste Zeit auf dem Schlüssel gepfiffen. Sie können nun bald daheim immer mal wieder Ihren Mist fahren von Erzum. Weit entfernt, diese 3 Verruchten in das Kabuff zu verbannen, das für ihre Verworfenheit einen zu edlen Aufenthalt darstellen würde, will ich vielmehr alles daran setzen, damit ihre Laufbahn den wohlverdienten Abschluss in Gesellschaft gemeiner Diebe und Einbrecher finde. Der Gemeinschaft der Anständigen werden sie nicht mehr lange teilhaftig bleiben. Ihre Atemzüge unter uns sind gezählt.« Zwar erhob sich Lohmann und bat, die Stirne gerunzelt, um eine Erklärung, aber Unrats begrabene Stimme war so voll gewesen von sich sättigendem Hass, seine Miene triumphierte so schaurig, dass alle sich geschlagen fühlten. Lohmann setzte sich wieder mit bedauerndem Achselzucken. In der nächsten Pause ward er, zusammen mit Kieselack und von Erzum, zum Direktor beschieden. Bei ihrer Rückkehr erklärten sie mit scheinbarer Geringschätzung, es sei wegen des albernen Hünengrabs. Aber sofort bildete sich ein freier Kreis um sie. Kieselack raunte: »Oh Mensch, wer mag uns wohl bloß angesagt haben?« Die beiden anderen sahen sich angewidert in die Augen und drehten Kieselack den Rücken zu. An einem Vormittag fuhren die drei, vom Unterricht befreit, im Gefolge einer Gerichtskommission in den Wald und wurden vor das Hünengrab, den Gegenstand ihrer Gewaltakte, gestellt. Hier erkannte sie der Flurhüter. Die Untersuchung der Angelegenheit trug ihnen noch mehrere schulfreie Tage ein. Endlich betraten sie als Angeklagte das Sitzungszimmer des Landgerichts. Von der Zeugenbank empfing sie Unraths giftiges Lächeln. Im Saal befanden sich auch Konsul Bredpoth und Konsul Lohmann, und der Staatsanwaltssubstitut konnte nicht umhin, den beiden einflussreichen Herren eine Verbeugung zu widmen. Er rang innerlich die Hände über die Torheit des jungen Lohmann und seines Freundes, dass sie sich nicht längst gemeldet hatten. Die Anklagebehörde würde es vermieden haben, an die große Glocke zu rühren. Natürlich hatte man geglaubt, es handle sich um lauter Burschen vom Schlage des Kieselack. Nachdem in die Verhandlung eingetreten war, fragte der Vorsitzende die drei Angeklagten, ob sie sich schuldig bekennten. Kieselack fing sofort an zu leugnen. Aber er habe es ja selbst seinem Direktor gestanden und auch im Lauf der Voruntersuchung alles zugegeben. Der Direktor trat vor und bestätigte dies ausführlich. Er ward vereidigt. »Der Herr Direktor hat gelogen«, behauptete darauf Kieselack. »Der Herr Direktor hat es aber beschworen.« »Oh wei«, machte Kieselack, »dann hat er es recht gelogen.« Er hatte die Zügel abgestreift. Davongejagt ward er doch. Und überdies war er erbittert und in seinem Glauben an die Menschen erschüttert, weil er, anstatt die versprochene Belohnung zu erhalten, vor Gericht gestellt worden war. Lohmann und Graf Erzum gaben die Tat zu. »Ich bin es nicht gewesen«, quäkte Kieselack dazwischen. »Aber wir«, entschied Lohmann, peinlich berührt durch diese Kameradschaft. »Pardon«, bemerkte Erzum, »ich habe es alleine getan.« »Bitte sehr«, und Lohmann machte ein Gesicht von müder Strenge, »meinen Anteil an dieser Beschädigung eines öffentlichen Besitztums oder wie man das nennt, muss ich mit aller Entschiedenheit in Anspruch nehmen.« Von Erzum wiederholte, »ich habe es ganz alleine kaputt gemacht, das ist wahr.« »Mein Lieber, rede keinen Kohl«, bat Lohmann, und der andere, »zum, nochmal, du warst ja ein ganzes Stück davon weg, du saßest ja mit...« »Mit wem?« fragte der Vorsitzende. »Mit niemand, glaube ich.« Und von Erzum war sehr rot. »Mit Kieselack wahrscheinlich«, meinte Lohmann. Der Staatsanwaltssubstitut fand es angezeigt, die Schuld auf möglichst viele Köpfe zu verteilen, damit für den Sohn des Konsuls Lohmann und das Mündel des Konsuls Bredpoth wenig davon übrig bleibe. Er machte von Erzum auf die Schwierigkeit seiner vorgeblichen Tat aufmerksam. »So viel Unfug, wie Sie alleine verübt haben wollen, bringt ja der stärkste Mann nicht fertig.« »Doch«, entgegnete Erzum stolz und bescheiden. Der Vorsitzende forderte ihn und Lohmann zur Nennung der übrigen auf. »Sie müssen wohl eine größere, vergnügte Gesellschaft gewesen sein«, vermutete er wohlwollend. »Sagen Sie uns nur die Teilnehmer, sie tun sich und uns einen Gefallen damit.« Die Angeklagten schwiegen. Die Verteidigung gab zu bedenken, welche vornehme Gesinnung hieraus spreche. Schon während der ganzen Voruntersuchung seien die zwei jungen Leute standhaft geblieben in ihrem Vorhaben, niemand weiter zu kompromittieren. Auch Kieselack war standhaft geblieben, aber ihm ward es nicht angerechnet. Übrigens hatte er sich seinen Streich nur aufgespart. »Es war also sonst keiner dabei«, wiederholte der Vorsitzende. »Nein«, sagte Erzum. »Nein«, sagte Lohmann. »Doch«, rief Kieselack im Quetschdiskant des beflissenen Schülers, der seins weiß. »Die Künstlerin Fröhlich war auch noch mit.« Und da alles lauschte, »die hat es ja überhaupt bloß haben wollen, dass wir das Hünengrab ruinieren sollten.« »Er lügt«, sagte Erzum und knirschte. »Er lügt bei jedem Wort«, ergänzte Lohmann. »Es ist so gewiss wahr«, beteuerte Kieselang. »Fragen Sie meinen Herrn Professor, der kennt Sie am besten.« Er grinste nach der Zeugenbank. »Ist es vielleicht nicht wahr, dass Ihnen die Künstlerin Fröhlich an dem Sonntag durchgegangen ist, Herr Professor? Da hat sie mit uns beim Hühnengrab Frühstück gegessen.« Alles blickte auf Unrat, der zerstört aussah und dessen Kiefer klappten. »War die Dame dabei?« fragte einer der Richter überrascht und im Tone rein menschlicher Neugier die beiden anderen Angeklagten. Sie hoben die Schultern, aber Unrat brachte hervor, fast erstickt, »Das ist Ihr Ende, Sie Elender. Rechnen Sie sich immer mal wieder zu den Toten.« »Wer ist denn die Dame?« fragte der Staatsanwaltssubstitut der Form wegen, denn jeder Anwesende wusste von ihr und Unrat. »Herr Professor Rath wird uns Auskunft erteilen können«, vermutete der Vorsitzende. Unrat gab nur an, sie sei eine Künstlerin. Darauf beantragte der Substitut die sofortige Vorladung der betreffenden Frauensperson, da ein Interesse bestehe zu ermitteln, inwiefern sie als intellektuelle Urheberin des fraglichen Delikts für dasselbe mitverantwortlich zu machen sei. Der Gerichtshof beschloss demgemäß und der Gerichtsdiener ward auf den Weg geschickt. Inzwischen begutachtete der junge Rechtsanwalt, der Lohmann und von Erzum zu verteidigen hatte, schweigend Unrats Gemütszustand. Er kam zu dem Ergebnis, dass dies der Zeitpunkt sei, ihn sich aussprechen zu lassen. Und er beantragte die Vernehmung des Professors Rath über den allgemeinen, geistigen und sittlichen Zustand der drei Angeklagten seiner Schüler. Das Gericht gab dem Antrag Folge. Der Staatsanwaltssubstitut, der eine für Konsul Bredpots Schützling und den Sohn des Konsuls Lohmann unangenehme Aussage befürchtete, hatte vergebens versucht, es zu verhindern. Wie Unrat vor die Schranken trat, ward gelacht. Er war in beängstigender Aufregung, leidende Wut verzerrte ihn und er sah feucht aus. »Es ist kein Zweifel erlaubt«, so begann er sofort, »daran, dass die Künstlerin Fröhlich weder bei jener verworfenen Freveltat noch auch überhaupt bei der ganzen verruchten Landpartie beteiligt gewesen sei.« Er musste sich erst vereidigen lassen. Dann wollte er gleich dasselbe noch einmal beteuern. Der Vorsitzende unterbrach ihn wieder. Man verlange sein Zeugnis über seine drei Schüler. Da fing Unrat unvermittelt zu schreien an, die Arme aufhebend und die tiefste Not in seiner begrabenen Stimme, als sei er gegen eine Wand getrieben, finde keinen Ausweg mehr. »Diese Burschen sind die Letzten des Menschengeschlechtes. Seht sie euch an. So sieht der Nachwuchs des Zuchthauses aus. Von jeher waren es so Beschaffene, dass sie, die Herrschaft des Lehrers nur widerwillig ertragend, Auflehnung gegen dieselbe nicht allein übten, sondern sogar predigten. Dank ihrer Agitation besteht die Klasse zu einem erheblichen Teile aus Elenden. Sie haben alles daran gesetzt, um, sei es durch revolutionäre Machenschaften, sei es durch versuchten Betrug und jede andere Betätigung gemeinster Gesinnung, sich der Zukunft würdig zu erweisen, die sich ihnen hier, trauen für wahr, erschließt. Dies ist der Ort, wo ich sie im Voraus erwartet habe.« Und er wandte sich mit dem Racheschrei eines furchtbar Getroffenen den drei Verführern der Künstlerin Fröhlich zu. »Von Angesicht zu Angesicht, Lohmann!« Er begann, jeden der drei vor versammeltem Gericht und Publikum zu entblößen. Lohmanns Liebesgedichte, von Erzums nächtliche Ausflüge über die Balkonpfeiler des Pastors Telander, Kieselacks freches Auftreten in einem den Schülern untersagten Lokal, alles brach hervor, zitternd vor Gewaltsamkeit. Der Erzumsche missratene Onkel ward ausgespien, nebst dem ideallosen Gelddünkel der städtischen Patrizier und dem der Trunksucht verfallenen Hafenbeamten, der Kieselacks Vater war. Das Gericht war peinlich berührt durch all dies fanatisch Überkochende. Der Staatsanwaltssubstitut richtete höflich entschuldigende Blicke an Konsul Lohmann und Konsul Bredpot. Der junge Verteidiger beobachtete spöttisch und befriedigt die Stimmung im Saal. Unrat belustigte und empörte. Endlich bedeutete ihm der Vorsitzende, der Gerichtshof sei zur Genüge aufgeklärt über des Professors Verhältnis zu seinen Schülern. Unrat fauchte, ohne zu hören, wie lange noch werden diese katilinarischen Existenzen durch die Last ihrer Schändlichkeit den Erdboden, den sie drücken, beleidigen. Diese nun behaupten, die Künstlerin Fröhlich habe an ihren verbrecherischen Orgien teilgehabt. Wahrhaftig, es hat diesen nichts weiter gefehlt, als dass sie die Künstlerin Fröhlich antasteten in ihrer Ehre. Inmitten der Heiterkeit, die seine Worte bewirkten, brach Unrat fast zusammen. Denn was er sagte, entsprach nicht seinem Innersten. Dort war er versichert. Die Künstlerin Fröhlich, die er an jenem Wahlsonntag aus den Augen verloren hatte, sei beim Hünengrab gewesen. Noch mehr. Ein fliegender Überblick über bisher nicht gewürdigte Umstände machte ihn atemlos. Die Künstlerin Fröhlich hatte sich immer geweigert, mit ihm auszugehen. All ihre Vorwände, um allein zu Hause zu bleiben. Was verbargen sie? Lohmann? Er stürzte sich von Neuem auf Lohmann und rief ihm zu, dass die Macht seiner Kaste eine zu brechende sei. Aber der Vorsitzende forderte ihn auf, an seinen Platz zurückzukehren und befahl, die Zeugin Fröhlich hereinzurufen. Ihr Erscheinen erregte Gemurmel. Der Vorsitzende drohte, den Saal räumen zu lassen. Man beruhigte sich, denn sie gefiel. Sie war in ihrem grauen Tuchkostüm von sympathisch ruhiger Eleganz, hatte sich schlicht frisiert, einen Hut von mäßigem Umfang und mit einer einzigen Straußenfeder aufgesetzt und nur ganz wenig rot im Gesicht. Ein junges Mädchen äußerte sich zu ihrer Mutter laut darüber, wie das Fräulein schön sei. Sie trat unbefangen vor die Richter hin, der Vorsitzende empfing sie mit einer leichten Verbeugung. Auf Antrag des Staatsanwaltssubstituts ward sie unbeeidigt vernommen und erklärte freimütig mit einnehmendem Lächeln, dass sie allerdings an jener Landpartie teilgenommen habe. Kieselacks Verteidiger glaubte endlich auftrumpfen zu können. »Ich mache darauf aufmerksam, dass unter den drei Angeklagten nur mein Klient es war, der der Wahrheit die Ehre gegeben hat. Aber niemand interessierte sich für Kieselack. Der Substitut meinte, nun sei die Beeinflussung erwiesen und für das Delikt, das die beiden jungen Leute aus bloßer, begreiflicher Galanterie auf sich zu nehmen versucht hätten, entfalle die intellektuelle Urheberschaft voll und ganz auf die Zeugin Fröhlich. Kieselacks Verteidiger benutzte die Gelegenheit, um zu bedenken zu geben, wie sehr auch das, er müsse es gestehen, unsympathische Auftreten seines Klienten begründet sei in der Korruption, die der Verkehr mit einer der Klasse der Zeugin angehörigen Frauensperson bei jungen Leuten hervorzubringen wohl geeignet sei. »Was Sie mit dem ollen Hühngrab gemacht haben«, sagte darauf leichthin die Zeugin Fröhlich, »das ist mir dunkel und kann es auch bleiben. Ich weiß nur, was nämlich die Korruption betrifft, wovon der Herr geredet hat, dass an dem bewussten Sonntagnachmittag einer von den jungen Herren mir einen regelrechten Heiratsantrag gemacht hat und dass ich bedauert habe, nicht Folge geben zu können.« Man lachte und schüttelte die Köpfe. Die Zeugin Fröhlich hob die Schultern, sah aber keinen der drei Angeklagten an. Auf einmal sagte Erzum, rot übergossen, »Die Dame hat wahr gesprochen.« »Natürlich«, setzte sie hinzu, war es zwischen mir und den drei Schülern immer streng anständig und beschränkte sich das Ganze, wenn ich so sagen darf, auf Dalberei. Diese Erklärung hatte sie für Unrat bestimmt und suchte ihn mit einem raschen Seitenblick, aber er hielt den Kopf gesenkt. »Will die Zeugin«, fragte der Substitut, »damit behaupten, dass ihr Verkehr mit den Angeklagten die Grenzen des moralisch Zulässigen in keiner Weise überschritten hat, in keiner ist zu viel gesagt«, und sie fasste den Entschluss, ihrem alten Unrat auf dem Umwege über den Gerichtshof hinweg die Wahrheit zu gestehen. Das viele Schwindeln führte zu immer mehr Weitläufigkeiten. In keiner Weise nicht gerade, aber doch man in sehr nebensächlicher. »Was nennt die Zeugin nebensächlich?«, fragte der Vorsitzende. »Den da«, versetzte sie und zeigte auf Kieselack, der unter der Aufmerksamkeit des ganzen Saales auf seine Nase zu schielen begann. Er erregte immer mehr Übelwollen, jetzt auch noch durch das Glück, das er gehabt hatte. Nachträglich versuchte er zwar zu behaupten, sie lügt ja, aber der Vorsitzende wendete sich ab von ihm. Er war, wie alle Anwesenden, in angeregter und frei menschlicher Stimmung. Lohmann, den Rosas Enthüllung über den unglücklichen Antrag seines Freundes von Erzum bitter kränkte, benutzte den Moment, um im Ton einer weltmännischen Anekdote hinzuwerfen: Was will man, die Dame hat ihre Geschmacksrichtung. Den Kieselack erhört sie, ich erfahre das übrigens erst jetzt. Über einen anderen Gegenstand ihrer Gunst sind wir besser unterrichtet. Dagegen Gräfin zu werden, weigert sie sich standhaft. Und mir, der ich niemals irgendwelche Ansprüche erhoben habe, erklärt sie unablässig, ich werde ihr immer der Letzte sein. Stimmt, sagte die Zeugin fröhlich und hoffte, Unrat werde es hören und beherzigen. Es ward gelacht. Der Vorsitzende schüttelte sich diesmal heftiger. Einer der Richter trompetete durch die Nase und hielt sich den Bauch. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft krümmte böse die Lippen. Der Verteidiger schlängelte sich skeptisch. Erzum flüsterte Lohmann zu. Auch noch mit Kieselack. Das war der Schluss. Für mich ist sie nun erledigt. Na endlich. Übrigens sind wir fein raus. Wer reinfällt, ist Unrat. Red mir doch bloß nicht dazwischen, raunte Erzum noch rasch, wenn ich das Hünengrab auf mich allein nehme. Ich muss ja ohnehin weg und auf die Presse. Da stellte der Vorsitzende, ziemlich erholt, mit väterlicher Stimme nochmals die Räumung in Aussicht. Dann erklärte er die Vernehmung der Zeugin Fröhlich für beendet, sie könne gehen. Stattdessen begab sie sich in den Zuschauerraum. Sie begriff nicht, wo Unrat hingekommen sei. Unrat hatte sich während der allgemeinen Heiterkeit mit langen Schritten davongeschlichen. Er floh wie über einsinkende Dämme, unter Wolkenbrüchen, an speienden Vulkanen hin. Alles um ihn her fiel auseinander und riss ihn in Abgründe. Denn die Künstlerin Fröhlich trieb Nebendinge. Lohmann und die anderen, die Unrat für immer besiegt und darniedergeworfen glaubte, sie tauchten auf aus ihrem Nichts, sobald er nicht hinsah. Die Künstlerin Fröhlich nahm keinen Anstand, jene ihrer teilhaftig werden zu lassen. Von Kieselack gestand sie es ein. Von Lohmann leugnete sie es noch. Aber Unrat glaubte ihr nicht mehr. Und er war hilflos erstaunt hierüber, dass die Künstlerin Fröhlich sich als unglaubwürdig herausstellte. Bis heute. Bis zu diesem schrecklichen Augenblick war sie ein Stück von ihm gewesen. Und unversehens riss sie sich los. Unrat sah zu, wie das blutete, und begriff es nicht. Da er nie mit Menschen Gemeinschaft gehabt hatte, war er nie verraten worden. Nun litt er wie ein Knabe, wie sein Schüler Erzum gelitten hatte, an ganz derselben Frau. Er litt ungeschickt, ungebärdig und mit Staunen. Er ging nach Haus. Beim ersten Wort, das seine Dienerin an ihn richtete, fuhr er auf und jagte sie auf die Straße. Dann floh er in sein Zimmer, schloss ab, drückte sich ins Sofa und wimmerte. Von Scham ergriffen raffte er sich auf und nahm das Manuskript der Partikel bei Homer vor. Er lehnte wieder an dem Schreibpult, das seit 30 Jahren seine rechte Schulter in die Höhe gedrängt hatte. Aber diese und jene Rückseite war mit Zeilen an die Künstlerin Fröhlich beschrieben, manchmal nur mit einer Notiz, die sie anging. Es fehlten sogar Blätter, die hatte er achtlos an sie abgeschickt. Er sah auf einmal seine Arbeitskraft ganz ihr untergeordnet, seinen Willen schon längst nur noch auf sie gerichtet und alle Lebensziele zusammenfallen in ihr. Nach dieser Entdeckung kehrte er zurück in seine Sofaecke. Es ward Nacht, und auf der Dunkelheit erschien ihm ihr leichtes, launisches, buntes Gesicht. Und er blickte mit Angst hinein, denn er erkannte, dass darin für jeden Verdacht, für jeden, ein Anhalt sei. Die Künstlerin Fröhlich gehörte jedem. Unrat klammerte die Hände vor sein von Blut gepeitschtes Gesicht. Seine späte Sinnlichkeit, diese einem vertrockneten Körper, Kraft langsamer unterirdischer Verführung entrungene Sinnlichkeit, die gewaltsam und unnatürlich flackernd sein Leben verändert, seinen Geist zu Extremen getrieben hatte, sie quälte ihn jetzt mit Bildern. Er sah die Künstlerin fröhlich in ihrem kleinen Zimmer im blauen Engel und ihre enthüllenden Gesten, die Erstlingsgesten von damals und ihren kitzelnden Blick. Jetzt richtete sie Blick und Gesten an Unrat vorbei auf einen andern, auf Lohmann. Unrat sah die Szene zu Ende, ganz zu Ende. Und sie tanzte auf und nieder, weil er schluchzte. Er ging noch ins Amt, Kraft eines Restes von staatserhaltender Gewohnheit, und obwohl er voraussah, dass einer dieser Schulgänge sein letzter sein werde. Die Oberlehrer hatten sich jetzt ausnahmslos dafür entschieden, ihn zu übersehen. Im Lehrerzimmer versteckte sich alles hinter Zeitungen, floh den Tisch, spie in die Ecken, sobald Unrat mit seinen zu korrigierenden Heften sich niederließ. In der Klasse fehlten Lohmann, von Erzum und Kieselack alle drei. Die übrigen verachtete Unrat und ließ sie gewähren. Manchmal bedachte er aufzischend irgendeinen mit halbtagelangem Karzer, später vergaß er aber, den Pedell mit der Ausführung des Urteils zu beauftragen. Draußen schlich er dahin, ohne jemand zu sehen, hörte weder Schmähungen noch Ruhmeserhebungen, merkte es auch nicht, wenn die Lohnkutscher ihre Pferde anhielten, um ihre Fremden auf Unrat als eine städtische Sehenswürdigkeit aufmerksam zu machen. Wo er vorüberkam, ward von seinem Prozess gesprochen. Für die Leute war eigentlich Unrat der Angeklagte, und sein Auftreten vor Gericht erregte Bedauern und Zorn. Ältere Herren, Schüler aus den ersten Jahrgängen, für die Unrat heitere, von der Zeit zärtlich vergoldete Jugenderinnerungen umhertrug, blieben bei seinem Anblick stehen und schüttelten die Köpfe. Was ist denn aus unserem alten Unrat bloß geworden? Das ist ja ein Jammer, ist es ja. Was er neuerdings für Geschichten macht. So tritt ein Lehrer doch nicht auf gegen so eine Jungs. Soll das ein Jugenderzieher sein und dann seine Ausfälle gegen die Kaufmannschaft und gegen die ersten Familien vor Gericht? Bitte. Wer sich selber in seinen Jahren noch pikante Seitensprünge vorzuwerfen hat und öffentlich damit reinfällt. Er sitzt doch überhaupt im Glashaus. In der Bürgerschaft soll die Geschichte zur Sprache kommen. Und dass sie ihn nicht mehr haben wollen bei der Schule, das weiß ich von Bretpot. Er kann man wegziehen mit seiner Freundin. Aber eine feine Dern ist es. Das ist es. Und die Herren lachten sich an, jeder mit einem kleinen Gefunkel im Blick. Wie Unrat da bloß aufgekommen ist. Tja, hab ich es Ihnen nicht schon immer gesagt, gegen so einen Namen kann auf die Dauer keiner an. Er ist nun mal ein rechter alter Unrat. Andere erinnerten an Unrats Sohn, der sich einst mit einem anrüchigen Frauenzimmer auf offenem Markt hatte blicken lassen. Sie beriefen sich auf den Apfel, der nicht weit vom Stamm falle, und behaupteten nach dem Vorgang des Oberlehrers Hübenett, der sittliche Zusammenbruch des Vaters sei bestimmt vorherzusagen gewesen. Man wollte auch von jeher etwas Menschenscheues, Unheimliches, gründlich Verdächtiges an Unrat wahrgenommen haben und erklärte, sich über seine vor Gericht geführten, gegen die angesehensten der Stadt gerichteten Reden keinen Augenblick zu wundern. »So ein altes Ekel hätte man schon lange totschlagen sollen«, äußerte bei Unrats Nahen, in seine Ladentür gelehnt, der Zigarrenhändler Meier, dessen Rechnungen für Professor Rath immer mit einem durchgestrichenen U begonnen hatten. Der Pächter des Café Zentral sagte in der Frühe, wenn Unrat die Hausfront entlang schlich zu seinen, das Lokal säubernden Kellnern, »Sittlicher Unrat muss egal raus«. Andererseits gab es unzufriedene Bürger, die Unrats Emanzipation mit Freuden begrüßten, ihn für ihre den bestehenden feindlichen Werbungen als Bundesgenossen beanspruchten und Versammlungen einberiefen, wo über sein mutiges Auftreten gegen die Privilegierten der Stadt debattiert ward und wo er reden sollte. In ihren öffentlichen Aufrufen hieß es: Hut ab vor solchem Manne. Unrat ließ ihre schriftlichen Einladungen unerwidert. Ihre Abordnungen verabschiedete er durch die verschlossene Tür. Er saß und gedachte mit Hass, Sehnsucht und Grausamkeit der Künstlerin Fröhlich und daran, wie er sie nötigen könne, die Stadt zu verlassen und in großen Tagemärschen davonzuziehen. Es fiel ihm wieder ein, dass er dies bei ihrem allerersten Zusammentreffen ihr strenge geboten hatte. Wenn sie damals sich nicht dem Lehrer widersetzt hätte. Jetzt hatte sie eine Masse Unfug getrieben, Unheil angestiftet und Unrat konnte sich in fassungsloser, martervoller Rachgier nichts Ersehnenswerteres mehr vorstellen, als dass die Künstlerin Fröhlich in einem tiefen und finstern Kabuff ihr Leben enden möge. Er vermied tagsüber peinlich die Straßen, in denen er ihr begegnen konnte. Des Nachts nur geschah es, dass er in jene Stadtgegend schlich, zu einer Stunde, wo hinter der verhängten Scheibe keines Lokals mehr die Schatten von Oberlehrerköpfen mit den Gebissen klappten. Dann machte Unrat scheu, feindselig und voll bittern Verlangens eine weite Runde um das Hotel zum Schwedischen Hof. Einmal trat ihm dabei aus dem Dunkel ein Mensch entgegen und grüßte. Es war Lohmann. Unrat prallte zuerst zurück und rang nach Luft, dann spreizte er die Hände und griff, mit beiden zugleich, nach Lohmann, der höflich auswich. Als Unrat wieder fest auf den Beinen stand, begann er zu pfauchen. »So wagen Sie, Elender, es denn also mir noch unter die Augen zu treten? Dicht bei der Wohnung der Künstlerin Fröhlich muss ich Sie fassen. Sie haben schon wieder Nebendinge getrieben.« »Ich versichere Sie«, erwiderte Lohmann sanft, »Sie irren sich, Herr Professor.« Sie irren sich von vorn bis hinten. Was haben Sie hier etwa sonst angefangen, verruchter Bube? Ich bedauere, mich darüber nicht äußern zu können. Nur so viel, dass es Sie, Herr Professor, in keiner Weise berührt. Ich werde Sie vollends zerschmettern, verhieß Unrat mit den Augen einer wütenden Katze. Seien Sie gewärtig, mit Schmach und Schande von der Schule gejagt zu werden. Es sollte mich freuen, wenn Ihnen die Genugtuung würde, Herr Professor, sagte Lohmann, ohne die Absicht zu spotten, eher wehmütig und ging langsam weiter, verfolgt von Unrats Drohungen. Er war nicht mehr aufgelegt, Unrat zu kränken. Heute, wo alles über ihn herfiel, hätte Lohmann sich dessen geschämt. Er fühlte Mitleid mit dem Alten, der noch davon sprach, ihn von der Schule zu jagen, in dem Augenblick, wo Unrats eigene Entlassung schon beschlossen war. Mitleid und auch eine Art von zurückhaltende Sympathie für diesen einsamen Allerweltsfeind, der unbedenklich so viel gegen sich auf die Beine brachte, für den interessanten Anarchisten, der hier im Ausbrechen war. Sein ewiger Verdacht auf Lohmann wegen dieser Fröhlich war kläglich und rührend. Er war sogar voll tragischer Ironie, wenn man ihn zusammenhielt mit dem, was Lohmann in Wirklichkeit in diese Nacht hinausgeführt hatte. Lohmann kam aus der Kaiserstraße. Frau Dora Bredpoth war heute Abend entbunden. Und Lohmanns unbekannte Zärtlichkeit neigte sich über ihr Schmerzensbett. Sein Herz, ein fruchtlos und demütig schwelendes Feuerchen, sehnte sich, den kleinen, zitternden Kinderkörper zu erwärmen, dessen Entstehung, vielleicht Assessor Knust, vielleicht Leutnant von Gierschke, vielleicht auch Konsul Bredpoth bewirkt hatte. Lohmann war heute Nacht vor das Bredpothsche Haus gegangen und hatte die verschlossene Tür geküsst. Wenige Tage später hatten die schwebenden Schicksale sich gesenkt. Lohmann, dem nichts daran lag, durfte, bis er nach England ging, auf der Schule verbleiben. Seine Verwandten waren zu mächtig, als dass an seine Entfernung zu denken gewesen wäre. Kieselack verdankte seinen Abschied nicht dem Vorfall mit dem Hünengrab, eher seiner ungebührlichen Aufführung vor Gericht, vor allem aber seinen zur Künstlerin Fröhlich unterhaltenen und von ihr bekanntgegebenen Beziehungen, die unzulässig erschienen für einen Sekundaner. Von Erzum ging freiwillig und überantwortete sich einer Presse. Unrat ward entlassen. Er behielt das Recht, seine Lehrtätigkeit bis zum Herbst fortzusetzen, er brach sie aber im Einvernehmen mit der vorgesetzten Behörde sofort ab. An einem von Unraths ersten schulfreien Vormittagen, wie er unbeschäftigt und planlos für immer im Sofa saß, kam Pastor Quittjens. Er hatte zugesehen, wie hier jemand immer tiefer in Sünde und Verlegenheiten hineinritt. Jetzt, da der Mann am Boden lag, war er der Meinung, dass für das Christentum etwas zu machen sei. Er begann sofort und rauchte dabei eine Zigarre wie jeder andere Mensch, sich über Unraths traurige Sachen zu erbarmen. Über seine Vereinsamung, über die Anfeindungen, denen er sich gerade von Seiten der Besseren ausgesetzt habe. So etwas habe doch niemand gern, dagegen müsse man was tun, wenn Unrat wenigstens noch seine gewohnte Tätigkeit besäße. Seine Entlassung mache das Unglück voll, indem sie ihn seinen bittern Gedanken rettungslos ausliefere. Nun, rettungslos sei zu viel gesagt. Pastor Quittjens machte sich anheischig, für Unrats Wiederaufnahme bei den Besseren zu sorgen, ihn in einen politischen Verein, in einen Kegelclub hineinzulotsen. Bedingung sei allerdings, dies schien der Pastor zu bedauern und als unvermeidliches Übel anzusehen, dass Unrat vor Gott und den Menschen seine Verirrungen bereuen und ihnen ein Ende machen müsse. Unrat antwortete hierauf so gut wie nichts. Der Vorschlag interessierte ihn nicht. Wenn er schon der Künstlerin fröhlich verlustig ging, fand er es zwecklos, eine Kegelpartie dafür einzutauschen. Darauf griff Pastor Quittjens zu größeren Gesichtspunkten. Er beklagte die Schüler, denen ein zu ihrer Hut berufener die Schwelle des Jünglingsalters durch solch ein Beispiel vergifte. Und nicht nur die Schüler der Untersekunde, nein, alle anderen ebenso. Und nicht nur alle anderen innerhalb des Gymnasiums, sondern über die Mauern des Gymnasiums hinaus, alle die ehemaligen Schüler, also die Stadt in ihrer Gesamtheit. Alle diese, und Pastor Quittjens ließ seine Zigarre ausgehen, müssten an den Lehren ihrer Jugend Zweifel empfangen und in ihrem schlichten Glauben wankend werden, ob denn Unrat so schwere Dinge auf sein Gewissen nehmen wolle. Schon sei der Knabe Kieselack ins Unglück geraten und Unrat werde wohl nicht verkennen, dass für den Fall dieses Kindes ihm selbst eine Mitverantwortlichkeit zukomme. Das sei aber sicher nicht der einzige Schade, den der Abfall eines Mannes wie Unrat von Glaube und Sitte zu stiften bestimmt sei. Unrat ward stutzig. Von Kieselacks Vernichtung erfuhr er erst jetzt. Und er brannte von jäher Freude darüber, sie bewirkt zu haben. Dass sein Beispiel andern gefährlich werden, in der Stadt Verderben aussehen könne, darauf war er noch nicht verfallen. Hier öffneten sich Aussichten auf Rache und erregten ihn. Er bekam rote Flecke und zupfte atemlos in sich selbst vertieft an seinen spärlichen Gesichtshaaren. Pastor Quittjens missverstand ihn und sagte, das habe er gewusst, dass Unrat sich das nahe gehen lassen werde, besonders wenn man das Geschöpf in Betracht ziehe, wegen dessen er sich und andere den größten Unannehmlichkeiten aussetze, dann trete er der Fauxpas ohne weiteres zutage. Unrat fragte, ob der Pastor von der Künstlerin fröhlich rede. Natürlich. Jetzt, seit ihren in öffentlicher Gerichtsverhandlung abgelegten Geständnissen, seien Unrat ja wohl die Augen geöffnet. Liebe mache blind, dies sei, und Pastor Quittjens zündete seine Zigarre wieder an, zuzugestehen. Andererseits möge Unrat sich doch nur seiner Studienjahre erinnern und des Mannigfachen, das man damals in Berlin erfahren habe, man sei ja auch kein Frosch gewesen und wisse über solche Dämchen ziemlich Bescheid. Die seien es denn doch nicht wert, dass man seine Existenz und die von anderen Leuten auf den Kopf stelle. Ja, wenn er an Berlin denke. Pastor Quittjens lächelte selig und schickte sich an, vertraulich zu werden. Unrat benahm sich immer unruhiger und plötzlich unterbrach er. Ob dies alles sich etwa auf die Künstlerin fröhlich beziehe? Der Pastor war verwundert und bejahte. Darauf schnellte Unrat vom Sofa, pfauchte und stieß dumpf und bedrohlich, während der Saft seines Mundes über Pastor Quittchens hinspritzte, die Worte aus: »Sie haben die Künstlerin Fröhlich beleidigt. Die Dame steht unter meinem Schutz. Verlassen Sie vorwärts nun also mein Haus!« Der Pastor rückte erschrocken in seinem Stuhl weit fort. Unrat hastete zur Tür und öffnete sie. Als er dann nochmals zornbebend auf Pastor Quittchens losfuhr, rutschte der Pastor in einem feigen Bogen mitsamt seinem Stuhl aus der Tür hinaus. Unrat schloss sie. Er keuchte noch lange durch das Zimmer. Er musste sich gestehen, der Künstlerin Fröhlich erst vor kurzem sehr Übles gewünscht zu haben. Die schlimmsten Gedanken hatte er sich gemacht über sie. Aber was Unrats Recht war, dazu besaß Pastor Quittchens noch lange nicht die Erlaubnis. Die Künstlerin Fröhlich stand über Pastor Quittchens. Sie stand über allen, allein und heilig im Angesicht der Menschheit. Es war gut, dass auf solche Weise Unrat wieder zum wahren Bewusstsein der Dinge kam. Die Künstlerin Fröhlich war ja seine Angelegenheit. Man vergriff sich an ihm selbst, wenn man sich unterstand, sie nicht gelten zu lassen. Seine von Angst durchjagte Tyrannenwut packte ihn und er musste sich stützen, wie damals, als das Publikum des Blauen Engels sie ausgelacht hatte, sie auszulachen, die er eigenhändig geschminkt hatte, ihre Leistungen zu beanstanden, die er gewissermaßen selber vorführte. Es waren gewiss nun freilich keine erfreulichen Leistungen, deren sie sich beim Hünengrab beflissen hatte, und sie hatten Unrat Schmerz gekostet. Das aber hatten nur sie selbst miteinander auszumachen, Unrat und die Künstlerin Fröhlich. Er wollte zu ihr hingehen, er war nicht gesonnen, dies länger zu unterlassen, er griff zum Hut und hängte ihn wieder hin. Sie hatte ihn verraten. Immerhin denn wohl. Andererseits war sie so der Weg geworden, der zum Verderben des Schülers Kieselack geführt hatte. Ward sie hierdurch nicht gerechtfertigt? Noch nicht? Wenn sie aber noch anderen Schülern zum Verderben gereichte? Unrat blieb stehen mit gesenktem Kopf, über den eine rote Wolke zog. Seine Rachgier und seine Eifersucht kämpften, indes er sich nicht regte. Endlich hatte die Rachgier gesiegt. Die Künstlerin Fröhlich war gerechtfertigt. Und Unrat begann zu träumen von Schülern, denen sie zum Verderben hätte gereichen sollen. Wie schade, dass der Zigarrenhändler vom Markt nicht mehr auf der Schule war. Und jener Lehrling, der nicht grüßte, sondern feixte. Und alle anderen in der Stadt. Ihnen allen hätte die Künstlerin Fröhlich zum Verderben gereichen sollen. Sie alle hätten ihretwegen mit Schimpf und Schande aus der Schule vertrieben werden sollen. Ein anders geartetes Verderben konnte Unrat sich nicht vorstellen. Auf einen Zusammenbruch, der nicht darin bestand, dass einer aus der Schule vertrieben ward, verfiel er nicht. Als er bei der Künstlerin Fröhlich anklopfte, trat sie gerade selbst, zum Ausgehen fertig, in die Tür. »Hu, da ist er! Wenn ich nun nicht eben zu dir wollte! Du glaubst es natürlich nicht, aber ich will tot hinschlagen, wenn es nicht wahr ist!« »Mag's denn sein?« sagte Unrat. Und es war die Wahrheit. Die Künstlerin Fröhlich hatte, als Unrat sich durchaus nicht mehr blicken ließ, zuerst einfach gesagt, na denn nicht. Und hatte sich darauf gefasst gemacht, ihre eigene Wohnung nicht mehr zu beziehen, sondern vom Erlös der geschenkten Möbel noch eine Zeit lang zu privatisieren und dann, weil das Ehepaar Kiebert anderweitig versorgt und schon abgereist war, ein neues Engagement zu suchen. Sie hatte ihrem alten Unrat, weiß Gott, die freundschaftlichsten Gefühle entgegengebracht, aber die konnte man einem Menschen ja nicht am Reck vorturnen, und wenn er es nicht glauben wollte, musste er es lassen. Sie hatte ihre Philosophie. Es war viel leichter, einen zu beschwindeln, nachdem man was angestellt hatte, als es einem zu beweisen, wenn man gerade mal wirklich unschuldig war. Überhaupt kam man aus dem Versteckspielen mit gewesenen Dingen nie mehr heraus, wenn ein Mann schon in solchen offenbaren Kindereien wie der Hünengrabgeschichte ein Haar fand und sich einbildete, sie ginge auch nach ihrer Bekanntschaft mit ihm, mit all und jedem. Dann war der Alte eben doch ihr Genre nicht. Es kam ja vor, dass einer sich irrte. Darein ergab man sich denn. Auf der Straße lief einem manchmal einer nach, halbe Stunden lang, bis er es schließlich riskierte, überholte einen und glubte einen von der Seite an. Da schwenkte er auf einmal ab und tat, als wäre es nicht gewesen. Unrat hatte sie bisher auch wohl bloß von hinten gekannt, und sobald er sie ins Gesicht zu sehen kriegte, war's alle. Na, lass ihn. Wie sie dann die Zeit hingehen sah, sich langweilte und das bare Geld vermisste, überlegte sie, dass es doch zu dumm sei, die Sache einfach so in die Brüche gehen zu lassen. Der Alte schämte sich am Ende bloß, schmollte und wartete, dass sie ihm einen kleinen Finger hinhielt. Konnte gemacht werden. Er war ja ein altes Kind, ein bisschen komisch eigensinnig. Sie dachte daran, wie er den Kapitän aus der Garderobe hinausgesetzt hatte und es deswegen sogar mit Kiepert aufgenommen hatte, und sie lachte. Gleich nachher aber bekam sie wieder die starren, sinnenden Augen, mit denen sie Unrat manchmal betrachtet hatte. Eifersüchtig war, das musste wahr sein. Und es gab ihr Hochachtung ein. Vielleicht saß er nun und giftete sich und war ihr spinneböse und konnte vor Galle nicht Mittag essen. Sowas war ja schrecklich. Ihr gutes Herz bewegte sich. Und nicht nur ihres Vorteils wegen, nein, auch aus Mitleid und auch aus Hochachtung machte sie sich auf den Weg. »Wir haben uns ja lange nicht gesehen«, sagte sie schüchtern und spöttisch. »Das hat denn auch seine Gründe«, brachte Unrat hervor. »Ich war immer mal wieder beschäftigt.« »Ach so, und womit denn?« »Mit meiner Entlassung aus dem Lehrkörper des hiesigen Gymnasiums.« »Ich verstehe. Das habe ich als Vorwurf aufzufassen.« »Du bist gerechtfertigt. Ist doch auch der Schüler Kieselack entfernt worden und der dem gebildeten, offenstehenden Laufbahnen für immer verlustig gegangen.« »Der Ekel. Dem gönne ich es. Von diesem Geschick ist es nun freilich zu wünschen, dass es zahlreiche andere Schüler ereile.« »Ja, wie sollen wir das bloß anstellen?« Und sie lächelte von unten, Unrat ward rot. Es entstand eine Pause. Während deren sie ihn hineinführte und hinsetzte, sie glitt auf seine Knie, versteckte das Gesicht hinter seiner Schulter und fragte, demütig scherzend, »Ist Unratchen seiner kleinen Künstlerin Fröhlich nur auch gewiss nicht mehr böse? Weißt du, was ich vor Gericht erzählt hab, das war ja tatsächlich alles. Gott ist mein Zeuge, hätte ich fast gesagt, obschon das einem auch nicht hilft. Du kannst mir aber glauben.« »Mag's denn sein«, wiederholte er. Und in dem Bedürfnis, sich ihr näher zu bringen durch Klärung und Zusammenfassung der Vorgänge, »es ist mir, trauen für wahr, recht wohl bekannt, dass die sogenannte Sittlichkeit in den meisten Fällen auf das Innigste mit Dummheit verknüpft ist. Hieran kann höchstens der nicht humanistisch Gebildete zweifeln. Immerhin ist die Sittlichkeit von Vorteil für den, der, sie nicht besitzend, über die, welche ihrer nicht entraten können, leicht die Herrschaft erlangt. Es ließe sich sogar behaupten und nachweisen, dass von den untertanen Seelen die sogenannte Sittlichkeit strenge zu fordern sei. Diese Forderung hat mich indes, aufgemerkt nun also, niemals dazu verleitet zu verkennen, dass es andere Lebenskreise geben mag, mit Sitten geboten, die von denen des gemeinen Philisters sich wesentlich unterscheiden.« Sie lauschte, angestrengt und verwundert. »Ach nee, wo sind denn die? Ist das kein Schwindel?« »Ich selbst«, fuhr Unrat fort, »habe mich persönlich stets an den sittlichen Gepflogenheiten des Philisters beteiligt. Nicht, weil ich ihnen Wert beigemessen oder mich an sie gebunden erachtet hätte, sondern weil ich vorwärts immer mal wieder keinen Anlass traf, mich von ihnen zu trennen.« Er musste sich im Sprechen selber anfeuern, so stockend und von Farbe und Kraftlosigkeit des heftigsten Schamgefühls befallen, brachte er seine kühne Lebensauffassung zum Vorschein. Sie bewunderte seine Rede und fühlte sich geschmeichelt, weil er sie ihr, nur ihr, zum Besten gab. Als er noch hinzusetzte, »Von dir dagegen habe ich, ich kann nicht umhin, dies festzustellen, zu keiner Zeit einen dem meinigen verwandten Lebenswandel erwartet.« Da schnitt sie ihm vor Überraschung und Rührung eine Fratze und küsste ihn. Sie ließ kaum seinen Mund los und er erläuterte schon wieder, was jedoch nicht verhinderte. »Na was denn? Was verhinderte es denn nicht, Unratchen? Dass meine zu dir gefasste Zuneigung, mir das Ertragen der dem Grundsatze nach zu billigenden Dinge in diesem konkreten Fall erheblich erschwert hat, ja, dass diese Dinge mir zum Schmerze gereicht haben.« Sie erriet ungefähr und hielt ihm ein schmeichlerisch schiefes Köpfchen hin. »Denn ich erachte dich für eine solche, deren teilhaftig zu werden nicht so leicht einer verdient.« Sie ward ernst und nachdenklich. Unrat beschied sich, mag's denn sein. Aber dann, hervorgestoßen unter dem Ansturm einer schrecklichen Erinnerung, »Nur einen gibt es, den könnte ich dir nie verzeihen, dessen musst du dich, traun für wahr, enthalten, den darfst du niemals wiedersehen. Das ist Lohmann.« Sie sah ihn erschöpft, voller Schweißtropfen, und begriff es nicht, weil sie nichts wusste von dem quälerischen Bilde, das ihn einmal überwältigt hatte, Lohmanns Bild mit ihrem. »Ach ja«, äußerte sie, »auf den bist du immer so wild gewesen. Du wolltest doch Wurst aus ihm machen. Sollst du auch, mein Unratchen, sei mal wieder gut. Mir sagt so ein dummer Junge Gottlob gar nichts. Wenn ich dir das bloß klar machen könnte, aber da gibt's auch nichts, was hilft. Man möchte weinen.« Und sie hatte in Wahrheit Lust dazu, weil sie durchaus keinen Glauben fand in Betreff ihrer Herzenskühle gegen Lohmann und weil sie ganz im Hintergrunde ihres Herzens etwas Lohmann Angehendes ahnte, das ihr die Glaubwürdigkeit eigentlich genommen hätte und weil Unrat das dumme alte Kind so oft und so ungeschickt daran rührte und weil es im Leben sichtlich den Frieden nicht gab, den sie sich sehnlich wünschte. Aber weil Unrat die Herkunft ihrer Tränen nicht verstanden haben würde und weil sie die Lage nicht unnötig verwickeln wollte, versagte sie sich das Weinen. Übrigens kam jetzt eine schöne Zeit. Sie gingen zusammen aus und vervollständigten Einrichtung und Ausstattung der Künstlerin fröhlich. In Toiletten aus Hamburg saß sie fast jeden Abend in einer Loge im Stadttheater und Unrat an ihrer Seite empfing mit einer hinterhältigen Genugtuung alle die neidisch entrüsteten und übelwollend begehrlichen Blicke, die herüberkamen. Nun ward auch das Sommertheater eröffnet und man konnte sich mitten unter die wohlhabende und ehrbare Gesellschaft in den Garten setzen, Butterbrot mit Lachs essen und sich freuen, dass es einem nicht gegönnt ward. Die Künstlerin Fröhlich trug kein Bedenken mehr, Unrat den feindseligen Einflüssen auszusetzen. Die Gefahr war überstanden, er hatte ihretwegen seine Entlassung auf sich genommen, samt der allgemeinen Ächtung. Es war ihr anfangs ein wenig unheimlich dabei zumute gewesen. Wie gerade sie dazu käme, meinte sie im Stillen, dass einer sich ihretwegen so viel auf den Hals lüde. Zunächst zuckte sie die Achseln. Die Männer sind nun mal so. Allmählich sah sie ein, dass er recht gehabt hatte und dass sie dies und noch mehr wert sei. Unrat wiederholte ihr so standhaft, wie hoch sie stehe, und wie wenig die Menschheit ihren Anblick verdiene, dass sie endlich anfing, sich selber sehr ernst zu nehmen. Es hatte sie noch niemand so ernst genommen, und darum auch sie selbst sich nicht. Sie war dem dankbar, der es sie lehrte. Sie fühlte, dass sie sich bemühen müsse, ihrerseits den Mann recht hoch zu schätzen, der ihr eine solche Stellung anwies. Sie tat mehr, sie strengte sich an, ihn zu lieben. Plötzlich erklärte sie ihm, sie wolle Lateinisch lernen. Er willfahrte ihr sofort. Sie ließ ihn dann reden, antwortete falsch oder überhörte die Frage und sah ihn nur immer an, voll anderer Fragen an sich selbst. In der dritten Unterrichtsstunde erkundigte sie sich: »Nun sag mal, Unratchen, was ist denn eigentlich schwerer zu kapieren, Latein oder Griechisch?« »Meistens wohl das Griechische«, entschied er und darauf sie: »Denn will ich Griechisch lernen.« Er war entzückt. Er fragte: »Warum jedoch?« »Darum, mein Unratchen.« Sie küsste ihn, und es sah aus wie die Parodie einer Zärtlichkeit. Und doch war es eine echt gemeinte. Er hatte sie ehrgeizig gemacht, und sie verlangte, ihm zu ehren, statt des Lateinischen das Griechische, weil es schwerer war. Ihr Verlangen war eine Liebeserklärung, die vorweggenommene Erklärung einer Liebe, zu der sie sich nötigen wollte. Schwer genug fand sie's ja, ihr altes Unratchen zu lieben. Griechisch war auch nicht schwerer. Sie strich immer, als wollte sie ihn sich recht zu eigen machen, mit den Fingern um den Umriss seiner hölzernen Maske, um die klappenden Kiefer, die eckigen Höhlen, aus deren Winkeln seine Augen hervorschielten, giftig nach allen anderen und nach ihr voll kindlicher Dienstfertigkeit. Das gab ihr Mitleid ein und leichte Zärtlichkeit. Seine Gebärden und seine Worte, die hilflose Komik der einen und die umständliche Geistigkeit der anderen, alles rührte sie. Auch an die Hochachtung, die er verdiente, erinnerte sie sich oft. Aber weiter kam sie nun einmal nicht. Um den Misserfolg ihres Gefühls zu vergüten, nahm sie einige Male beim Griechischen allen ihren Verstand zusammen. Unrat rötete sich fleckig und eilte wonnebebend den Partikeln entgegen. Als er den Homer aufschlug und sie zum ersten Mal ein Mendenyn herauslesen ließ, als diese geliebten Laute nun wirklich aus dem bunten Gesicht der Künstlerin fröhlich und von ihren anmutig bemalten Lippen fielen, da klopfte sein Herz. Er musste das Buch weglegen und sich sammeln. Seine Atmung war noch sehr in Unruhe. Er nahm auf dem Tisch die kleine, weiche und immer etwas fettige Hand der Künstlerin fröhlich und sagte, er sei nicht gesonnen, sich auch nur für eine Stunde des ihm erübrigenden Lebens von ihr zu trennen. Er wolle sie heiraten. Erst verzog sie den Mund zum Weinen, darauf lächelte sie bewegt, legte ihre Wange an seine Schulter und wiegte sich darauf. Das Wiegen ward zum Zucken, ihr Jubel brach aus, sie riss Unrat vom Stuhl, schwenkte ihn umher. »Nu wär ich Frau Unrat, ich lach mir ja nass, Frau Professor Unrat, nee, Rat, bitte, meine Herrschaften!« Und sie spielte sofort eine würdige Dame, die sich im Sessel niederlässt. Einen Augenblick redete sie vernünftig. Nun wolle sie gar nicht mehr ihre neue Wohnung, das meiste sei doch schon verkauft. Nun wolle sie mit in Unrats Villa vorm Tor und sie ganz neu einrichten. Dann platzte sie wieder aus, schließlich beruhigte sie sich, ward nachdenklich aussehend und äußerte nur noch, »Was aus Menschen werden kann.« Als er fragte, ob sie sich freue, und die Dinge sollten doch wohl recht bald vonstatten gehen, lächelte sie nur noch zerstreut. Sie schien ihm die folgenden Tage niemals ganz bei der Sache. Zuweilen sah sie geradezu sorgenvoll aus, leugnete es aber standhaft. Sie ging oft aus und ward ungeduldig, wenn er mitwollte. Er war betroffen und empfand dunkel ein peinliches Rätsel. Eines Tages kam er darüber zu, wie sie aus einem niederen Gasthaus trat. Nach einer Weile schweigsamen Nebeneinandergehens versetzte sie geheimnisvoll, »Es ist nicht immer alles so, wie mancher wohl meint.« Dies beunruhigte ihn vollends, aber sie wollte sich nicht erklären. Eines weiteren Tages endlich trippelte, wie Unrat allein und betrübt durch die mittäglich leere Siebenbergstraße ging, ein kleines, weiß gekleidetes Kind auf ihn zu und sagte mit einem einfältigen Plärrstimmchen: »Komm nach Haus, Papa.« Unrat blieb erstaunt stehen und sah auf die kleine, weißbehandschuhte Hand, die das Kind ihm hinstreckte. »Komm nach Haus, Papa«, wiederholte es. »Was heißt nun das?« fragte Unrat. »Wo wohnst du denn?« »Da.« Und es zeigte hinter sich. Unrat sah auf, und da erblickte er an der nächsten Ecke die Künstlerin Fröhlich mit schmeichlerisch schiefem Köpfchen und mit einer halben Gebärde der Hand, die sich schüchtern ein Stückchen von der Hüfte wegbewegte, als entschuldigte sie und als bäte sie. Unrat klappte ratlos mit den Kiefern. Auf einmal hatte er begriffen. Und das weiß bekleidete Händchen, das ihm noch immer hingehalten ward, er nahm es einfach. Die Familie besuchte das nahegelegene Strandbad. Sie wohnte im Kurhotel und hatte am Strande eines der hölzernen Chalets inne. Die Künstlerin Fröhlich trug weiße Schuhe und weiße Federboas zu weißen Voalkleidern. Sie sah frisch und luftig aus mit dem flatternden weißen Schleier an ihrem Kreblisshut und mit ihrem weißen Kind an der Hand. Auch Unrat bekam einen weißen Strandanzug. Auf der Bretterpromenade, an den langen Dünen hin, ward ihnen aus allen Holzhütten mit den Operngläsern nachgesehen, und jemand aus der Stadt erzählte Fremden ihre Geschichte. Wenn das Kind der Künstlerin Fröhlich mit feuchtem Sande bug, musste es seine Kuchenformen ganz festhalten. Denn kaum lief es die unbestimmteste Gefahr, eine davon in Sand oder Wasser zu verlieren, stürzte sich schon irgendein eleganter Herr darüber her und brachte sie, nicht dem Kinde, sondern der Künstlerin Fröhlich. Dann nannte er mit einer Verbeugung vor Unrat seinen Namen. Infolgedessen saß die Familie in ihrem Strandhäuschen beim Café, nun schon mit zwei Hamburger Kaufleuten, einem jungen Brasilianer und einem sächsischen Fabrikanten. Die zusammengewürfelte Gesellschaft machte Segelpartien, bei denen allen Herren übel ward, nur Unrat nicht. Er und die Künstlerin Fröhlich lachten einander zu. Das Kind erhielt täglich Pfunde, Praline, nebst aufgetakelten Schiffchen, hölzernen Schaufeln und Badepuppen. Immer war man guter Dinge, man ritt auf Eseln, Unrat mit verloren gegangenen Steigbügeln und an die Mähne geklammert, im Galopp bei der Kurmusik vorbei, gerade zur Stunde des Konzerts. Die Künstlerin Fröhlich kreischte, das Kind jauchzte und an den Tischen fielen saure Bemerkungen. Als noch ein Berliner Bankier mitsamt einer ungarischen Tänzerin dazukam, nahm die Rotte Unrat allen Raum ein, lärmte an der Table d'hôte, verlangte vom Kapellmeister die Musikstücke, mit denen die Künstlerin Fröhlich in ihrer Laufbahn zu tun gehabt hatte, ließ auf eigene Faust Feuerwerke abbrennen, stellte alles auf den Kopf und stiftete Vergnügen und Empörung. Unrat war denen, die um seiner Frau willen mit ihm lebten, ein Rätsel. Er gab sich Blößen beim Verzehren mancher Gerichte, fiel auf einer Réunion lang hin, trug seine englischen Anzüge wie eine Verkleidung und schien, wenn man ihn so ansah, kein ernstes Hindernis bedeuten und keine andere Wirkung hervorbringen zu können als eine durch Kläglichkeit belustigende. Er dünkte einem von Natur immer im Verlieren. Dabei fing man aber, während man mit seiner Frau im besten Flirten war, unversehens einen trockenen, spöttischen Blick auf, den er einem von hinten widmete. Wenn er das Armband bewunderte, das man seiner Frau schenkte, hatte man auf einmal die Empfindung, man sei hineingefallen. Und noch nach Erlangen nahezu entscheidender Vorteile, auf einem späten Spaziergang an die See hinunter allein mit der Frau, während der Gatte mit den anderen bei der Bowle saß, kam man sich beim Gute-Nacht-Händedruck wie der Ausgelachte vor und zweifelte nachdrücklich, ob man je ans Ziel kommen werde. Und man kam nie hin. Denn Unrat verstand es viel zu gut, einen bei der Künstlerin Fröhlich zurückzuwerfen und abzutun. Er verspottete, sobald er mit ihr allein war, die englischen Redensarten der beiden Hamburger, zuckte die Achseln über den Brasilianer, der, anstatt flache Kiesel über das glatte Wasser springen zu lassen, Markstücke dazu nahm und ahmte die feudalen Kopf- und Handbewegungen des Leipzigers nach beim Anzünden einer Zigarette und beim Öffnen einer Flasche. Dann lachte die Künstlerin fröhlich. Sie lachte, ohne dass Unratsgründe für die Verächtlichkeit von alledem sie recht überzeugt hätten. Auch brachte er eigentlich nichts vor, als dass die Griechen das nicht so gemacht haben würden. Aber wer sie zu einem Gelächter aufforderte, dem war sie immer dankbar. Und überdies ward sie bezwungen von Unrats hartnäckiger und in ihrer Unangreifbarkeit beinahe majestätischer Überzeugung, dass kein menschliches Wesen in Frage komme neben ihm und ihr. Im Bann eines Starken gewann auch sie an Selbstgefühl und Haltung. Zu dem Brasilianer, der an einer einsamen Klippe vor ihr im Sande kniete und die Hände rang, sagte sie, als gingen ihr nun wirklich die Augen auf, im Ton unmittelbarer Anschauung: »Sie sind doch ein Baffze.« Dabei hatte es ihr geschmeichelt, dass dieser junge Mensch, der bei einer Familie aus der Stadt zu Gast war, alle seine Bekannten liegen ließ, um mit ihr zu Zigeunern und sein Geld auszugeben. Aber er war ein Baffze, Kraft Unrats Verfügung. Er fragte sie nach solchen Abwesenheiten niemals aus. Er zeigte sich nicht beunruhigt, wenn sie zu vorteilhaft angezogen war, wenn ihre Sommerkleider aus Spitzen und leichtem Leinen die Bewerber zu schlau in Atem hielten. Im Gegenteil. Indes die Herren draußen warteten, half Unrat der Künstlerin fröhlich, sich schön zu machen und schminkte sie wie früher in der Garderobe. Er bemerkte mit seinem giftigen Lächeln: »Das Volk wird ungeduldig, man müsste Klavier spielen lassen, damit es aushält. Oder wenn du jetzt, halb geschminkt und ihnen unerwartet, den Kopf durch die Tür stecken würdest, ei, da riefen sie denn wohl wieder, hohohoho.« Die Abreise aus dem Seebad erfolgte nicht ohne einen lebhaften Zwischenfall. Am Bahnhof war die ganze Rotte Unrat und der Brasilianer hatte gerade erst einige Worte mit der Künstlerin fröhlich beiseite sprechen können, da keuchte hinkend ein alter Herr herbei, der Makler Vermöhlen, zu dessen Familie der junge Fremde zählte, und versuchte seine Hand auf das Etui in den Händen der Künstlerin fröhlich zu legen. Sie hatte es soeben in aller Form von dem Brasilianer geschenkt bekommen. Unrat musste herzueilen und die Rechte seiner Frau wahrnehmen. Während der junge Mann, voll Scham, seine ganze Verwandtschaft verleugnete, hielt der alte Vermöhlen in großer Erregung dem Ehepaar Unrat vor, dass sein Neffe in ihrer Gesellschaft schon längst seine Mittel überschritten habe. Diese Brosche habe er nicht mehr kaufen können. Leider habe seine schwache Tante ihm das Geld dazu gegeben. Es sei aber Vermöhlens Geld gewesen und darum gelte der Handel nicht. Unrat versetzte dagegen mit zurechtweisender Ruhe, dass das Geld des Herrn und der Frau Vermöhlen wohl sicher eins und dasselbe sei, dass er auf solche inneren Angelegenheiten der Familie Vermöhlen Rücksicht zu nehmen nicht gesonnen sei und das übrigens zum dritten Mal geläutet werde. Und seine grauen Finger fest um das Etui schob er die Künstlerin fröhlich in den Wagen. Alle schwenkten die Hüte, bis auf Vermöhlen, der mit dem Stock drohte. Die Künstlerin fröhlich machte zuerst eine verzagte Bemerkung über das Peinliche und über die möglichen Folgen. Unrat klärte sie über die Grundlosigkeit ihrer Befürchtungen auf. Er setzte hinzu, der Makler Vermöhlen habe Söhne, diese seien ehemalige Schüler und Unrat habe sie nie fassen können. Vermöhlen seien verwandt mit vielen Familien der Stadt. Die Künstlerin fröhlich hatte sich beruhigt. Sie zeigte die kleinen Brillanten ihrem Kinde, lachte mit ihm und verhieß, die euren Anhängsel und Feststecksel sind alle für Mimi, wenn Mimi mal erst eine Mitgift braucht. Unrat frohlockte, weil die Schüler Vermöhlen nun gefasst waren. Allmählich ward er nachdenklich darüber, dass hier Schülern samt ihrer weitverzweigten Familie ein Schaden erwachsen war, der nicht aus Einsperrung ins Kabuff und nicht aus Vertreibung von der Schule hervorging, Schaden und, traun für wahr, äußerstes Verderben ließen sich also auf andere Weise bewirken als durch Vertreibung von der Schule, auf neue, unvorhergesehene Weise. In der Stadt und in ihrer Villa begann wieder das vorige Leben. Es fehlte an Verkehr. Bis zum Abend, wo man immer ins Theater und ins Restaurant musste, lag die Künstlerin fröhlich im Frisiermantel auf allen Möbeln umher. Unrat schlug vor, sie durch Unterricht im Griechischen ein wenig zu zerstreuen. Sie lehnte unbehaglich ab. Eines Abends in einem Lustspiel entdeckte sie in der auftretenden Köchin eine alte Bekannte. »Das ist, weiß Gott, Hedwig Pielemann. Dass sie die ja überhaupt nehmen, die konnte doch nie was.« Darauf berichtete sie sofort eine Menge Anzügliches aus dem Leben der ehemaligen Kameradin. Und zum Schluss, »Du, die muss uns besuchen.« Die Pielemann kam. Und die Künstlerin fröhlich setzte ihr, um sie zu blenden, kleine, feine Frühstücke und Soupers vor. Nun lagen auf den Möbeln zwei Damen statt einer, rauchten und erinnerten einander an schon besprochene Erlebnisse. Unrat sah mit schlechtem Gewissen zu, wie sie sich langweilten. Er fühlte die Verpflichtung einzugreifen und blieb doch ratlos, bedrängt, wie er war, von geheimen Sorgen. So oft es läutete, fuhr er vom Sitz auf und schlich ganz eilig an die Flurtür. Den Damen fiel es auf, dass er niemals dem Dienstmädchen erlaubte, die Tür zu öffnen. »Entweder«, sagte die Künstlerin fröhlich, »er will mich überraschen oder er betrügt mich. Mein alter Unrat hat es überhaupt faustdick hintern Ohren.« Eines Tages kam ein Brief aus Hamburg von den beiden guten Freunden. Sie wollten eine Herbstreise machen, zu Schiff an die spanische Küste und bis nach Tunis. Sie verlangten, dass Unrat und Frau mitkämen. »Na also«, versetzte die Künstlerin fröhlich, »das ist doch mal was. Wir reisen zu die Wilden. Du musst mit, Pielemann, schind Urlaub raus. Wir schminken uns alle braun, nehmen Bettlaken um und ich setz mir mein Diadem auf, was ich noch hab, von der Zeit her, wie ich Künstlerin war.« Die Pielemann ward bald gewonnen, Unrat ward nicht gefragt. Man wunderte sich nur, dass er so wenig Begeisterung verriet. Er zog es hin, bis die Pielemann gegangen war, dann kam es endlich zu befreienden Geständnissen. Es war kein Geld mehr da. »Ist nicht die Möglichkeit. Ein Professor muss doch Geld haben«, rief sie aus. Unrat lächelte verlegen. Er hatte ja auch 30.000 Mark Ersparnisse gehabt. Sie waren dahin. Einrichtung, Toiletten, Vergnügungen. Die laufenden Ausgaben hielten nicht Schritt mit Unrats Pension. Sie waren ihr weit voraus. Unrat kramte Mahnbriefe aus, die er an der Tür abgefangen hatte von Lieferanten aller Art, Restaurateuren, Schneiderinnen. Er erzählte gedemütigt und hasserfüllt von den Schlichen, die er hatte lernen müssen, um das Auftreten des Gerichtsvollziehers hintanzuhalten, nicht mehr für lange. Die Künstlerin fröhlich verhielt sich erschreckt und reumütig. Sie habe sich ganz gewiss nichts dabei gedacht. Jetzt habe sie es aber auch geschnappt und die beiden Fatzken könnten allein zu den Wilden. Heute Mittag solle es bloß Suppenfleisch geben, obwohl allerdings eine Gans schon überm Feuer sei. Und zu Abend Schlackwurst. Und sie wolle nun auch wieder Griechisch lernen, weil das noch das Billigste sei. Unrat war gerührt. Er versicherte, er kenne freilich denn nun seine Pflicht, der Künstlerin fröhlich alles zu beschaffen, dessen sie benötige. »Ach ja«, sagte sie, »die Goldkäferstiefel für 60.« Sie teilte sogleich der Pielemann schriftlich mit, »wir haben kein Geld.« Der Umstand brachte immerhin Bewegung in ihr Dasein. Die Pielemann entschied, Unrat müsse Stunden geben. »Wenn mein Mann hier nun nicht so grässlich unbeliebt wäre«, meinte die Künstlerin fröhlich. Die Pielemann, stolz darauf, einen Dienst leisten zu können, »ich schicke ihm meinen Freund. Den kann er meinetwegen rupfen. Ich drücke ein Auge zu.« »Lorenzen, den Weinhändler? Hände weg. Das ist ein früherer Schüler von Unrat. Er hat mich schon mit angeödet. Du seist ihm recht«, sagte er, »aber dein Freund käme ihm nicht ins Haus. Und wenn ich ihn auch rumkrieg, Lorenzen wird sich hüten und ihm in die Fänge laufen.« »Du kennst mich schlecht«, entgegnete die Pielemann. »Ich stelle die Vertrauensfrage entweder oder.« Es ward Unrat mitgeteilt, der Weinhändler Lorenzen müsse Griechisch lernen, weil er griechische Weine verkaufe, und Unrat solle ihm Stunden geben. Unrat geriet zunächst in fliegende Unruhe, aber er brachte keine Weigerung vor. Er sprach erregt und mit tückischem Lächeln von den zahlreichen Vergehungen und Auflehnungsversuchen des Schülers Lorenzen, von den Gelegenheiten, wobei Lorenzen ihm seinen Namen gegeben hatte, ohne dass Unrat ihn jemals hatte fassen können. »Ei, ei«, bemerkte er dazwischen, »noch ist nichts verloren.« Darauf, du erinnerst dich wohl, meine Liebe, des bei unserer Eheschließung herrschenden Lärmes, des Haufens, der unseren Wagen begleitete? Ja, ja, lass man, machte die Künstlerin fröhlich, denn die Erwähnung dieser Vorgänge im Beisein der Pielemann beschämte sie. Unrat, ohne sich stören zu lassen, der Rotte, die vor dem Standesamte immer mal wieder johlte und Nebendinge trieb, und insbesondere des Kiesels, der beim Einsteigen deine weiße Atlasrobe beschmutzte? Nun wohl, es steht unerschütterlich fest, dass unter die jugendlichen Attentäter gemischt und meinen Namen in die Lüfte hinausschmetternd auch der Schüler Lorenzen sich damals mit Schmach bedeckt hat. Dem werde ich es mal zu verstehen geben, erklärte die Pielemann. Ich habe ihn leider nicht fassen können, fuhr Unrat fort. Ich vermochte nicht, es ihm zu beweisen. Jetzt aber soll er Griechisch lernen. Gar manchen konnte ich nicht fassen, dass sie doch alle Griechisch lernten. Darauf stellte Lorenzen sich ein und ward milde behandelt. Wegen jedes fehlenden Heftes oder Bleistifts rief Unrat die Künstlerin fröhlich herein und verwickelte sie in eine Unterhaltung. Zuerst musste sie dem Schüler Lorenzen ihre Kenntnisse im Griechischen vorführen, dann glitt das Gespräch zu modernen Dingen. Der Schüler Lorenzen war eingetreten mit dem Anspruch auf überlegene Ironie. Er ließ ihn ruckweise fallen, als er die Künstlerin fröhlich in so freier und maßvoller Anmut sich zwischen ihren Möbeln bürgerlichen Stils bewegen sah, als er sie besser gekleidet fand als seine eigene Frau, die sich im Theater jedes Mal entrüstet hatte über die Künstlerin fröhlich, als es ihm aufging, dass eine leichte Schminke, ein Anflug von Dirnenjargon und mehrere Messerspitzen Komödianterei das Familiesimpeln eigentümlich würzten. Dieser Schlaumops von Unrat. Auf diese Weise brauchte man allerdings weder in den Club noch sonst wohin. Und statt seiner anfänglichen Hofart bekam Lorenzen vor dem Ehepaar Unrat etwas klebrig-bittstellerisches. Er erlangte die Erlaubnis, das nächste Mal etwas von seinem Wein mitzubringen. Er brachte außerdem eine Pastete, und ein kleines Frühstück ersetzte die griechische Stunde. Wenn draußen etwas zu besorgen war, ging jedes Mal Unrat. Er ging zuerst nach einem Pfropfenzieher und später, als man getrunken hatte und der Schüler Lorenzen angeheitert war, nach vielen anderen Dingen. Wie diese Zusammenkunft sich wiederholte, äußerte die Künstlerin fröhlich die Ansicht, es wäre noch viel netter mit mehreren Personen. Der Schüler Lorenzen war mehr für das Intime, aber Unrat gab seiner Gattin recht. Lorenzen musste Freunde bitten. Die Pielemann führte eine Kollegin ein. Es war Sache der Herren, Kuchen, Aufschnitt, Früchte zu beschaffen. Den Tee lieferte dafür die Hausfrau. Regelmäßig stellte sich Appetit auf Sekt ein und regelmäßig bemerkte Unrat dazu mit seinem hinterhältigen Lächeln: Es ist Ihnen bekannt, meine Damen und Herren, dass ich meiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper des hiesigen Gymnasiums, mag es dahingestellt bleiben, ob verdienter oder unverdientermaßen, verlustig gegangen bin. Man ließ ihn jedes Mal zu Ende reden und freute sich. Dann legten die Herren zusammen und es ward nach Sekt geschickt. Manchmal ging Unrat selbst und machte die Bestellung. Man sah ihn die Straße wieder heraufkommen, mit dem Korbträger vor sich, streng darauf bedacht, den Transport des Getränkes zu decken, wie er ihn ehemals im Blauen Engel gedeckt hatte. Wenn die Laune hoch genug gestiegen war, willfahrte die Künstlerin fröhlich den Bitten und trug ihre beliebten Lieder vor. Einmal, als sie im Trinken unvorsichtig gewesen war, auch das vom runden Mond. Sofort unterbrach Unrat sie und schickte alle nach Haus. Sie wunderten sich, erhoben Widerspruch, begingen Dreistigkeiten. Aber als sie Unrat pfauchen und nicht gesonnen sahen, dies zu dulden, verzogen sie sich. Die Künstlerin Fröhlich bat ihren Mann kleinlaut um Verzeihung, sie wisse wahrhaftig nicht, was ihr angeflogen sei. Es waren alles jüngere Leute und die meisten hatten zum Stammpublikum im Blauen Engel gehört. Solange sie in geringer Zahl waren, betrugen sie sich, unfähig in einen rein menschlichen Verkehr mit Unrat hineinzufinden, scheu und frech, ulkten hinter seinem Rücken und fielen, wenn sie für ihre Witze einstehen sollten, in schülerhafte Demut zurück. Dann vermehrten sie sich und der Einzelne ward zum unverantwortlichen Zuschauer. Keine Vertraulichkeit fälschte mehr die Stimmung. Es war, als sei Unrat mit seiner Truppe einfach in ein kleineres Lokal übergesiedelt, wo man mit den Damen bequemer verkehren konnte. Dazu ward hier später geschlossen und immer erst, wenn man freiwillig wegging. Einmal, als nur noch wenige da waren, bestimmte Lorenzen sie zu einem Baccarat. Unrat bekundete Neugier, ließ sich das Spiel erklären und übernahm, als er es begriffen hatte, die Bank. Er gewann. Sobald dies aufhörte, gab er die Bank ab. Lorenzen fühlte sich, als Anreger der Partie, dazu gedrängt, Leben hineinzubringen. Er entnahm seiner Brieftasche 100 Markscheine in rascher Folge. Mehrere bekamen rote Köpfe und bedauerten einmal über das andere, nicht mehr Geld zu sich gesteckt zu haben. Der Bankier war wieder im Glück. Die Künstlerin Fröhlich glitt hinter ihren Mann und raunte, »Siehst du wohl, was hast du denn die Bank nicht behalten, Oller Dussel?« Unrat erwiderte, »Der Hut im Preise von 80 Mark ist dein, meine Liebe. Auch bin ich in der Lage, dem Restaurateur Zebelin vorläufig den Mund zu stopfen. Mag's damit genug sein.« Er sah gelassen den Lorenzschen Banknoten nach, die nicht er selbst einsteckte. Worauf es ankam, der Schüler Lorenzen verlor sie. Und Unrat, rascheren Atems, fühlte sich auf dem von unterirdischem Beben leise erschütterten Weg zum Triumph. Wie Lorenzen schließlich ernüchtert und mit einfältigem Gesicht in seine leere Brieftasche glotzte, ging Unrat auf ihn zu und versetzte, »Mag's denn genug sein für heute, Lorenzen, mit unserer griechischen Stunde?« Bald sickerte durch die Stadt die Kunde, dass bei Unrats Orgien gefeiert würden. Die Herren an der Börse und im Club, an den Stammtischen, in den Kontoren erhielten durch einige Unverheiratete saftig übertriebene Schilderungen. Leichte Echos davon trugen sie in ihre Familien, und die Ehefrauen wisperten und wollten mehr wissen, was denn der Cancan sei, den die Unrat getanzt haben sollte. Der Gatte vermochte es nicht hinlänglich zu erklären, und so stellten sie sich darunter irgendeine alle menschlichen Kräfte übersteigende Unzucht vor. Und dann das Spiel, das bei Unrats üblich sein sollte. Ein Pfänderspiel. Mehrere Paare mussten sich auf den Fußboden legen, unter eine große Decke, alle in einer Reihe, und immer ein Herr neben einer Dame. Sie lagen bis an den Hals zugedeckt, und solange die Decke sich nicht bewegte, ging es niemand etwas an, was darunter geschah. Bewegte sie sich aber, musste derjenige ein Pfand geben oder diejenigen. Dieses Spiel übte in der Stadt einen sagenhaften Reiz. Dunkle Berichte davon drangen in die Kreise der jungen Mädchen, und stundenlang sannen sie miteinander darüber nach, die Augen voll erschrockener Neugier. Außerdem wollten sie wissen, dass bei Unrats die Damen zuweilen mit ganz entblößtem Oberkörper erschienen. Wie unglaublich unpassend. Aber komisch musste es sein. Lorenzen brachte einige Offiziere mit, die den Wein für ihre Messe bei ihm kauften, darunter Leutnant von Gierschke. Assessor Knust war einer der ersten aus der feinen bürgerlichen Gesellschaft, die sich einstellten. Er trat in nachdrücklichen Wettbewerb mit dem jungen Oberlehrer Richter bei der Künstlerin Fröhlich. Richter war endlich verlobt mit dem Mädchen aus reicher, Oberlehrern sonst unzugänglicher Familie, und der Bräutigamsstand bekam ihm schlecht. Er ward reizbar, genusssüchtig, verlor leicht seinen sonst so gesetzten Beamtenkopf. Er verspielte, hingerissen durch das Beispiel Lorenzens, im Hause Unrat mehrere seiner Monatsgehälter an einem Abend, ging blöde Wetten ein, vergaß in der Hitze seiner Werbungen um die Hausfrau alle Zurückhaltung. Im Lehrerzimmer fielen böse Andeutungen über seinen Verkehr bei dem einen Schandfleck des Standes darstellenden Unrat. Unrat hatte, wie das Spielglück es brachte, Höhen oder Tiefen. Einmal erhielt die Künstlerin Fröhlich einen Chinchilla-Pelz für 1000 Mark und ihr bunter Kopf kam prickelnd heraus aus dem grauen, langhaarigen Fell. Dann wieder musste Unrat, wenn die Gäste eintrafen, sich ins Bett stecken und krank sagen lassen, weil kein einziger Restaurateur mehr etwas zu essen schicken wollte. Tags darauf ging er hin und hielt den Leuten vor, dass sie von einer Katastrophe keinesfalls etwas zu hoffen hätten. Sie konnten sich der Einsicht nicht entziehen und verlängerten den Kredit, bis Unrat wieder gewonnen haben würde. Die Künstlerin Fröhlich pointierte nur selten, und dann hörte sie nicht früher auf, als bis alles dahin war. Eines Abends aber suchte ein so wolkenloses Glück sie heim, dass ihr Gegner Lorenzen sich zurückziehen musste. Er war sehr blass und verschwand, indem er Drohungen ausstieß. Die Künstlerin Fröhlich saß da, überwältigt wie ein Kind nach der Bescherung und hielt in kraftlosen Händen Papier und Gold. Man erbot sich, plötzlich sehr achtungsvoll, es ihr zusammenzuzählen, und es waren mehr als 12.000 Mark. Sie sagte nur, sie wolle schlafen gehen. Und mit Unrat allein geblieben, die Augen voll Fieber und mit einem süßen, halb versagenden Stimmchen, nu hat Mimi wieder ne Mitgift. Die Anhängsel und die Feststecksel haben wir alle dran geben müssen, aber nu hat sie doch wieder eine und braucht es nicht so zu machen als wie ich. Aber schon am frühen Morgen war das Haus gestürmt von Gläubigern, die Geld witterten. Und ob die Künstlerin Fröhlich die Mitgift ihres Kindes auch mit ihrem Leibe deckte, sie entrissen sie ihr. Andererseits verbreitete sich das Gerücht, der Weinhändler Lorenzen stelle seine Zahlungen ein. Unrat lief sofort nach Erkundigungen, und wie er zurückkam, war er bleich, feucht und konnte kein Wort hervorbringen. Schließlich schnappend, mit klappenden Kiefern: »Er macht Bankrott. Der Schüler Lorenzen macht Bankrott.« »Was ich mir dafür kaufe«, erwiderte die Künstlerin Fröhlich, auf der Ottomane zusammengesunken und mit den Händen schaukelnd zwischen den Knien. »Der Schüler Lorenzen macht Bankrott«, wiederholte Unrat. »Der Schüler Lorenzen liegt zerschmettert am Erdboden und wird sich nicht wieder erheben. Seine Laufbahn ist, Traun für wahr, jäh beendet.« Er redete ganz leise, als fürchtete er, vom eigenen Jubel gesprengt zu werden. »Was hast du davon? Mimi, ihre Mitgift sind wir los. Der Schüler Lorenzen ist nun gefasst worden. Diesmal ist es mir gelungen, ihn zu fassen und ihn seinem wohlverdienten Schicksal auszuliefern.« Sie sah ihn umherstreichen, als sei er verwirrt. Seine Hände zitterten an Gegenständen, die zu berühren er sich nicht bewusst war. Sie äußerte noch mehreres und hörte ihn immer nur bebend hinhauchen: »Der Schüler Lorenzen liegt zerschmettert am Erdboden.« Allmählich zog sein Benehmen sie an. Seine viel stärkere Seelenbewegung fuhr über ihre hin und löschte sie aus. Sie verlor ihren Kummer aus dem Sinn, sah ihrem Mann starr nach, undeutlich erschrocken über diese Leidenschaft. Als sei sie ein auf Unrats Grunde immer sprungbereiter Wahnsinn. Und dabei bezwungen und ihrem alten Unrat mit einem süßen Schaudern fester verbunden, gerade durch sie, durch diese Leidenschaft, durch diese gewalttätige und gefährliche Sache. Sogar einige noch in der Zucht der Schule lebende Schüler mischten sich unter die Unratschen Gäste. Einer von ihnen, ein langer, semmelblonder, verlor auffallende Summen. Ende der Saison, an einem Sonnabend, schon im Frühling, sah Unrat auf der Schwelle den Oberlehrer Hübbenett stehen. Seinen Feind, der sich über Unrats Sohn gehässig ausgelassen und vor Unrats eigener Klasse von sittlichem Unrat vielmehr Kot gesprochen hatte. Nun stand er da, mannhaft aufgereckt, und Unrat lächelte ihm giftig entgegen. Er hatte den Kollegen erwartet. Denn der Schüler Hübbenett spielte viel zu hoch. Es musste in diesem Oberlehrerhause etwas nicht sein, wie es sollte. Hübbenett schritt krebsrot auf seinen Sohn los und forderte den ganz Zusammengesunkenen auf, ihm zu folgen. Er fügte laut und an niemand gerichtet hinzu, dass er Schritte tun werde zur Beseitigung von Zuständen, wie die hier von gewissenlosen Abenteurern ins Leben gerufenen, Zuständen, die auf die Versuchung und Verführung schwacher junger Menschen berechnet seien, Zuständen, die vermittelst beraubter väterlicher Kassen und durch andere aus Blut und Kot zusammengeknetete Mittel aufrechterhalten würden. Ein Offizier drückte sich eilig hinaus. Ein sehr beunruhigter Festteilnehmer machte sich an den erbitterten Oberlehrer heran und stellte ihm eindringlich vor, wie unklug es sein würde, Lärm zu schlagen. Er halte die Versammlung hierfür unlauter. Er solle sich doch erst ihre Zusammensetzung ansehen. Er wisse wohl gar nicht, wer der melierte Herr am Spieltisch gleich beim Fenster sei. Das sei nämlich Konsul Bredpot. Und wer wende sich dort stirnrunzelnd nach Hübbenett um? Kein anderer als Polizeirat Flath. Ob Hübbenett wirklich gut abzuschneiden hoffe, bei einem Ansturm gegen bestehende Dinge, an denen solche Herren interessiert seien? Hübbenett hoffte es nicht. Man sah es ihm an. Er redete zwar noch einiges Katonische, aber mit abschwellender Stimme, und dann trat er den Rückzug an. Es achtete schon niemand mehr auf ihn. Nur Unrat, siegstrahlend, schlich behende hinterher, bot dem Kollegen eine Erfrischung an und rief, als der andere durch einen Ruck mit den Schultern sittlichen Abstand feststellte, ihm herzlich nach, sein Haus bleibe Hübbenett Vater und Sohn stets weit geöffnet. Dann kam wieder die Badezeit. Diesmal ging ein ganzer Wirbelwind von Lebewelt im Gefolge Unrats über den kleinen Küstenort hin. Unrats nahmen eine möblierte Villa. Auf demütig biedere Sofas legten sie gestickte japanische Seidendecken, dem Tisch davor gaben sie eine Roulette zu tragen. In Gläser mit Gruß von der Wasserkante gossen sie Sekt. Nachdem die neue Rotte Unrat die Nacht hindurch gespielt und allen Ausgelassenheiten sich ergeben hatte, verfügte sie sich an den Strand, um die Sonne aufgehen zu sehen. Oder, wenn es Sonntag war, frühstückte sie zum Morgenchoral der Kurkapelle. Andere Nächte wurden außer Hause verbracht. Kraft des Ansehens ihrer zahlungsfähigen Begleiter erzwang die Künstlerin fröhlich es, dass die Strandrestauration und das Café, die längst geschlossen waren, sich ihr zu jeder beliebigen Stunde wieder öffneten. Sie war unerschöpflich. Sie trieb Tag und Nacht das Rudel ihrer Verehrer in allen Richtungen umher, warf dem einen Stock zum Wiederholen dorthin und jenem nach der anderen Seite einen verheißungsvollen Knochen. Alles unter listigem Geblinzel auf Unrat, der sich die Hände rieb. Sie verlangte jeden auf die Probe zu stellen. Einem, es war ein rosiger, fetter Mensch, legte sie auf, er solle gleich nach dem Dinner, es umfasste 6 Gänge, hinüberschwimmen bis zur Sandbank. »Menschenskind, Sie kriegen ja einen Schlag«, sagte ein ziemlich nüchterner. Und die Künstlerin fröhlich, »wer hier einen Schlag kriegen will, den kann ich überhaupt nicht brauchen. Der soll sich nur dünn machen. Was meinst du, Unratchen?« »Ei, freilich«, sagte Unrat, »der soll sich dünn machen.« Er setzte hinzu, »der Schüler Jacobi war ja von jeher recht gewandt in den Leibesübungen. So ist er noch nach seinem Abgang von der Schule über die Hofmauer geklettert, um in das Fenster eines Klassenzimmers im untern Stockwerk, wo ich eben Unterricht erteilte, mittels eines Schlauches den Gestank saurer Schafsmilch zu leiten. Mehrere Tage lang war die Luft des Raumes nicht davon zu säubern. Von einem solchen nun ist es wahrlich zu hoffen, dass er auch ein braver Schwimmer sei.« Diese Rede erhielt viel Beifall, und der junge Mann entschloss sich inmitten eines Gelächters. Alle waren am Strande, wie er aus seiner Kabine trat, und wetteten auf ihn. Wie war er rosig und fett! Auf halbem Wege musste er in das begleitende Boot gefischt werden und lag am Lande noch immer bewusstlos. Die Wiederbelebungsversuche erregten große Teilnahme. Einige, die ihre erste Wette verloren hatten, wollten durch eine zweite, auf Jacobis Wiedererwachen oder Tod, den Verlust wieder gutmachen. Die Damen wurden von der Spannung arg mitgenommen, es erfolgte ein hysterischer Anfall. Als der Verunglückte sich nach 15 Minuten noch nicht regte, wurden manche still und entfernten sich. Unrat blieb. Er sah in das schlaffe, blutleere Gesicht des Schülers Jacobi und rief es sich zurück, wenn es höhnisch und aufrührerisch gewesen war. Das waren die. Da lagen sie und waren besiegt, gründlich besiegt. Darüber hinaus gab es keinen Sieg mehr und keine Züchtigung. Eine leichte Bauchbeklemmung empfand er dabei. Der Triumphweg unter ihm geriet wieder etwas ins Schwanken. Dem Tyrannen schwindelte es auf seinem wahnsinnigen Gipfel. Aber Jacobi öffnete die Augen. Sehr ungehalten äußerten sich über den Vorgang die beiden Hamburger, der Brasilianer und der Leipziger. Bei ihnen war es zwar persönliches Gekränktsein, denn sie bedeuteten nichts mehr. Sie begriffen nicht, was geschehen war. Statt des immerhin gutmütigen Mädels vom Vorjahr fanden sie nun eine Künstlerin Fröhlich, die das frech-gebieterische einer wirklichen Schönheit angenommen hatte und der, ganz als sei sie es, von allen Seiten gefrondet ward. Und dabei war sie's doch nicht. Die Freunde vom vergangenen Sommer fanden den Schwindel lächerlich. Aber täglich erlagen sie ihm selbst ein wenig mehr. Der Brasilianer versuchte die ersten Tage noch, bei den Vertraulichkeiten von früher wieder anzuknüpfen. Dann lernte er ein mutloses Schmachten von fern. Die nächsten am Ziel waren Assessor Knust und Oberlehrer Richter, denn sie hatten am meisten zu bieten. Der eine war der gesuchteste Junggeselle der Stadt, der andere war verlobt. Die Künstlerin Fröhlich blieb lange unschlüssig. Knust war der ansehnlichere, aber bei Richter wäre die Tragweite des Geschehnisses bedeutender gewesen. Seine Braut reizte sie, denn einzig diese kleine Person hatte es unternommen, hier im Seebad die Toiletten der großen Künstlerin Fröhlich zu besiegen. Von Knust verlangte sie, er solle auf den ersten Herrn, dessen Namen sie am nächsten Mittwoch zufällig aussprechen werde, losgehen und ihn ohrfeigen. Knusts behäbiges Weingesicht schmunzelte und er sagte, er sei ja nicht verrückt. Mit ihm sei sie fertig, erklärte sie darauf. Und einer, der an sie gewisse Ansprüche stelle, der müsse für sie zu allem imstande sein, aber auch zu allem. Richter war es. So sehr hatte ihn sein Bräutigamsstand schon angegriffen. Eines Nachmittags während der Kurmusik erlebte man es, dass er inmitten einer lärmenden Kavalkade auf einem Esel gemeinsam mit der Künstlerin Fröhlich hinter ihr auf dem Sattel und betrunken an sie geklammert vorbeigaloppierte, die Reihen der Kaffeetrinker entlang, in deren vorderster seine Braut saß. Gleich nach dem Abendessen erhob sich die Künstlerin Fröhlich, nahm Unrat und Richter an ihre beiden Seiten und verkündete, mit einem kleinen, süßen Stimmchen, heute wolle sie früh schlafen gehen. Man geleitete sie in Prozession mit bunten Papierlaternen an ihr Haus und einige Herren stimmten unter dem Balkon ein Ständchen an. Als alles still war, rief Unrat, schon halb entkleidet, nach seiner Frau. Er meinte, sie sei auf dem Balkon. Nein, er suchte und rief. Er wollte mit ihr frohlocken. weil nun auch des Kollegen Richter Geschick sich erfüllt hatte und seine fernere Laufbahn in der erfreulichsten Weise bedroht war. Aber in den leeren Zimmern verpuffte sein Jubel. Es ward ihm beklommen. Ihre Launen kannte er doch, und sie war natürlich noch an die See gegangen. Unrat setzte sich an das vergitterte Bettchen des Kindes und vertrieb die Mücken. Wieder so ein einfältiger Mensch, der sich zu dieser Stunde von der Künstlerin Fröhlich zum Narren machen ließ, der ein wenig Mondschein eintauschte gegen seine Bracelets und silbernen Necessaires. Unrat ging inzwischen zu Bett. Aber in Tiefen seines Denkens, die er lieber unergründet ließ, war es schon bekannt, der Begleiter der Künstlerin Fröhlich sei Richter. Und Richter sei zu dieser Stunde kein Narr. Unrat wendete sich umher, bis es Mitternacht war. Dann raffte er sich aus den Decken, fuhr in die Kleider und sagte sich laut vor, man müsse das Dienstmädchen wecken, nach Leuten mit Laternen schicken, der Künstlerin Fröhlich könne etwas zugestoßen sein. Er ergriff sogar eine Kerze und machte sich auf den Weg nach der Kammer des Mädchens. Erst oben an der Treppe zum Boden riss er sich aus seinem Selbstbetrug, löschte angstvoll das Licht, damit es nichts verrate, und tappte sich zurück ins Schlafzimmer. Der Mond enthüllte ihm bleich das leere Bett der Künstlerin Fröhlich. Unrat musste beständig hinsehen. Er atmete immer hastiger. Schließlich krümmte er sich und begann zu wimmern. Er erschrak vor seiner Stimme und rutschte unter die Decke. Nach einer Weile beschloss er, ein Mann zu sein, kleidete sich Hals über Kopf noch einmal an und überlegte, wie er die Künstlerin Fröhlich empfangen wollte. Er wollte sagen, nun, ein kleiner Spaziergang, immer mal wieder, recht so, trifft es sich doch, dass auch ich nicht müde war und soeben erst wieder heimkehre. Eine Stunde lang übte er, rastlos durch das Zimmer schleichend, diese Rede. Da geschah an der Haustür ein leichtes Geräusch, und mit einem wilden Griff warf Unrat die Kleider ab und schwang sich ins Bett. Er lauschte, die Lider heftig zugedrückt auf das gedämpfte Nahen der Künstlerin Fröhlich, auf das verstohlene Rascheln ihrer sinkenden Röcke, auf das behutsame Krachen, wie sie sich ausstreckte, dann auf ein schwaches Seufzen und endlich auf das vertraute und liebe Schnarchen. Am Morgen stellten sie beide sich schlafend. Die Künstlerin Fröhlich entschloss sich, zuerst zu gähnen. Wie Unrat sich ihr zuwandte, fand er ein leidendes Gesicht, das sich zum Weinen verzog. Sie drückte sich an seine Schulter und schluchzte, »Ach, wenn Unratchen wüsste, es geht nicht immer alles so, wie man möchte. Und für das meiste kann man selber nicht.« »Mag's denn sein?« sagte Unrat trostreich, und sie weinte noch heftiger, weil er so schrecklich milde war und ihre faule Ausrede einsteckte. Tagsüber blieben sie eingeschlossen, und die Künstlerin Fröhlich, träge und ungeschickt bei allem, was sie anfasste, hatte große, mit weichen, süßen, sich dehnenden Erinnerungen angefüllte Blicke, von denen Unrat schamhaft wegsah. Gegen Abend kamen einige von ihren Leuten und fragten, ob sie die Neuigkeit wüssten. Woher denn, sie seien nicht ausgegangen. Richters Verlobung ist auseinander. Die Künstlerin Fröhlich sprang sofort mit dem Blick zu Unrat. »Der Mann ist hin«, hieß es weiter. »Er ist über und über kompromittiert. Was die Familie seiner Ex-Braut ist, da kann er sich drauf verlassen, dass die ihn aus seiner Stellung weggrault. Die will ihn in der Stadt nicht mehr haben, weil es für sie eine Blamage wäre. Er kann zusehen, wo er bleibt.« Die Künstlerin Fröhlich sah Unrat sich rosig überziehen und wieder erblassen. Sie sah ihn von einem Fuß auf den anderen treten, die Finger ineinander schlingen und wieder trennen. Sie sah ihn in die Luft schnappen, als schnappte er die Süßigkeit der gesprochenen Worte heraus, als schnappte er Glück heraus. Er genoss und er quälte sich dabei. Diesmal musste er seinen Triumph bezahlen. Sie las ihm mit schlechtem Gewissen die Gefühle vom Gesicht, womit er ihn bezahlte. Schließlich ging er hinaus und sie erfand einen Vorwand, um die Gäste allein zu lassen. »Du freust dich wohl«, sagte sie draußen mit verstellter Unzufriedenheit. »Das ist aber gemein, wenn man sich über andere Leute ihren Reinfall freut.« Unrat auf seinem Balkon saß da, hielt sich die Handgelenke und schaute abwesend zwischen den Buchenkronen auf das Meer. Mit einer Miene, als prüfte er unendliche Horizonte, die nur über qualvolle Abgründe hinweg zu erreichen wären. Die Künstlerin Fröhlich fühlte etwas davon. Und jetzt war die Trostreiche sie. Sie sagte, »Es ist ja nicht los, Unratchen. Hauptsache ist, dass der Mensch um die Ecke ist. Das hast du doch davon.« Sie musste seufzen. Denn wenn sie nur einige Stunden zurückdachte, dann fand sie sich recht undankbar gegen den armen Richter. Zwar, wie war es eigentlich gekommen? Er war ja ein netter, flotter Kerl, aber wenn nicht Knust gewesen wäre, den sie hätte ärgern wollen, dann wäre nie was draus geworden. Nu, man weg mit Schaden. An Unrat war doch ganz was anderes dran. Es ward ihm manchmal ganz schwiemelig, wie er nur wieder da saß. »Na, wir zwei«, sagte sie und streckte die Hand aus. Er nahm sie wohl, aber er sagte, »Es steht unter allen Dingen eines fest, dass jemand, dem die hellsten Gipfel zu erklimmen gelang, dass ein solcher auch mit den undurchdringlichen Schlünden wohl vertraut ist.« Als sie in die Stadt zurückkehrten, wurden sie schon erwartet. Im Club sagten die Junggesellen, na, nur hört die Langeweile Gott sei Dank bald auf. Am Tage nach ihrem Wiedereinzuge gaben sie die erste Gesellschaft. Und die ganze Stadt bekümmerte sich darum, wer hinging, was gegessen ward, was die Künstlerin Fröhlich Neues anzuziehen hatte. In der folgenden Zeit bekamen verheiratete Kaufleute noch spät am Abend ungewöhnliche Nachrichten. Es sei etwas vorgefallen am Hafen, auf dem Kontor gäbe es Unerwartetes zu tun und verschwanden eilig. Immerhin hielten manche sich fern, vermöge ihrer sittlichen Grundsätze oder dank einem kühlen Temperament oder aus Sparsamkeit. Diese gähnten zwischen leeren Sesseln im Casino und der Gesellschaft für Gemeinsinn, entrüsteten sich zunächst, wurden dann stutzig, weil ihre Zahl sich immer verringerte, und die Letzten fanden sich schlecht weggekommen und ungerecht benachteiligt. Das Dasein des Stadttheaters ward durch Unterstützungen gefristet, es gab kein ansehnliches Varieté. Die 5 oder 6 für den Gebrauch besserer Herren abgerichteten Halbweltdamen waren zum Überdruss bekannt, und die Freuden, die sie bieten konnten, wurden einem Schal gemacht durch den Gedanken an Haus Unrat und seine Hausfrau. In dieser altertümlichen Stadt, die einem aus der Langeweile der Familienehrbarkeit keinen Ausweg ließ als in ein rohes und langweiliges Laster, umkleidete sich die Villa vorm Tor, wo hoch gespielt, teuer getrunken wurde, wo man mit weiblichen Wesen zusammentraf, die nicht ganz Dirnen und auch keine Damen waren, wo die Hausfrau, eine verheiratete Frau, die Frau des Professors Unrat, prickelnd sang, unpassend tanzte und, wenn man es richtig anstellte, sogar für Dummheiten zu haben sein sollte, diese erstaunliche Villa vorm Tor umkleidete sich mit Fabelschimmer, mit der silberig zitternden Luft, die um Feenpaläste fließt. Dass es so etwas gab. Man konnte nicht anders. Man ließ keinen Abend verstreichen, ohne mehrere Gedanken an das Haus Unrat. Man sah einen Bekannten um eine Ecke schlüpfen, man hörte eine Uhr schlagen, man sagte sich, jetzt geht es da draußen los. Man ging zu Bett, müde, ohne zu wissen, was einen müde gemacht hatte, und seufzte, da draußen ist es im besten Gange. Zwar gab es Herren, ganz wenige, wie Konsul Lohmann, die ihre Jugend im Ausland verbracht hatten, in Hamburg so gut wie heimisch waren, hier und da nach Paris und London fuhren und die nicht einmal die flüchtigste Neugier hinzog zu den Empfängen des alten, aus dem Häuschen geratenen Schulmeisters und seiner jungen Frau. Aber vermögende Pfahlbürger, die beim Handel mit Fischen und Butter 30 Jahre lang durch dieselben 5 Straßen getrabt waren, diese ahnten auf einmal eine unverhofft genussreiche Verwendung für ihr Geld. Blendend zeigte sich ihnen der Lohn ihrer Mühen, und sie wussten nun, wofür sie gelebt hatten. Andere, die ehemals die Großstadt gekannt hatten und sich ein wenig eingerostet fühlten, so Konsul Bredpot, beschlossen anfangs vorlieb zu nehmen und schließlich unterhielten sie sich schlechthin ohne Vergleiche. Wieder andere, Studierte, kamen in sentimentaler Erinnerung an die Damenkneipen ihrer schönsten Jahre. Zum Beispiel die Richter aus dem Hünengrab-Prozess samt Pastor Quittjens. Denn auch Pastor Quittjens war dabei, ganz wie jeder andere Mensch. Sodann fanden kleinere Mitbürger, wie der Pächter des Café Zentral und der Zigarrenhändler vom Markt, sich geschmeichelt und sozial befördert durch den allein bei Unrats möglichen Verkehr mit den Spitzen. Notwendigerweise waren sie, die Kleinen, in der Mehrheit und bestimmten den Ton. Dieser Ton war ungeschickt. Er war nur darum schlecht, weil er ungeschickt war. Alle diese Leute waren da in der Erwartung besonderer, zweideutiger Verfeinerungen eines unerhörten Mittelzustandes, wo die Liebe nicht gleich bar beglichen wurde und man sich trotzdem nicht langweilte. Nur, dass eben ihre Anwesenheit die Geselligkeit ohne weiteres eindeutig machte. Waren sie nicht bieder, wie in den Familien, mussten sie gemein sein, wie im öffentlichen Haus. Es ging nicht anders. Wenn sich einer anfangs wohl bemühte, bald nachdem er getrunken, etwas verloren, sich heimisch gemacht hatte, glitt das Gespräch ihm aus, er sagte unverschleierte Sachen, nannte eine Dame »Du«, fing Streit an. Der guten Haltung der Damen wurde dies alles verderblich. Sie gewöhnten sich an Formlosigkeit im Vergnügen. Die Pielemann war nicht wiederzuerkennen. Sie brachte es fertig, sich aus einem verschlossenen Zimmer, wo sie eine halbe Stunde mit einem der Gäste verbracht hatte, heraustrommeln zu lassen und mit dem angeheiterten Trupp anstandslos ins Spielzimmer zurückzukehren. Die Künstlerin Fröhlich musste zugeben, dass die Pielemann in der vorigen Saison das noch nicht fertiggebracht hätte. Sie selbst, die Künstlerin Fröhlich, blieb dabei, die Formen ziemlich zu wahren. Es verstand sich, dass sie es nur mit peinlich Auserlesenen zu tun hatte, mit Konsul Bredpot, möglichenfalls, vielleicht mit Assessor Knust. Etwas Unzweifelhaftes wusste man nicht. Bei ihrem Hause fiel nie etwas vor. Die Künstlerin Fröhlich betrieb den Ehebruch mit all der Umsicht und dem ganzen Zeremoniell der im Ernst verheirateten Frau. Mit doppelten Schleiern, verhängten Wagenfenstern, stell dich eins auf dem Lande. So viel Etikette erhöhte sie im Rang, und niemand hätte sie mit den anderen Damen zu verwechseln gewagt. Dies vermied man schon darum, weil zu keiner Zeit genau feststand, wer gerade ihr Beschützer war und wie viel er geduldet hätte. Auch kam sie in Betracht, dass Unrat selber gar nichts duldete. Man hatte erlebt, dass er mitten aus bester Gemütlichkeit heraus über einen Herrn hergefallen war, der zufällig gleich hinter ihm eine Bemerkung über die Hausfrau gemacht hatte. Unrat hatte gezischt und gepfaucht, war keinen Vorstellungen zugänglich gewesen, hatte am Schluss eines hitzigen Ringkampfes den großen, dicken Menschen aus der Tür gestoßen. Und der Unglückliche war auf immer verbannt geblieben. Dabei war es ein hoher Pointierer gewesen. Und was er über die Künstlerin Fröhlich gesagt hatte, war bestimmt das harmloseste gewesen von allem, was sich über sie sagen ließ. Man wusste also, woran man bei Unrat war, sobald es die Künstlerin Fröhlich anging, und hütete sich. Im Übrigen durfte alles drunter und drüber gehen. Unrat war einverstanden. Er rieb sich die Hände, wenn jemand, der keineswegs er selbst war, die Bank sprengte und Betroffene von Gier abgemattete, nasse und fassungslose Gesichter umherfuhren und vor sich hinstierten. Er begutachtete wohlgefällig den Zustand eines sinnlos Betrunkenen, gab einem gänzlich ausgeleerten Wünsche mit von undurchdringlichem Hohn, feigste flüchtig, wenn irgendwo ein Liebespaar auf frischer Tat ertappt ward. Und er hatte seine belebtesten Augenblicke, wenn sich jemand als entehrt herausstellte. Ein junger Mann aus guter Familie spielte falsch. Unrat bestand darauf, dass er dableibe. Die Wogen der sittlichen Empörung gingen hoch, einige entfernten sich protestierend. Zwei oder drei Abende darauf waren sie wieder da. Und Unrat schlug ihnen, giftig lächelnd, eine Partie mit dem jungen Falschspieler vor. Ein anderer Fall entspann sich noch dramatischer. Es war einem der Spieler ein Paket Banknoten, das er vor sich hingelegt hatte, abhanden gekommen. Er erhob ein Geschrei, verlangte, dass die Ausgänge gesperrt und alle Anwesenden durchsucht würden. Die Menge widersetzte sich, man beschimpfte einander, drohte dem Bestohlenen mit Prügeln und verdächtigte innerhalb 5 Minuten jeden ohne Ausnahme. Unrats Stimme drang, man wusste nicht wie, aus einem Grabe herauf durch allen Lärm. Er erklärte, die angeben zu wollen, die untersucht werden müssten, ob man sich ihm fügen wolle. Man war neugierig, fühlte sich gedrängt, über allem Verdacht zu erscheinen. Man rief ja. Darauf nannte Unrat, den Hals vor- und zurückschiebend, Leutnant von Gierschke, den Schüler Kieselack und Konsul Bredbot. Bredbot, Bredbot, jawohl, Bredbot. Unrat blieb dabei, ohne sich weiter zu äußern über das, was er wusste. Und Gierschke, ein Offizier? Das habe nichts zu sagen, behauptete Unrat. Und dem Leutnant, der sich wütend zur Wehr setzte, gab er zu bedenken, die Menge ist gegen sie und wird sie entwaffnen. Des Säbels beraubt, möchten sie denn wohl ihrer Ehre verlustig gegangen sein und nichts mehr besitzen als eine Pistole, vermittelst deren sie sich immer mal wieder entleiben werden. Da ist's trauen fürwahr lustiger, sie lassen sich untersuchen. Vor diese Wahl gestellt, ergab sich von Gierschke. Unrat hegte nicht den geringsten Verdacht gegen ihn, er hatte ihn nur bezwingen wollen, seinen Stolz in den Staub biegen. Übrigens ward im selben Augenblick Kieselack an einem Fenster festgenommen, wie er das Paket Banknoten eben hinauswerfen wollte. Sogleich verlangte Konsul Bredbot nachdrücklich Rechenschaft von Unrat, aber Unrat sagte dem Konsul ganz dicht ins Gesicht und für alle übrigen unhörbar einen Namen, nur einen Namen, und Bredbot ward dadurch besänftigt. Er kam wieder gleich nächsten Tages und setzte atemlos. Von Gierschke ließ 8 Tage verstreichen. Kieselack zeigte sich noch ein einziges Mal und verspielte einiges. Darauf erschien seine Großmutter bei der Steuerbehörde, wo Kieselack einen kleinen Posten bekleidete, und zeigte an, dass ihr Enkel sie bestohlen habe. Endlich hatte man einen Vorwand, ihn zu entlassen. Wegen des Spielskandals hatte man es nicht gewagt. Der Schüler Kieselack versank auf den Grund. Unrat beging dies festlich ganz für sich allein. Er benahm sich im Genuss mit tückischer Trockenheit. Im Gewühl der um die Wette nach dem Bankrott, der Ächtung, dem Galgen laufenden, schien Unrat mit eingeknickten Knien und unerschütterlich ein alter Schulmeister, dessen Klasse in wüstes Toben verfallen ist und der sich hinter seinen Brillengläsern sämtliche Empörernamen merkt, um später die Zeugnisse zu verderben. Sie hatten der Herrschergewalt sich zu widersetzen gewagt. Nun mochten sie, losgelassen, sich gegenseitig die Rippen einschlagen und das Genick umdrehen. Aus dem Tyrannen war endgültig der Anarchist herausgebrochen. Und er schien eitel auf seinen neuen Zustand, hatte eine offenkundige Vorliebe für sein eigenes Gesicht in seiner jetzigen jugendlichen Färbung. 20-mal am Abend holte er einen Taschenspiegel hervor, der war in eine kleine Büchse eingelassen mit der Inschrift »Bellet«. Oft gedachte er in dem nächtlichen Lärm, Flitter und Halsbrechen gewisser ehemaliger Nächte. Er war im Café Central verhöhnt worden und schlich nach Haus. Von irgendeiner finstern Ecke ward ihm sein Name zugeworfen wie ein Stück Schmutz. Eine einzige Nacht war's. Da hatte er von den Menschen etwas gewollt. Sie sollten ihm sagen, wer die Künstlerin Fröhlich sei, wo sie zu finden, wie es, dies war von höchster Wichtigkeit, zu verhindern sei, dass drei Schüler und unter ihnen der allerschlimmste Lohmann ihrer teilhaftig würden. Niemand hatte ihm Rede gestanden. Nichts war ihm begegnet als breites Grinsen an Köpfen, auf denen der Hut festsitzen blieb. Zwischen den kleinen Bullerwagen, die eine steile Grube hinunterrasselten, hatte er umherhüpfen müssen und von lauter hellen Kinderstimmen seinen Namen um die Ohren geschlagen bekommen. Keinen Empörer mehr hatte er, an den erleuchteten Läden hinschleichend anzusprechen, unternommen. Er hatte sich die Häuser von 50.000 in Aufruhr begriffenen Schülern entlang gedrückt, mit einem gespannten Gefühl auf dem Scheitel, weil jeden Augenblick, wie ein Kübel Spülicht, aus einem Fenster sein Name kommen konnte. An das Ende der stillsten Straße, tief hinunter zum Stift der alten Fräulein, hatte er sich gerettet vor der nervenzerstörenden Verfolgung, Anzweiflung, Verhöhnung, hatte die Fledermäuse um seinen Hut streichen lassen und noch hier auf seinen Namen gewartet. Sein Name. Jetzt gab er ihn sich selbst, setzte ihn sich auf wie einen Siegerkranz. Einem Ausgeplünderten klopfte er auf die Schulter und sagte, »Ja, ja, ich bin ein rechter Unrat.« Seine Nächte, so sahen sie nun aus. Sein Haus war das hellste in der Stadt. Es war das am wichtigsten genommene, schicksalerfüllteste. Wie viel Angst, wie viel Gier, wie viel Unterwürfigkeit, wie viel fanatische Selbstvernichtungswut ließ er nun um sich her dampfen. Alles Opfer, die ihm brannten. Alle drängten sich, sie ihm anzuzünden, sich selbst ihm anzuzünden. Was sie hertrieb, war die Leere ihrer Gehirne, der Stumpfsinn der humanistisch Nichtgebildeten, ihre dumme Neugier, ihre mit Sittlichkeit schlecht zugedeckten Lüsternheiten, ihre Habgier, Brunst, Eitelkeit und zu alledem 100 verquickte Interessen. Waren es nicht Unratsgläubige, die ihre Verwandten, Freunde, Kunden herschleppten, in der Absicht, Unrat ihrem Schuldner zu Gelde zu verhelfen? Waren es nicht beutelustige Ehefrauen, die ihre Männer schickten, damit sie von dem durch die Luft fliegenden Gelde ihren Anteil herausgriffen? Andere kamen selbst. Unter den Masken im Karneval sollten anständige Frauen gewesen sein. Man hatte misstrauische Männergesichter bemerkt, die nach Gattinnen ausspähten. Die jungen Mädchen wisperten daheim von einem späten Ausgang ihrer Mutter nach dem Haus vorm Tor. Sie trällerten halblaut Bruchstücke aus Liedern der Künstlerin Fröhlich. Die Lieder schwirrten verdeckt durch die Stadt. Das geheimnisvolle Pfänderspiel, bei dem Paare sich auf den Boden und unter eine Decke legten, es machte seinen Weg durch die Familien. Es ward gespielt, wenn den mannbaren Töchtern junge Tänzer eingeladen waren. Und ein Gekicher ging umher von dem Haus vorm Tor. Bevor der Sommer anbrach, zogen drei Frauen der guten Gesellschaft und zwei junge Mädchen sich plötzlich zurück zu einem, wie man fand, verfrühten Landaufenthalt. Drei neue geschäftliche Zusammenbrüche erfolgten. Der Zigarrenhändler Meyer am Markt beging Wechselfälschungen und erhängte sich. Über Konsul Bredpot ward gemunkelt. Und diese Entsittlichung einer Stadt, von keinem zu unterbrechen, weil zu viele darin verwickelt waren, sie geschah durch Unrat und zu seinem Triumph. Seiner insgeheim ihn schüttelnden Leidenschaft, dieser Leidenschaft, von der sein trockener Körper nichts als hier und da ein giftig grünes Augenfunkeln, ein blasses Feixen entließ, ihr frondete und unterlag eine Stadt. Er war stark. Er mochte glücklich sein. Er wäre glücklich gewesen, wenn er noch stärker gewesen wäre. Wenn er nicht in einer Krise seines Geschicks, das der Menschenhass war, sich der Künstlerin Fröhlich ausgeliefert hätte. Sie war die Kehrseite seiner Leidenschaft. Sie musste alles bekommen in dem Maße, wie die anderen alles verloren. Sie war umso pflegebedürftiger, je mehr alle anderen es verdienten, zerschmettert zu werden. Auf sie hatte sich der überreizte Zärtlichkeitstrieb des Menschenfeindes geworfen. Das war schlimm für Unrat. Er sagte es sich selbst. Er sagte sich, dass die Künstlerin Fröhlich nichts hätte sein dürfen als ein Instrument, die Schüler zu fassen und hineinzulegen. Stattdessen stand sie nun gleich neben Unrat selbst, hoch und heilig im Angesicht der Menschheit, und er war genötigt, sie zu lieben und zu leiden unter seiner Liebe, die sich auflehnte gegen den Dienst seines Hasses. Unrats Liebe war dem Schutz der Künstlerin Fröhlich geweiht und ging für sie auf Raub aus. Es war eine ganz männliche Liebe. Dennoch führte auch diese Liebe zuletzt zur Schwächung. Es kam vor, dass er sich bei ihrer Heimkehr versteckte und bis abends nicht mehr zum Vorschein kam. Sie verhandelte durch die Tür mit ihrem leichten, ein bisschen mitleidigen Stimmchen, aber er wollte nicht einmal essen. Er habe wissenschaftlich zu arbeiten. Sie warnte ihn freundschaftlich, er werde sich krank machen und entschloss sich, mit einem Seufzer seinen Anfall vorübergehen zu lassen. Er hatte wahrscheinlich wieder ihre Garderobe untersucht und in ihrer schmutzigen Wäsche herumgestochert. Vielleicht hatte er heute Morgen das Billett gelesen, plötzlich kriegte er dann einen Rappel, konnte sie, wenn sie so zerknüllt nach Haus kam, nicht mehr ansehen, drehte sich ganz schamrot nach allen Ecken und verduftete. Es war ordentlich aufregend. Das heißt, ganz ernst. Na, also wirklich im tiefsten Grunde ernst konnte man es doch nicht nehmen. Dafür spielte man selbst zu viel. Erstens spielte sie verheiratet. Es war ihr unmöglich, es anders aufzufassen. Wie sie ihrem alten Unrat damals mitten auf der Straße ihre Mimi zugeschickt hatte, das war fein gewesen. Dabei hatte man ordentlich was gefühlt. Und dann das Getue jetzt mit den Männern, die Fatzkereien, bis es zu was Richtigem kam, und die Masse Lügen die ganze Zeit über, dass einem bloß nichts entwischte im Beisein von Unrat, der doch natürlich ganz genau Bescheid wusste. Sie war ihm geradezu dankbar, dass er die Komödie mitspielte und von ihren täglichen kleinen Seitensprüngen noch so viel Wesens machte. Das brachte doch Leben in die Bude. Komisch, dass er sich nie daran gewöhnte. Und dabei lag an dem Ganzen doch ihm viel mehr als ihr selbst. Manchmal führte er sich auf wie übergeschnappt und wollte von heute auf morgen irgendeinen gewissen Tod machen. Er konnte es gar nicht mehr aushalten. Ich empfehle dir den Schüler Vermöhlen. Richte dein Augenmerk immer mal wieder auf den Schüler Vermöhlen. Was hieß denn das, bitte? Brauchte man danach noch einen Menschen zu fragen? Und wenn er so darauf brannte, dass sie mit Konsul Bredpot fertig würde? Die Künstlerin Fröhlich zuckte die Achseln. Unrat, den sie nicht begriff, war zuckend entrückt in wahre Sternenstürze von Leidenschaft. Seine Liebe, die er täglich verwunden musste, um seinen Hass zu füttern, reizte diesen Hass zu immer tollerem Fieber. Hass und Liebe machten einander irr, brünstig und schreckenvoll. Unrat hatte die lechzende Vision der ausgepressten, um Gnade flehenden Menschheit, dieser Stadt, die zerbrach und öde stand, eines Haufens von Gold und Blut, der zerrann ins Aschgrau des Untergangs der Dinge. Dann wieder erlitt er die Halluzination der von andern geliebten Künstlerin Fröhlich. Die Bilder der fremden Umarmungen erstickten ihn, aber alle geschahen mit dem Gesicht von Lohmann. Das Schlimmste, Hassenswerteste, was Unrat erleben konnte, war für immer zusammengedrängt in die Züge von Lohmann, dieses Schülers, der auf keine Art zu fassen, der nicht einmal mehr in der Stadt war. Nach solchem Zustand ohnmächtiger Bedrängtheit übermannte ihn Mitleid mit sich und mit der Künstlerin Fröhlich. Er verhieß ihr tröstend, dass es nun bald genug sei und dass sie sich zurückziehen wollten, den Ort verlassen und das genießen, was sie dir schuldigermaßen haben abtreten müssen. »Wie viel meinst du wohl, dass es ist?« fragte sie abweisend. »Du merkst ja egal bloß, was wir kriegen. Aber was sie uns wieder wegnehmen, ist auch nicht übel. Unsere Möbel haben sie uns gepfändet, nicht? Glaubst du, dass wir für die, die wir jetzt haben, auch bloß eine Rate bezahlt haben? Du schneidest dich eklig, wenn du das glaubst. Uns gehört das Sofakissen da und dann noch der Rahmen von dem ollen Bild. Sonst gehört uns nichts.« Sie war in grausamer Stimmung, überanstrengt durch die Hetzjagd mit Männern, hatte das Amüsante ihres Daseins gerade ganz aus den Augen verloren und rächte sich an dem, der der Nächste dazu war. Unrat nahm dies erschütternd wichtig. »Es ist meine Pflicht, deinem Wohle vorzustehen. Ich bin nicht gesonnen, mich dieser Pflicht nicht gewachsen zu zeigen. Sie sollen es mir büßen«, setzte er zischend hinzu. Sie hörte gar nicht. Sie ging gereizt umher und presste sich die Hände. »Du bildst dir wohl hoffentlich nicht ein, ich mache dies blödsinnige Leben dir zu gefallen mit? Und damit du deine Mannequins klein kriegst? Nee, wenn ich Mimi wäre. Aber für Mimi muss ich verdienen, dass Mimi mal anders wird als ihre Mama. Ach Gott.« Dann ward das Kind hereingeholt in seinem weißen Nachthemdchen und dann kam eine Tränenkrise. Unrat ließ Arm und Kopf hängen. Er musste ausgehen, die Künstlerin Fröhlich legte sich zu Bett. Aber bis zur Stunde der Gäste war sie wieder auf der Höhe. Und an Unrat machte sie alles wieder gut. Sie war zart und freundschaftlich, flüsterte ihm häufig abseits etwas Vertrauliches zu, das alle sahen. Er blieb ihr die Hauptperson, machte sich lustig mit ihm, gerade über die Herren, mit denen er sie im Verdacht haben konnte, schmeichelte ihn in die Täuschung hinein, als sei nie etwas Ernsthaftes vorgefallen. Ja, er war, solch ein Stündchen lang, nicht weit von dem Wahn, als habe er alle seine Erfolge ohne Gegenleistung eingeheimst. Er glaubte es ja nicht, aber er hielt sich vor, was ihn denn hindere, es zu glauben und wo die Gegenbeweise seien. So beglückend war der Rückschlag nach seinen vorigen Qualen. Eines heiteren Tages im Frühling, des ersten heiteren nach vielen Seelenkrisen, Lust wandelten Unrat und die Künstlerin Fröhlich miteinander zur Stadt. Unrat ruhte sich gerade auf dem Bewusstsein aus, dass sie am Ende doch Verbündete waren, die Besten, die Einzigen. Die Künstlerin Fröhlich, die mit den griechischen Stunden auch ihren Ehrgeiz, Unrat zu lieben, aufgegeben hatte, schöpfte ihre Selbstachtung und ihren guten Mut aus ihrem ehrlichen Freundschaftsgefühl für Unrat. Darum lächelten sie beide auch nur über Herrn Dröge, den Krämer an der Ecke ihrer Straße, der bei ihrem Vorübergehen seine Ladentür aufriss, mit den Fäusten droht und etwas Schimpfliches nachschrie. Auch die Obstfrau konnte bei ihrem Anblick nicht ruhig bleiben. Sie hatte Herrn Dröge sogar schon dazu angestachelt, die Mündung seines Wasserschlauches auf den vorübergehenden Unrat zu richten. Solche Zwischenfälle ließen sich bei keinem Ausgang des Ehepaars Unrat mehr vermeiden. Sie schuldeten aller Welt, obwohl sie kreuz und quer mit Geld umherwarfen. Und die Lieferanten, die ihnen Kredit nicht gewährt, sondern aufgedrängt hatten, machten den meisten Lärm. Es war die Regel, dass im Voraus bezahlte Toiletten aus Paris eintrafen und dass die im vorigen Monat gegessenen Frühstückssemmeln noch immer nicht ihnen gehörten. Dabei glaubte die Künstlerin Fröhlich zu sparen für ihr Kind und Unrat für die Künstlerin Fröhlich zu rauben. So oft der Gerichtsvollzieher kam, vergebens kam, herrschten Bestürzung, Wut und Niedergeschlagenheit. Wie hätte man ihn schon wieder voraussehen sollen? Die Künstlerin Fröhlich fand sich längst nicht mehr zurecht in Rechnungen und Schuldscheinen. Unrats beständiger Trieb galt den Verlusten der andern und nicht der Pflege des eigenen Wohlstands. Von der Fäulnis, die sie ringsumher in den Verhältnissen anstifteten, schillerten auch ihre eigenen. Betrogen und ins Dickicht gehetzt, schwindelten sie sich durch, an der Hand der unbestimmten Hoffnung auf einen unwahrscheinlich großen Spielgewinn und auf das endliche Aussterben der Gläubiger – Sie spürten heimlich wohl den Boden wanken und richteten im Davongerissenwerden noch so viel Schaden an wie möglich. In der Siebenbergstraße war eine Begegnung mit dem Möbelhändler auszuhalten, der behauptete, sie hätten von den noch nicht bezahlten Möbeln mehrere weiterverkauft und mit dem Gericht drohte. Unrat forderte ihn giftig lächelnd auf, er möge doch nachsehen. Die Künstlerin Fröhlich äußerte, da machen Sie sich man weiter keine Hoffnung drauf, so klug sind wir allein, dass da nichts Gutes bei zu holen ist. In diesem Augenblick geschah neben ihr ein Säbelklirren. Sie sah hin und rasch wieder weg. Eine Stimme sagte rau, Donnerwetter. Und eine andere, gelassen, verwunderte, sieh mal an. Die Künstlerin Fröhlich hörte nicht mehr, was der Möbelhändler redete. Nach einer Weile ließ sie ihn stehen. Sie ging weiter in einer leichten Betäubung. Erst gegenüber dem Konditor Mumm fiel ihr auf, dass auch Unrat nichts mehr sagte. Sie fühlte etwas wie schlechtes Gewissen und fing harmlos zu sprechen an im Drang, ihn nach dem, was sie soeben erblickt hatten, wieder zu versöhnen. Auch er war plötzlich von erregter Herzlichkeit und lud sie zum Konditor ein. Während er am Buffet bestellte, ging sie schon ins Nebenzimmer, da ward an die Scheibe geklopft. Sie hütete sich hinzusehen. Sie wusste auch so, das waren wieder Erzum und Lohmann. Noch am Abend war Unrat nicht beruhigt. Er schlich hastend zwischen den Gästen umher, machte Bemerkungen von trockener und wilder Ironie, wiederholte, ich bin ein rechter Unrat, und erklärte, mir gehört hier wahrscheinlich doch nichts weiter als ein Sofakissen und der Rahmen jenes Bildes dort. Als die Künstlerin Fröhlich einmal ins Schlafzimmer lief, folgte er ihr und verkündete, der Schüler Bredpot wird nun endlich in naher Zukunft das Ziel der Klasse erreicht haben. »Kaputt?« fragte sie. »Ist nicht, Unratchen. Er ist wieder ganz ausgestopft mit braunen Lappen.« »Mag dem sein, wie du sagst. Der eifrigsten Vertiefung wert ist indessen die Frage, woher kommen diese Lappen? Na?« Er kam näher mit einem Lächeln, das geronnen und wie unter der Decke bebend aussah. »Ich weiß es.« Ich habe seinen Kassierer bestochen. Es ist das von Erzumsche Mündelgeld, welches der Vormund beraubt. Und da er die Künstlerin Fröhlich starr vor Staunen sah, nicht wahr, da lohnt sich's zu leben. Das ist denn also der zweite der drei. Der Schüler Kieselack liegt zerschmettert am Boden. Der Schüler von Erzum wird sogleich mit Rasseln zusammenbrechen. Da erübrigt denn nur noch der Dritte. Sie ertrug seinen Blick nicht. »Ja, von wem redst du bloß?« fragte sie wirr. »Der Dritte ist ein noch zu fassender. Er soll und muss gefasst werden.« »Wieso?« machte sie und blickte unsicher auf. Plötzlich herausfordernd, »ich denke, das ist der, den du nicht verknusen kannst. Und ich soll ihn nicht mal ansehen, wenn er die Straße langkommt. Nicht mal das kannst du verknusen.« Er senkte den Kopf, atmete kämpfend. »Zwar bin ich nicht gesonnen«, sagte er dumpf, »und doch muss dieser Schüler gefasst werden. Er ist ein Zufassender.« Sie hob die Schultern. »Was machst du denn für Augen?« »Du hast ja überhaupt Fieber, Unratchen. Ich sag dir was, geh zu Bett und schwitz es aus. Ich schick dir Kamillentee. So eine blödsinnige Aufregung, als wie du im Leib hast, die legt sich auf den Magen und dein Prostmahlzeit. Hörst du mich? Ich glaub wahrhaftig, es gibt noch ein Unglück.« Unrat hörte nicht. Er sagte, »aber nicht du. Nicht du sollst ihn fassen.« Er sagte es mit einer Art fürchterlichen Flehens, das sie noch nicht kannte, das sie grausig kitzelte, sie erwartungsvoll ängstete, wie ein wildes Klopfen bei Nacht an ihrer Tür. Die Künstlerin Fröhlich dachte am folgenden Morgen lange nach, was sie in der Stadt zu besorgen haben könne. Und als sie es gefunden hatte, ging sie. Sie schielte nach ihrem Spiegelbild in jedem Schaufenster. Sie hatte für ihre Toilette 2,5 Stunden gebraucht. In ihrem Pulsschlag war ein bisschen Erwartungsfieber. Am Anfang der Siebenbergstraße, vor der Buchhandlung von Redlin, blieb sie stehen. Sie war noch nie vor der Buchhandlung stehen geblieben, senkte den Kopf über die Auslage und spürte im Nacken einen angstvollen Kitzel, als sollte sogleich jemand hineingreifen. Da sprach es ihr in den Nacken. »Gnädige Frau, sieht man sich mal wieder?« Sie zwang sich, indem sie sich wendete, zu anmutiger Langsamkeit in der Bewegung. »Ach, Herr Lohmann, sind Sie auch wieder im Lande?« »Wenn ich dadurch nicht Ihr Missfallen errege, gnädige Frau, wieso denn? Aber wo haben Sie bloß Ihren Freund gelassen? Sprechen Sie vom Grafen Erzum? Nun, der hat seine eigenen Wege, aber gehen wir nicht weiter, gnädige Frau?« »So, und was macht er denn für gewöhnlich, Ihr Freund?« »Er dient als Avantageur, gnädige Frau. Augenblicklich weilt er auf Urlaub hier.« »Ach nee, was Sie sagen. Ist er dann noch so nett wie früher?« Dass Lohmann auch gar nicht aus seiner Ruhe kam, obwohl sie sich immer nur nach seinem Freund erkundigte. Sie hatte sogar das Gefühl, als machte er sich lustig. Das Gefühl hatte sie auch damals im Blauen Engel meistens gehabt bei Lohmann und sonst bei niemand. Ihr ward ganz heiß. Er forderte sie auf, in die Konditorei einzutreten. Sie erwiderte ärgerlich, »Gehen Sie mal alleine, ich muss weiter.« »Wir stehen schon etwas zu lange an dieser Ecke, gnädige Frau, für die scharfen Augen der Kleinstädter.« Er machte die Tür vor ihr auf. Sie seufzte und ging raschelnd hinein. Er blieb auf dem Wege ins Nebenzimmer ein Stück hinter ihr und wunderte sich nochmals darüber, wie vorteilhaft ihre lange Taille zur Geltung kam, wie sie gut frisiert war, wie damenhaft sie ihren Rock schleppen ließ, was seither aus ihr geworden war. Dann bestellte er Schokolade. »Sie sind ja inzwischen eine bekannte Persönlichkeit hier geworden.« »Es geht«, sagte sie und ablenkend, »aber Sie, was haben Sie eigentlich gemacht? Wo haben Sie gesteckt?« Er berichtete bereitwillig, er war ein wenig auf der Handelsschule gewesen in Brüssel und darauf in England als Volontär bei einem Geschäftsfreund seines Vaters. »Sie haben sich gewiss mächtig amüsiert«, meinte sie. »Nein, nicht mein Fall«, sagte er dürr, sogar verächtlich und mit dem bekannten schauspielerischen Faltenwurf im Gesicht. Sie betrachtete ihn von der Seite mit scheuer Achtung. Er war ganz schwarz angezogen und hatte den schwarzen, runden Hut auf dem Kopf behalten. Sein Gesicht war noch etwas gelber und schärfer geworden. Es war glatt rasiert und es richtete sich mit halbgesenkten Lidern, dunkeln und merkwürdig dreieckigen, irgendwohin, wo nichts los war. Sie wollte ihn nötigen, sie anzusehen. Auch drängte es sie, sich zu überzeugen, ob er noch seinen Schopf habe. »Warum nehmen Sie denn Ihren Hut nicht ab?«, fragte sie. »Gnädige Frau, haben recht.« Und er gehorchte. Jawohl, sein Haar stieg noch als Wirbel in die Höhe und fiel als Locke auf die Stirn zurück. Er betrachtete sie endlich mit ganzem Blick. »Im Blauen Engel legten, gnädige Frau, noch nicht so viel Wert auf die Formen. Wie man sich verändert, wie wir alle uns verändern, und in der lächerlichen Zeit von 2 Jahren.« Er sah wieder weg und dachte so sichtlich an etwas anderes, dass sie gar nichts mehr zu sagen wagte, obwohl seine Äußerung sie ein wenig gestochen hatte. Aber er hatte dabei vielleicht nicht mal sie gemeint, so hatte es geklungen. Lohmann hatte Frau Dora Bredpoth gemeint. Und dass er sie so anders wiedergefunden hatte, so anders als das Bild von ihr, das seine Seele mit fortgenommen hatte. Er hatte sie als große Dame geliebt. Sie war die große Dame der Stadt gewesen. Einmal in der Schweiz hatte sie die Bekanntschaft einer englischen Herzogin gemacht und etwas rituelle Weihe war von dieser Berührung an ihr haften geblieben. Sie vertrat in der Stadt eigentlich die Herzogin. Dass der englische Adel der erste der Welt sei, daran durfte hier niemand zweifeln. Später auf einer Reise nach Süddeutschland war ihr von einem Rittmeister aus Prag der Hof gemacht worden. Damals trat die österreichische Aristokratie gleichberechtigt neben die englische. Wie Lohmann von dem allen sich hatte einschüchtern lassen, es gutgläubig mitgemacht hatte, es war erstaunlich. Es war vor allem erstaunlich, dass das keine 2 Jahre her war. Jetzt kehrte er in die Stadt zurück. Sie hatte sich zusammengezogen, als sei sie aus Gummi. Das Bredputsche Haus war nur noch halb so groß. Und drinnen saß eine kleine Provinzdame, nicht viel mehr als Provinzdame. Gewiss, sie hatte immer noch den Medaillenkopf der Kreolen, aber im Munde der Medaille die Dialektausdrücke. Die Mode vom Vorjahr und nicht ganz richtig verstanden. Schlimmer noch, Abstecher ins persönlich-künstlerische, die misslangen. Und der Empfang des aus fernen Gesellschaften Wiedergekehrten, als habe er ihr Grüße zu bringen, und der irritierende Anspruch, nicht hier hineinzupassen. Ja, dass ihn das früher nicht irritiert hatte. Zwar hatte er damals kaum ein Wort von ihr erhalten, war kaum bemerkt worden. Er war ein Schüler gewesen, jetzt war er ein Herr. Man kokettierte, man trachtete ihn zu fesseln in dem Kreis um die eigene kleine Person herum. Er war mit Bitterkeit erfüllt worden bis an den Hals. Er dachte an die alte Flinte, die damals immer bereit gelegen hatte, ernsthaft bereit für den Fall, dass er entdeckt ward. Er empfand noch heute melancholischen Stolz auf die Knabenleidenschaft, die bis an die Schwelle seiner erwachsenen Jahre gedauert hatte, durch Scham, Lächerlichkeit, ja ein wenig Ekel hindurch immer noch gedauert, trotz Knust von Gierschke und den anderen, trotz der zahlreichen Nachkommenschaft der geliebten Frau. Wie er in der Nacht nach ihrer letzten Entbindung das Tor ihres Hauses geküsst hatte, das war noch etwas gewesen, davon musste man zehren. Er erkannte, dass er damals so viel besser gewesen war, so viel reicher. Wie hatte er sich damals müde vorkommen können? Jetzt war er's. Das Beste, was er in seinem Leben zu verschenken gehabt hatte, die Frau da, hatte es ahnungslos bekommen. Nun, da er leer war, warb sie um ihn. Lohmann liebte die Dinge vor allem um ihres Nachklangs willen. Die Liebe der Frauen nur wegen der ihr nachfolgenden bitteren Einsamkeit. Das Glück höchstens der würgenden Sehnsucht zuliebe, die es in der Kehle zurücklässt. Diese kleine, schattenlos gegenwärtige Snobdame war ihm schwer erträglich, denn sie entstellte ihm die Wehmut des einst Gefühlten. Er nahm ihr alles übel, auch die Spuren des Verfalls, die sich in ihrem Salon noch nicht an ihrer Person verrieten. Er wusste von Bredpots schlechtem Stande. Welche Lasten von Zärtlichkeit würde er das ehemals eingetragen haben von ihm? Nun sah er bloß, wie ihre Bemühungen um Grazie von der um sie her einreißenden Knappheit anspruchsvoll abstachen und schämte sich im Voraus für sie. Wegen der etwas würdelosen Gespreiztheit, mit der sie die Armut hinhalten und verleugnen würde. Er war beleidigt, wenn er sie ansah, beleidigt und gedemütigt, wenn er sich klar machte, wie er selbst sich nun innerlich aufführte. Was das Leben aus einem machte! Gesunken war er, sie war gesunken. Als er ging, fühlte er mit ängstlicher Genauigkeit das Entweichen von Lebensjahren und dass hier die Tür sich schloss hinter einer Liebe, die so viel gewesen war wie eine Jugend. Dies war ihm am Morgen nach seiner Ankunft geschehen. Gleich darauf traf er mit Erzum zusammen und dann sie beide in der Siebenbergstraße mit den Unrats. In dieser Enge konnte das nicht lange ausbleiben. So kurz Lohmann auch in der Stadt war, er hatte doch schon von ihnen sprechen hören, und des alten Unrat Taten hatten seine Liebhaberei für menschliche Seltsamkeiten lebhaft angesprochen. Er stellte fest, dass Unrat alles erfüllt habe, was sich vor 2 Jahren in ihm angekündigt hatte, eher mehr als weniger. Aber noch großartiger fast erschien ihm die Entwicklung der Künstlerin Fröhlich, von der Chanteuse des Blauen Engels zur Demi-Mondaine hohen Stils. Denn schließlich auf den ersten Anblick war sie's. Bei näherem Hinsehen drang dann das Kleinbürgerliche durch. Immerhin, es war alles Mögliche, was hier geleistet war. Und die vielen gezogenen Hüte auf dem Wege des Ehepaars und all die demütige Begehrlichkeit, wo immer die Künstlerin Fröhlich ihr Parfum hinwehte, zwischen ihr und ihrem Publikum der Stadt, hatte augenscheinlich eine Art von gegenseitiger Beschwindelung stattgefunden. Sie hatte sich als repräsentative Schönheit gebärdet, war allmählich dafür angesprochen worden und hatte es selbst wieder den Leuten geglaubt. So ähnlich musste es wohl seinerzeit mit Dora Bredpo zugegangen sein und ihrem Anspruch auf mondänen Schick. Luhmann fand es von prickelnder Ironie, wenn er sich jetzt mit der Fröhlich befasste. Er konnte ja der Zeit gedenken, wo er Verse gemacht hatte auf beide, wo er, in der Rachsucht seines Leidens, Dora Bredpot hatte beschmutzen wollen, dadurch, dass er mit ihr im Herzen den Liebkosungen der andern den Geschmack düstern Lasters zu geben sich vornahm. Last. Jetzt, da er keine Liebe mehr hatte, begriff er auch kein Laster mehr. Keine Bitterkeit seines Herzens gegen Frau Bredpot kam Frau Unrat zugute. Nichts würde sich in ihm regen, wenn er mit ihr am Bredpotschen Haus vorbeiging. Er führte einfach eine elegante Kokotte durch die entgötterte Stadt. Erzum nahm er dabei lieber nicht mit. Erzum hatte, sobald er das gute Mädchen zu sehen kriegte, kopflos mit dem Säbel zu rasseln angefangen und eine ganz raue Stimme bekommen. Erzum war imstande, gleich wieder mit schweren Gefühlen loszulegen. Für Erzum war immer alles Gegenwart. Wohingegen Lohmann in der vormittäglich leeren Konditorei an der Seite der Künstlerin Fröhlich aus seinem Gläschen, das nie leer ward, nichts anderes nippte, als den nebelhaften Nachgeschmack der Stimmungen von einst. »Soll ich Ihnen etwas Cognac in die Schokolade gießen?« fragte er. »Das ist nämlich sehr gut.« »Dann, was man von Ihnen aber alles hört, gnädige Frau.« »Wieso?« fragte sie wachsam. »Nun, Sie und unser alter Unrat sollen ja die Stadt auf den Kopf stellen und massenhaftes Unheil anrichten.« »Ach, das meinen Sie? Na ja, man tut, was man kann. Die Leute amüsieren sich bei uns, obschon ich mich als Hausfrau nicht selber loben will. Das sagt man. Auch ist über Unrats eigentliche Beweggründe wohl niemand im Klaren. Man denkt, er benutze das Spiel für den Lebensunterhalt. Ich glaube anderes. Wir zwei, gnädige Frau, kennen ihn ja besser.« Die Künstlerin Fröhlich war bestürzt und schwieg. »Er ist der Tyrann, der lieber untergeht, als eine Beschränkung duldet. Ein Spottruf, und er dringt noch nachts durch die Purpurvorhänge seines Bettes und in seinen Traum. Verursacht ihm blaue Flecke auf der Haut, und er braucht, um sich davon zu heilen, ein Blutbad. Er ist der Erfinder der Majestätsbeleidigung. Er würde sie erfinden, wenn es noch zu tun wäre. Es kann kein Mensch sich ihm mit so wahnsinniger Selbstentäußerung hinwerfen, dass er ihn nicht noch als Empörer hasste. Der Menschenhass wird in ihm zur zehrenden Qual. Dass die Lungen ringsumher einen Atem einziehen und ausstoßen, den nicht er selber regelt, durchgellt ihn mit Rachsucht, spannt seine Nerven bis zum Zerreißen. Es braucht nur noch einen Anstoß, eine zufällige Widersetzlichkeit von Umständen, ein beschädigtes Hünengrab und alles, was damit zusammenhängt. Es braucht nur noch die Überreizung seiner Anlagen und Triebe, zum Beispiel durch eine Frau, und der Tyrann, von Panik erfasst, ruft den Pöbel in den Palast, führt ihn zum Mordbrennen an, verkündet die Anarchie. Die Künstlerin Fröhlich hatte den Mund offen, was Lohmann zufriedenstellte. Er unterhielt solche Damen immer in einer Weise, dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als den Mund offen zu behalten. Übrigens lächelte er zweiflerisch. Er glaubte ja nur, eine abstrakte Möglichkeit auf die Spitze zu stellen. Die Geschichte des alten, lächerlichen Unrat zu erzählen, glaubte er denn doch nicht. Dazu sah er ihn noch zu sehr aus der Perspektive von unterhalb des Katheders, hatte es zu schwer, sich Ungeheuerlichkeiten als ganz wirklich vorzustellen, geschehen an dem, der ihm blöde Pfuschereien über die Jungfrau von Orléans zudiktiert hatte. »Ich habe die größte Sympathie für Ihren Gemahl«, setzte Lohmann mit Lächeln hinzu und vervollständigte dadurch die Verblüffung der Künstlerin fröhlich. »Ihre Häuslichkeit wird wirklich überall gerühmt«, sagte er darauf. »Naja, wir sind nämlich ganz himmlisch eingerichtet und auch sonst.« Sie belebte sich von Ehrgeiz. »Für unsere Gäste ist uns nicht zu viel. Die Leute stehen manchmal Kopf bei uns. Sie würden lachen. Ach, wenn Sie kämen, Ihnen zu Ehren, singe ich überhaupt das Affenweib. Das tue ich sonst nicht, weil es doch ein bisschen zu sehr rausfällt. Gnädige Frau, sind unwiderstehlich. Sie wollen mich wohl wieder ulken. Sie überschätzen mich. Das Scherzen ist mir vergangen, als ich Sie wiedergesehen habe. Gnädige Frau, müssen ja wissen, dass Sie das Einzige sind, was hier am Orte in Betracht kommt.« »Na und?« machte sie befriedigt, aber ohne sich zu wundern. »Allein schon Ihr Anzug. Das Reseda-grüne Tuchkleid ist selbstverständlich durchaus auf der Höhe. Den schwarzen Hut haben Sie sehr mit Recht dazu gewählt. Wenn ich einen einzigen Einwand vorbringen darf, die Stola aus Port-Lacé wird dies Jahr nicht mehr getragen.« »Ach nee.« Sie rückte näher. »Wissen Sie das auch sicher? Dann hat der Ekel mich doch mit angeschmiert. Ein Glück, dass sie nicht bezahlt ist.« Sie errötete und rasch: »Bezahlen will ich Sie meinetwegen, aber tragen, nee, heut zuletzt. Verlassen Sie sich drauf.« Sie war glücklich, ihm Recht geben, sich ihm unterwerfen zu können. Seine Beschlagenheit in Betreff Unrats erhöhte ihre Achtung vor Lohmann bis zur Fassungslosigkeit. Nun wusste er auch noch in der Mode Bescheid. Er redete wieder so fein, was Sie, gnädige Frau, diesen Kleinstädtern geworden sein müssen. Eine Herrscherin über Gut und Blut, eine angebetete Verderberin, eine Semiramis, was weiß ich. Alles stürzt sich, von Taumel gepackt, ungebeten in den Abgrund, nicht wahr? Und da sie sichtlich zu weit zurückblieb, ich meine, die Männer lassen sich nicht lange bitten, und sie haben von ihnen mehr, als sie brauchen können. Von allen. Ohne Ausnahme, wenn ich mich nicht irre, gnädige Frau. Nur übertreiben Sie aber bedeutend, dass ich hier Glück habe und ziemlich viel geliebt werde, na ja. Sie trank erst, das musste er wissen. Aber wie Sie sich einbilden, dass ich hier losgehen soll, nee. Glauben Sie mal nicht, und sie sah ihm in die Augen, es geht jedermann so gut, dass er mit mir alleine bei Schokolade und Kuchen sitzen darf. Aber ich darf das? Dann bin wohl ich jetzt daran? Er legte den Kopf zurück und bekam Falten. Sie konnte, betreten, nur noch auf seine niederhängenden Lider blicken. Aber, fuhr er fort, ich sollte bei Ihnen, wenn ich mich recht erinnere, der Letzte sein? Haben Sie mir das seinerzeit nicht des Öfteren in Aussicht gestellt, gnädige Frau? Dann sind also, und er öffnete ganz unverschämt die Augen, alle anderen bereits abgemacht? Sie war nicht gekränkt, nur gequält. Ach, Mumpitz, Sie haben ganz falsche Begriffe. Die Leute quasseln, zum Beispiel mit Bretpot. Den soll ich weiß Gott wie ausgelutscht haben. Jetzt heißt es, er hat auch noch dem Erzum sein Geld. Ach Gott! Sie merkte zu spät, was sie gesagt hatte, und sah erschrocken in ihre Tasse. »Das ist allerdings das Schlimmste«, versetzte Lohmann hart und düster. Er wandte sich halb weg, und es entstand Schweigen. Die Künstlerin Fröhlich wagte endlich schüchtern zu bedenken zu geben, »Ich bin es doch nicht alleine gewesen. Wenn Sie wüssten, wie der gebettelt hat. Wie ein Kind, sag ich Ihnen. Die olle Zahnlücke. Der ganze Kerl ist eine Zahnlücke. Sie werden es nicht glauben, aber durchgehen wollt er mit mir. Der mit seiner Zuckerkrankheit, danke.« Lohmann bedauerte es schon, eine moralische Anwandlung gehabt zu haben bei einem so unterhaltenden Theater. Er sagte darum, Ihre Soireen möchte ich mir tatsächlich einmal ansehen. Also Sie sind eingeladen, sagte sie rasch und freudig. Kommen Sie, Mann. Ich rechne bestimmtest drauf. So, nun muss ich aber weiter. Bleiben Sie, Mann, sitzen. Ach Gott, nee. Sie wandte sich klagend hin und her, faltete die Hände. Es geht ja nicht, weil Unrat gesagt hat, nu sind wir komplett und neue will er nicht. Das vorige Mal hat er mir schon Krach gemacht. Darum, Sie verstehen, vollkommen, gnädige Frau. Ivo, markieren Sie nun mal nicht gleich die gekränkte Leberwurst. Darum können Sie mich ja doch besuchen, wenn niemand da ist. Zum Beispiel heute Nachmittag um 5. Nur war raus. Und sie rauschte mit allen Zeichen höchster Eile durch die Portiere. Lohmann wusste gar nicht, wie das gekommen war. Wie es gekommen war, dass er sogar Lust hatte. Er vermutete dabei die Anziehung, die das Verderben ausübt. Gerade weil Erzum nun eigentlich durch diese spaßige kleine Kypris mit dem gutmütigen Zynismus ihres Volkstons seinem Verderben nahegebracht war. Und Erzum liebte sie noch immer. Erzum konnte für sein Geld wenigstens glücklich werden. Lohmann ging ganz kahl hin, ohne einen Funken. Er ging anstelle seines Freundes, der sie sich durch langes Leiden verdient hatte. Wie unmöglich das vor 2 Jahren gewesen wäre. Er erinnerte sich, dass er damals mit Unrat, der Alte, selber schon ganz verloren, wollte ihn noch von der Schule jagen, Mitleid empfunden hatte. Aufrichtiges, gar nicht boshaftes Mitleid. Jetzt dagegen ging er zu seiner Frau. Was das Leben aus einem machte, meinte Lohmann nochmals melancholisch und stolz. Es empfing ihn aus dem Innern der Wohnung ein lautes Schelten. Das Mädchen öffnete ihm verlegen die Tür zum Salon. Lohmann erblickte, der Künstlerin fröhlich gegenüber, die sehr erregt war, einen schwitzenden Mann mit einem Blatt Papier in der Hand. »Was wollen Sie denn?« fragte er den Mann. »Ach so, wie viel ist es?« 50 Mark. Und darum das Geschrei.« »Tjo, Herr«, erwiderte der Gläubiger, »ich bin man schon 50 Mal gekommen, wegen jedem Mark einmal.« Lohmann bezahlte und entließ ihn. »Gnädige Frau, mögen mir meinen Übergriff nicht verübeln«, äußerte er, nicht mehr ganz frei. Er fand sich in falscher Lage. Was er jetzt etwa bekam, war ein Entgelt für das Geleistete. Wenigstens durfte es dann nicht bei 50 Mark bleiben. Hiergegen wehrte sich Lohmanns Eitelkeit. »Da ich einmal begonnen habe, dreist zu sein, gnädige Frau, man schildert sie mir, ich weiß nicht, ob mit Recht, als in einige peinliche Geldfragen verwickelt.« Die Künstlerin fröhlich schlang krampfhaft die Finger ineinander und löste sie wieder. Sie wendete den Kopf ratlos hin und her auf dem steifen Kragen ihres Teegown. Die 1000 Plackereien ihrer von Lieferanten, Liebhabern und Wucherern gehetzten Tage stürzten ihr alle auf einmal durch den Sinn und dort, in der ihr hingehaltenen Brieftasche, war ein dicker Packen brauner Scheine. »Wie viel?« fragte Lohmann ruhig und immerhin vorsichtig. »Ich würde so weit gehen, wie ich kann.« Sie hatte ausgekämpft. Sie wollte nicht gekauft sein. Von Lohmann nun mal gerade nicht. »Nee, es ist überhaupt nicht wahr«, sagte sie. »Ich brauche nichts.« »Umso besser. Andernfalls hätte ich mich geschmeichelt gefühlt, gnädige Frau.« Er dachte flüchtig an Dora Bredpot und dass nun auch sie geldbedürftig und, wer weiß, für Geld zu haben sei. Um der Künstlerin fröhlich noch die Wahl zu lassen, legte er die Brieftasche geöffnet auf den Tisch. »Platzen wir uns mal endlich«, sagte sie und heiter ablenkend, »haben Sie aber ein gespicktes Portefeuille.« Da er in kühlem Schweigen blieb, wie sie all das Pinke-Pinke bloß loswerden. Sie tragen ja nicht mal Ringe an den Fingern. Ich werde es auch niemals los. Und er erklärte, unbesorgt, ob sie verstehe, ich bezahle keine Frauen, weil ich mich nicht selber demütigen möchte. Übrigens ist es unnötig. Es geht wie mit den Kunstwerken, für die ich Gott weiß, was hingeben würde. Aber kann man die eigentlich besitzen? Man sieht eines im Laden, man trägt einen Traum fort. Dann kehrt man vielleicht um und kauft. Was kauft man? Die Sehnsucht bedarf keines Geldes. Die Erfüllung ist es nicht wert. Und er drehte sich von seiner Brieftasche schmollend weg. Zugleich übersetzte er ins Populäre: Ich will sagen, dass ich schon tags darauf genug davon habe. Die Künstlerin Fröhlich, von Ehrfurcht berührt und zugleich ein ganz wenig spottsüchtig im Angesicht ihres Idols, bemerkte: Denn kaufen Sie wohl nischt wie Essen und Trinken. Können Sie mir etwas anderes anraten? Und er sah ihr auf einmal mit gefalteter Stirn so unverschämt in die Augen, als fragte er: Soll ich Sie kaufen, Sie? Achselzuckend, als Antwort auf das Unausgesprochene: Die körperliche Liebe ist schlechthin widerlich. Sie war ganz betreten. Dann wagte sie schüchtern, es komisch zu finden und sagte: Ach nee, man muss sich herausheben, bestimmte Lohmann, sich rein und hoch machen, reiten wie Parsifal. Ich werde wahrscheinlich bei der Kavallerie dienen und gleichzeitig die hohe Schule erlernen. Es gibt, von den Zirkusleuten abgesehen, in ganz Deutschland keine 100 Personen, die hohe Schule reiten können. Nun lachte sie ganz offen. Aber dann wären Sie ja selber ein Zirkusfritze, eine Art entfernter Kollege von mir, wie ich das finde. Seufzend: Wissen Sie noch, der blaue Engel? Das war doch das Beste. Lohmann stutzte. Es kann sein, versetzte er mit Überlegung, dass das Beste war. Die Epoche im Ganzen. Zu der Zeit konnte man wohl lachen, man brauchte sich noch nicht rumzuschlagen mit der ganzen Bande. Wenn ich denke, wie wir zwei beide zusammen getanzt haben und dann kam Unrat und sie mussten durch das rote Fenster. Wissen Sie wohl, dass er noch immer mächtig scharf ist auf Sie? Sie lachte erregt. Und Wurst von Ihnen machen möchte? Sie horchte immer mit einem Ohr nach der Tür. Und dabei sah sie Lohmann vorwurfsvoll an, weil er alles ihr überließ. Nun, dann wollte sie die Sache alleine machen. Sie hatte sich Lohmann in den Kopf gesetzt. Vor allem, weil alle ihr erlaubt waren und dieser einzige nicht. Das war ja nicht auszuhalten. Dann, weil ein bisschen trotzige Begierde, noch aus den einfacheren Zeiten, deren sie jetzt mit Seufzen gedachte, dank Unrats Misstrauen und seinem grässlichen Hass wach geblieben war. Und nun, durch Lohmanns erhöhte Überlegenheit und seine fremdartige Distinktion gereizt ward bis zum Schwindel. Schließlich, weil es gefährlich war. Weil die Luft um sie her mit Katastrophen geladen war und die Herbeiführung ihres Platzens ein Kitzel war für die Künstlerin Fröhlich. Und wie Sie damals gefühlvoll gedichtet haben, sagte sie. Das tun Sie gewiss gar nicht mehr. Wissen Sie noch? Ihr Lied vom runden Mond, was ich mal gesungen habe, und die Leute lachten so dämlich. Sie bog sich schwärmerisch über die Seitenlehne ihres Sessels, setzte die Finger ihrer Rechten auf die Brust und stimmte an, hoch und schwach: Der Mond ist rund und alle Sterne scheinen. Sie sang die ganze Strophe und dachte sich dabei, dass dies das einzige Lied auf der Welt sei, das sie nicht singen dürfe, und hatte dabei fortwährend Unrats Gesicht vor Augen. Es war fürchterlich, aber es war ein bisschen komisch geschminkt, und die Büchse, Ballet, mit dem Spiegel hielt Unrat in der Hand. »Mein Herze weint und alle Sterne lachen«, Lohmann, peinlich berührt, versuchte ihr zu steuern, aber sie brach unaufhaltsam die zweite Strophe an. Der Mond ist rund. Da krachte die aufgeschlossene Tür und Unrat stand mit einem langen Schleichsatz im Zimmer. Die Künstlerin Fröhlich kreischte hoch auf und flog in den Winkel hinter Lohmanns Sitz. Unrat keuchte, wortlos, und sie fand ihn genau so aussehend, wie sie ihn sich beim Singen vorgestellt hatte. Er machte wieder die scheußlichen Augen von gestern. Warum hatte er auch keinen Kamillentee gewollt, dachte sie in ihrer Angst. Unrat dachte, nun sei es aus. Sein ganzes Werk, sein ganzes strafendes Vernichtungswerk sei umsonst, da zum Schlusse nun doch Lohmann bei der Künstlerin Fröhlich sitze. Er hatte sie ins Angesicht der ganzen Menschheit gestellt, daran gearbeitet, dass alles den andern Entrissene ihres werde. Und inzwischen machte sie seine qualvollsten Gesichte zu Wahrheit, seine Gesichte von ihr und Lohmann, in dessen Zügen alles Schlimmste, Hassenswerteste sich zusammengedrängt hatte. Was blieb da noch? Es war aus mit der Künstlerin Fröhlich und also aus mit Unrat. Er musste sie zum Tode verurteilen und damit sich selbst. Er hatte nichts gesprochen und plötzlich saß er ihr an der Kehle. Er gurgelte dabei, als sei er selbst der Gewürgte. Eine Sekunde hielt er inne und schöpfte selber Atem. Sie benutzte die Sekunde, um zu schreien, ihm ist die körperliche Liebe widerlich, hat er so gewiss gesagt. Unrat packte von Neuem zu. Aber da zerrte es heftig an seinen beiden Schultern. Lohmann tat dies nur versuchsweise. Er wusste nicht, ob ihm hier tatsächlich eine Rolle zufiel. Ihm war, als träumte ihm. So etwas gab es ja eigentlich nicht. In seiner klugen Vorstellung ging Unrats absonderliche Entwicklung glatt vonstatten und gewissermaßen entrückt wie in einem Buch. Etwas so Handgreifliches kam darin nicht vor. Lohmann hatte sich aus Anlass seines alten Professors eine interessante Theorie zurechtgemacht. Aber vor Augen hatte er Unrats Seele kaum. Kaum ihre Abgrundflüge, ihr fürchterliches Auskohlen, ihr über alles hinaus zu sich selber verdammt sein. Die Anschauung der Dinge, die Lohmann gefehlt hatte, nun kam sie zu jäh. Und er hatte Furcht. Die Furcht vor dem Wirklichen. Unrat wendete sich nach ihm um. Inzwischen entwischte die Künstlerin Fröhlich, floh kreischend ins Nebenzimmer und schloss geräuschvoll ab. Einen Augenblick sah Unrat wie betäubt aus. Dann raffte er sich auf und fing an, Schleichsätze um Lohmann herumzumachen. Lohmann war, um sich eine Haltung zu geben, an den Tisch zurückgetreten, nahm seine Brieftasche und strich darüber hin. Er dachte verschwommen darüber nach, was sich etwa sagen ließe. Wie dieses Wesen dort aussah. Etwas zwischen Spinne und Katze, mit wahnsinnigen Augen, über die farbige Schweißtropfen rannen und mit Schaum auf dem klappenden Kiefer. Es war keine angenehme Lage, es mit gekrümmten Fangarmen überall um sich her zu haben. Was keuchte es? Unrat keuchte, unverständlich. Elender, wagen es, fassen, endlich fassen, hergeben, alles herausgeben. Und da entriss er Lohmann die Brieftasche und stürzte mit ihr hinaus. Lohmann stand noch da, voll eines großen Schreckens, denn hier wurden Verbrechen begangen. Unrat, der interessante Anarchist, beging ausgemachte Verbrechen. Nun war der Anarchist eine moralische Seltsamkeit und ein wohlverständliches Extrem. Das Verbrechen eine Steigerung allgemein menschlicher Neigungen und Affekte, die nichts Auffallendes hatte. Unrat aber hatte bei Lohmanns körperlicher Gegenwart seine Frau zu erwürgen versucht. Und er hatte an Lohmann selbst einen Raub begangen. Da geriet denn der Kommentator ins Stocken. Dem Zuschauer versagte das wohlwollende Lächeln. Lohmanns Geist, der durch so unglaubwürdige Erlebnisse noch nie erprobt worden war, warf alle Eigenart ab und antwortete auf Verbrechen ganz bürgerlich mit Polizei. Wohl bewahrte er das Bewusstsein, dies sei kein besonders seltener Einfall, aber er sagte sich, da hört's auf. Und schritt stramm über das Bedenken hinweg. Ja, Lohmanns Schritt ward stramm, als er sich an die Tür zum Nebenzimmer begab, um daran zu rütteln. Er hatte deutlich gehört, wie die Künstlerin Fröhlich sich eingesperrt hatte. Aber es war seine Pflicht, sich vollends zu überzeugen, dass sie nach seinem Weggang nicht in die Gewalt ihres mörderischen Gatten fallen könne. Darauf verließ Lohmann das Haus. Ein Stündchen verrann, dann wälzte sich ein immer noch anschwellender Haufe um die Straßenecke. Die Stadt war in Jubel, weil Unrats Verhaftung beschlossen war. Endlich. Der Druck ihres eigenen Lasters ward von ihr genommen, da die Gelegenheit dazu entfernt ward. Man warf, zu sich kommend, einen Blick auf die Leichen ringsumher und entdeckte, dass es höchste Zeit sei. Warum man eigentlich so lange gewartet hatte? Ein Bierwagen, hoch voll Fässern, versperrte schon die halbe Straße, da musste noch eine Droschke hindurch und darin kamen die Beamten. Die Obstfrau von der Ecke lief mit, Herr Dröge, der Krämer, schleppte den Gummischlauch herbei. Vor Unrats Hause johlte das Gedränge, endlich erschien er inmitten der Beamten. Die Künstlerin Fröhlich, wirr, zerzaust, ganz in Tränen, zuckendem Jammer, Reue und unerhörter Unterworfenheit, klammerte sich an ihn, lag über ihn hingehängt, löste sich auf in ihn. Sie war mitverhaftet worden, was Lohmann nicht vorausgesehen hatte. Unrat hob sie in den geschlossenen Wagen, der ganz verfinstert war mit Gardinen, und er suchte zerfahren umher im Geheul. Einer hinterm Lederschurz, der Bierkutscher, reckte seinen bleichen Schlingelkopf heraus und quäkte, ne Fuhre Unrat. Unrat warf sich herum nach dem Wort, das nun kein Siegeskranz mehr war, sondern wieder ein ihm nachfliegendes Stück Schmutz. Und er erkannte Kieselack. Er schüttelte die Faust, er schnappte, den Hals vorgestreckt in die Luft, aber Herr Dröges Strahl prallte ihm gerade in den Mund. Er sprudelte Wasser, empfing von hinten einen Stoß, stolperte das Trittbett hinan und gelangte kopfüber auf das Polster neben der Künstlerin Fröhlich und ins Dunkel.